In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings, herzlich willkommen zu Dieter. Heute geht's ab. Ich sag gar nicht, sag mal. Ja, so, wir haben schon einmal aufgenommen und ich mach's nochmal, ist mir egal. So, hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Dieter. Wir haben vorhin schon 10 Minuten aufgenommen und Chris und Potscher fanden das super lustig, wenn ich mit so einem Echo-Effekt spreche. Und verschiedene Berufsgruppen nachmache, die mit Echo-Sprechgeräten zu tun haben. Zum Beispiel gibt es natürlich da, was haben wir vorher gemacht? Den Polizisten, der zum Beispiel sagt, Achtung, bitte vorne rechts ranfahren. Das war sehr lustig, fand ich. Pocho. Ja, ich habe ja gar kein Echo. Soll ich mir auch mal einen Effekt drüberlegen? Das wäre super. Wenn wir jetzt alle mit Effekte reden, finde ich super. Mach mal einen. Ja, warte, ich such mal einen. Moment. So, dann kann der Chris. Chris, gibt's einen Beruf? Den du gerne mal ausüben würdest mit Mikrofon. Tischler. Gut. Vorne das Achterkantholz. Achterkantholz, bitte. Ja, Chef. Also, ich denke ja, dass irgendwelche sprachüberlappenden Sachen hier überhaupt nicht auffallen, wenn die benutzt werden. Doch, ja auch bei mir jetzt gerade nicht auffallen. Oh, Entschuldigung. Mit dem Soundgeräusch, da muss ich mal gleich wieder aufmachen. Ich weiß jetzt aber auch nicht. Ja, mit dem Soundgeräusch habe ich ja mal den Mega-Gag bei Cult of Personality gemacht. Was hast du da gemacht? Da habe ich mit so einem Soundeffekt habe ich im Krankenhaus angerufen und habe gesagt, dass ich mein Mundstück für die Trompete verschluckt hätte. Und ob man da noch was machen kann, kurz vorm Auftritt. Ja, da waren noch Zeiten bei Cult of Personality. Da konnte man noch so einen Quatsch machen. Da konntest du erst noch so einen Gag machen, ohne dass dich andere Podcasts angeschrieben haben. Wir hätten mal gerne deine Meinung dazu. Was ist denn da los, Ricky? Da muss ich dich direkt am Anfang mal drauf ansprechen. Was ist zwischen dir und dem Vertikalpass? Hast du da so einen Test? Was ist denn da los? Ja, da kommt. Also ganz ehrlich, man sagt ja bei uns hier im Rheinland, sagt man ja eine Knüngel. Ne? Eine also. Knüngel. K-N-Ü-G-E-L. Ich glaube ja, du kriegst einen Vertikalpass in den Po. Ich kenne nur Geklüngel, kenne ich. Und das ist, wenn man so ein bisschen mauschelt untereinander. Ja, ist aber ja gleich, ne? Gibt's da Beef? Wo konnte man das mitschaffen? Im Gegenteil, die sind total heiß auf Ricky. Wir schreiben Ricky sogar jetzt im App total oft an und so. Ich krieg das ja alles mit. Das hättest du mir nicht sagen dürfen. Da spricht der Neid aus Langhagen. Na gut. Ja. Also ich habe natürlich auch heute wieder hier im Dietercast ein komplettes VfB-Segment freigeräumt. Aber weil ich... Ja, Moment. Was ist denn der Vertipal? Ich bin in... der Vertipalpass. Das ist für, das ganz, so Kumpels, für Leute, die ganz die oft Vertipal. Über PayPal bezahlen. Die kriegen den Vertipalpass. Ja. Nee, also ich habe wirklich dieses Thema ganz nach hinten an die Sendung gepackt, falls der Chris einfach vom Stuhl fällt vor Langeweile. Hm. Der VfB-Blog samt Vertikalpass-Tweets wird heute gegen Ende. Ich erschieß mich wirklich. Wenn es um Vertikalpass und nochmal um Reschke-Bashing geht, ich kann geht's es doch gar nicht mehr. Du brauchst dich gar nicht aufregen. Am Ende. Ich Entspann bin wie eine Hausfrau. Mal. Entspann dich doch mal. Was hast du denn für eine Aufregung? Kann es doch nicht mehr hören. Stunden, denn die EU fährt immer so aus, dieses Thema. Was ist denn jetzt dein Problem? Es gibt ja auch, man muss ja auch mal sagen, wie es ist. Neben Stuttgart gibt es ja auch ganz andere Themen, die Chris sicherlich noch mehr auf den Sack gehen werden. Na, also pass mal auf, jetzt will ich erstmal hier was klarstellen. Es gab diese Woche, aus meiner Sicht die größte Verkaufsaktion, die jemals übers Internet angeleiert wurde. Nachdem ich die verzweifelten Hilferufe... 20 Chicken Nuggets bei McDonald's für 4 Euro. Das meinte ich gar nicht. Ich habe die verzweifelten Hilferufe von dir in der letzten Dieter-Folge wahrgenommen. Red Dead Redemption 2, kick dich nicht. Ist ein Ballast in deinem Leben. Und was haben wir beide da gemacht? Wie Männer haben wir einen Deal geschlossen. Ich zahle Summe X und du lässt was rüberwachsen. Und es kam wirklich zum Trade-off. Ja. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Chris verschickt am Freitag ein Päckchen und es war, ja, am Samstag hat er es verschickt. Es ging aber wirklich reibungslos, oder? Es war unglaublich. Ja. Also ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt Chris' ja. Red Dead Redemption 2 im Schnupsi drinne und habe gestern ganz bewusst die ersten 2 Stunden gespielt, um jetzt denselben Kenntnisstand zu haben wie Chris vor einer Woche. Und ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage. Chris von wem? Ich muss dazu auch noch eins sagen. Könnt ihr bitte nur noch zu mir Chris vom Rasenfunk sagen? Ja, natürlich Chris vom Rasenfunk. Ich muss dir auch noch was sagen. Du weißt, dass ich dich seit vielen Jahren genau wie geblockt habe. Über alle Maßen auf eine männliche Art und Weise liebe. Und das ist wirklich so. Das ist du hast Maßen zu mir gesagt. Ich hasse dich! Es ist wirklich so ein bisschen Liebe. Aber dieser Tweet über Red Dead Redemption hat mich ein bisschen sickig auf dich gemacht. Also sickig sagt man hier bei uns. Böse auf dich gemacht. Weil so bist du eigentlich. Welcher denn? Ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, das ist mir alles zu viel, da habe ich keine Zeit für und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn du jetzt mal 5 Jahre in deine Vergangenheit gehst, hättest du sowas nie gesagt. Ich möchte kurz Chris zitieren, damit die Hörer auch im Boot sind. Ja? Chris schrieb am 31. Oktober, Trug die schreckliche Steuerung und völlig absurd, ausufernd große Spielfeld, Welt schreckt mich einfach nur ab. Ja. Also objektiv, ja, eines der Spiele unserer Zeit, aber für Menschen mit einem realen Leben und Verpflichtungen völlig überfordernd und abstoßend. Hashtag Red Dead Redemption 2, Hashtag RDR 2. Also da hast du auch nochmal die wichtigen Hashtags abgegriffen. Ich kann das total nachvollziehen und wahrscheinlich ist das auch total legitim, also das ist sogar nicht wahrscheinlich, das ist sogar total legitim, das zu sagen. Nichtsdestotrotz ist die Kritik meiner Meinung nach an dem Spiel in der Form nicht angebracht, weil das muss dir doch auch vorher klar gewesen sein, dass das so extrem ist, oder nicht? Ist das unser Lisa Müller-Moment? Ja, ist vielleicht so eine Art Lisa Müller-Moment. Ich habe ja auch das Spider-Man-Spiel durchgespielt. Das ist ja auch ein Open-World-Spiel, natürlich. Ja, kann man da nicht Birnen mit Äpfel vergleichen, das ist mir schon klar. Einfach locker, flockig durch, du schwingst da, zacke die Bumsi, bist du bei der nächsten Mission. Bums, fertig. Aber da musst du dann noch die Hoden deines Pferdes massieren. Ja, richtig. Dann musst du noch, wenn ein Bär in der Nähe ist, musst du das Pferd noch beruhigen. Und dann musst du aber noch 4 Vitalitätsanzeigen im Auge behalten, dass das Pferd nicht verhungert, dass du nicht verhungerst, dass das Pferd nicht, dass dem Pferd nicht zu kalt ist, dass dir nicht zu kalt ist, dass du genug Dead-Eye aufgetankt hast und dass du noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Hormontablette drin hast. Das ist mir alles wirklich zu doof. Ich möchte dieses Survival-Kram nicht. Ich habe nie Rust gespielt, ich habe nie The Forest gespielt. Ich möchte kein Survival-Spiel. Und dass dieser Part so präsent ist in diesem Spiel, nicht bewusst, dass man wirklich einfach, du musst da alles looten. Du bist in so einer Scheune da am Anfang, musst 79 Minuten musst du da erstmal alle Bohnendosen aufsammeln. Das ist natürlich alles übertrieben, das ist mir schon klar. Aber das liegt mir, wenn ich das mal am Kopf potenziere, alles noch viel essentieller, exzessiver wird. Dieses ganze Gelute und dann bist du mal im Kampf, dann musst du dich heilen und dann musst du, wenn ich das schon lese, dass du vor einer Mission dich nochmal irgendwie in eine Stadt reiten musst und da dir die Bohnendosen aufsammeln musst, und da irgendwie dir irgend so ein Schlangenöl einpfeffern muss, damit dann Dead-Eye-Anzeige alles voll ist. Mir alles zu viel Vorbereitung für eine Mission, die ich bei einem Spiel wie zum Beispiel Spider-Man, was ja auch sehr aktuell ist, einfach locker flockig wegging. Und dieses überkomplexe Survival-Ding an dem Spiel hat mich abgestoßen und als Ricky mir geschrieben hat, Summe X, sagen wir mal wie es ist, 69 Euro, habe ich gesagt, Ricky, den Deal machen wir, besser werde ich es wohl nicht mehr los. Die Karte habe ich dann noch nachträglich für 20 Euro abgekauft. Ja, aber den 2,50 Euro im gepolsterten Umschlag, den hast du mir noch nicht vergütet. Ja, mach ich auch nicht. 40 Euro ist mein letztes Wort. um da drauf mal ganz kurz zu kommen. Also, wie gesagt, das kann aber, mit der... Aber mein Punkt ist angekommen, oder? Nee, kannst du nochmal ausführen? Also, und, wie gesagt, das ist ja absolut und, in Ordnung. Und dieses mit 5 Jahre in der Vergangenheit, das ist ja schwierig. Also, Marty McFly. Wie gesagt, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, es ist ja völlig in Ordnung und legitim, das so darzustellen. Nichtsdestotrotz ist dadurch irgendwie deine Metamorphose hin zum Casual Gamer ja völlig abgeschlossen. Ne? Wahrscheinlich würdest du dann auch noch Gamer auf deine Visitenkarte schreiben, wenn du wie Leute aus meiner Umgebung 2 Stunden in der Woche FIFA spielst und denkst, du bist Gamer. Sag dir mal, wie zum Beispiel so eine Nacht von mir gestern war, wo ich wusste, dass ich heute frei habe und nicht morgens zur Arbeit muss. Ja, pass mal auf. Ich muss aber auch die Chance bekommen, mich doch auch mal einen Satz ausreden. Nee, er hat sich ausreden lassen. Da bestehe ich drauf. Ich habe mir das angeguckt bei Vontora. Jetzt redet Pocho. Wenn du mit deinem sexistischen Kram ewig, Ricky. Du, wenn du aber ihr müsst ihn auch mir zugutehalten, dass ich doch dass ich doch in 3 Minuten wieder vergessen habe, was er mir an den Kopf geworfen hat. Das müsste er nun langsam wissen nach 8, 9 Jahren. Ich nehme einen Block zur Hand. Ich habe mir ja alles aufgeschrieben. Hier steht immer noch das Datum und deine barbaren Angriffe vor Sendebeginn. Ich kann das ja auch total nachvollziehen, wenn man so, wenn man Spiele in der Art und Weise angeht, weil man halt real life zwischendurch mit Kind und Ehefrau und alles hat. Kann ich total nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist das für mich kein Punkt, den man kritisieren kann. Das ist das Hauptding da für mich drüber, weil jeder an ein Spiel natürlich anders rangeht. Wenn du sagst, du möchtest das nur mal so casual-mäßig spielen, ist vielleicht Red Dead Redemption oder so ein Open-World-Spiel an sich die falsche Wahl. Das weißt du auch, du spielst selber seit 20 Jahren oder noch länger Videospiele. Aber war ja Spider-Man auch nicht. Ja, doch, es ist ja schon ein Schlauchspiel, Spider-Man. Ist ja genau, genau wie da geht es halt weniger um die Open-World, genau. Und mehr um... Und wenn ich zum Beispiel an gestern Nacht denke, da habe ich circa, würde ich sagen, 4,5, 5 Stunden am Stück Teso gespielt. Und es gibt sogar Spiele wie bei Teso und bei Rocket League, wo ich halt am Tag wirklich mir so eine Art, wo ich Hausaufgaben mache, um dann meine Sachen da zu machen. Das ist halt mein Hobby. Und das dann zu auf eine Art und Weise von dir zu kritisieren, wie du sie vor 5 Jahren nicht gemacht hast, das finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn man das macht. Du hast ja einen Punkt da genannt, dass das für dich so nicht funktioniert mehr im Leben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Spiel deswegen zu kritisieren, finde ich die falsche Richtung. Da muss ich auch noch was sagen. Ja. Ich glaube, okay, das ist Moment, natürlich eine rein subjektive Kritik ging ja an mich. Das Spiel kann mir ja gerne die Option geben. Mhm. Sag mir am Anfang hier mit dem ganzen Bohnengefresse und Pferdgezähme, das ist ja, allein wenn ich schon höre, wenn das Pferd tot ist, dass ein ganzes Loot weg ist. Man leckt mich am Arsch. Gib mir die Option, dass ich so original spiele, ne, so wie sich die Entwickler gedacht haben, oder ein bisschen casual. Bin ich gerne dabei. Ich spiele ja jetzt auch keine Spiele. Ich habe ja Spider-Man jetzt nicht auf Easy oder so durchgespielt. Also, ich schreibe mir jetzt auch nicht auf die Fahne, dass ich nur Candy Crush Friends oder sowas spiele, sondern ich spiele natürlich schon ein paar Videospiele, aber es scheint wirklich so, da gebe ich dir natürlich zu 100% recht, dass meine Karriere in Sachen dieser AAA-Gigantenspiele, wovon es ja jetzt nun wirklich schon die, ich habe ja God of War durchgespielt, Spider-Man durchgespielt, das ist natürlich jetzt nicht ganz so gigantisch, wie Red Dead Redemption oder wie ein MMO, wie Teso zum Beispiel. Aber da bin ich, gebe ich zu, finde ich ja jetzt auch persönlich gar nicht so verwerflich, bin ich raus aus der Nummer. Scheint wirklich so. Finde ich ein bisschen schade, ja, aber nun so ist es. Ja, ja, das ist halt einfach so. Ne? Ja, genau. Es da ist muss einfach ich jetzt, so, genau. Sagen, also nachdem ich gestern Red Dead Redemption 2 zum ersten Mal gespielt habe, habe ich heute bei meinem Arbeitgeber gefragt, ob ich Montag und Dienstag Urlaub bekommen kann. Schön. Es hat nicht wirklich, oder? Ist wirklich wahr? Ohne Scheiß. Es hat noch nicht mal, also der Anfang, allein schon wie das Spiel begonnen hat, mit dieser Schrift und mit der Geräuschkulisse und dann mit diesem Ritt durch die verschneiten Berge nachts und so, das fand ich, da war es um mich schon geschehen. Das ist ein Setting einfach, da war ich schon voll drin. Und genau das, was jetzt Chris bemängelt hat, fand ich so cool, dass ich nicht gleich diesen Druck hatte, diesen ersten Ort, sage ich jetzt einfach mal dazu, direkt wieder verlassen zu müssen mit diesem Haus, wo man dann alles durchsuchen muss, sondern dass man sich da Zeit lassen kann, sich das mal angucken kann, vor allen Dingen, ich habe es mit Kopfhörer gespielt, dann auch diese Geräuschkulisse erstmal aufsaugen kann. Ich bin da wirklich ewig in dem Haus rumgelaufen, dann ruft dich ja die ganze Zeit dein Vogel da draußen, was du denn da drin so lange machst, und ich habe den, glaube ich, 4, 5, 6 Mal habe ich den weggedrückt, weil ich wollte mir alles angucken. Dann habe ich da oben noch einen Toten gefunden, da dachte ich, den muss ich erkunden und habe die ganze Zeit versucht, da hinzukommen. Dabei wurde der einfach nur erschossen. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Es muss einer meiner Mitstreiter gewesen sein. Und dann geht's ja weiter, wenn du dann rausgehst und findest das Pferd da. Und das fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und dieses, dass man sich da praktisch so ein bisschen drauf vorbereiten muss, wenn man in die Schlacht zieht. Also ich verstehe das, dass das nicht jedermann seins ist. Aber ich finde das mega cool. Also mir gefällt das. Ja, natürlich. Und vielleicht liegt das auch daran, dass es bei GT Sports ja ähnlich ist. Da ist ja auch immer so eine Vorbereitung, das A und O. Also da musst du halt die Strecke kennenlernen. Aber im Endeffekt ist das ja auch ein Grind. Und das verlangen die ja jetzt bei Red Dead Redemption ein Stück weit auch von dir, dass du erstmal so in Vorleistung gehst. Du musst dich erst, wie gesagt, richtig aufstellen, damit du in den Schlachten wirklich, sag mal, ganz locker und easy durchkommst. Soweit bin ich ja noch nicht mal. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war ja sehr leicht. Hier fangen den Vogel mit einem Lasso und das weiß ich. Das ist ja jetzt nicht sonderlich herausfordernd. Aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, schon bevor ich das Spiel hatte, am Samstag habe ich auf Twitch auch noch anderthalb Stunden mir Videos angeguckt, also Übertragungen von Red Dead Redemption 2. Und da war ich auch schon so begeistert. Also ich habe einfach tierisch Bock gehabt auf das Spiel. Und nach jetzt 2 Stunden Spielzeit, muss ich sagen, übertrifft es vor allem rein technisch natürlich alles, was ich mir vorgestellt habe. Und so ich kann es einfach nur sagen, vom ersten Moment an habe ich mich in dieses Spiel verliebt. Ich habe jetzt das Problem, dass ich aber auch Destiny 2 noch an der Angel habe, dass ich in der letzten Woche 12 Stunden gespielt habe. Das ist für mich auch fast absurd. Aber das fand ich auch mega geil, muss ich sagen. Jetzt habe ich 2 Spiele, die mich sehr gut unterhalten. Aber ich weiß schon, welches Spiel oder das Rennen machen wird in den nächsten Tagen. Du hast halt den Zuschlag bekommen. Durch die Veränderung und so weiter und die Masse an Spielen, die halt in diese Richtung gehen, natürlich mittlerweile ganz andere Sachen. Bei mir ist jetzt der Vor- und gleichzeitig der Nachteil, dass ich es halt im Moment noch nicht spielen kann, also RDR 2, weil ich halt keine Konsole habe, um das zu spielen. Wer mir eine schenken möchte, dem gebe ich gerne meine Adresse. Und auf jeden Fall, nein, aber es ist halt so, bei mir jetzt zum Beispiel, ich zähle wirklich jetzt noch die 6 Tage, bis Fallout rauskommt, ne? Weil ja, ich glaub, da freue ich mich so tierisch drauf. Und das hat nicht mal was mit der Optik zu tun. Die Optik ist, wie Chris ja letzte Woche schon richtig gesagt hat, nicht viel anders als Fallout 4. Vielleicht auch gar nicht zeitgemäß. Absolut. Aber das Setting, wie du es gerade bei Red Dead Redemption beschrieben hast, ist halt genau das, was ich in jedem Spiel cool finde und wo ich auch jedes fucking Spiel fast gespielt habe oder kaufe, ist halt diese Endzeit-Sache. Ja, und das ist halt das, was mir da wirklich sehr gut gefällt. Ja, also ich für mich mach's jetzt halt so, dass ich nur ein Spiel wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate spiele und das ist dann Red Dead Redemption 2. Weil früher habe ich halt auch dann mehrere Spiele gleichzeitig spielen können. Ja. Das geht gar nicht. Also ja, das und ist so halt von auch der nicht mehr möglich. Das ist auch von der Komplexität möglich. Her habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich ein mega gutes Tastaturspiel werden wird, weil du halt da diese Mehrfachbelegungen so ein bisschen aus dem Weg gehen kannst. Was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist dieses komische Waffenrad. Das mag ich bei keinem Spiel. Das ist für mich immer, wenn es schnell gehen muss, ein Hindernis. Und blockiert mich und reißt mich vor allem aus dem Moment raus. Ich bin kein Waffenrad-Freund. Das Ding ist ja auch, Waffenrad kannst du ja nochmal mit R2 oder was, nochmal in ein anderes Rad und in dem Rad kannst du nochmal mit R2 nochmal eine Unterkategorie öffnen. Ja, aber das geht. Es ist jetzt, sag mal so, wenn du einmal drinne bist, dann bist du ja eh schon raus. Also das stört mich dann nicht mehr, dass ich da nochmal zwischenschalten kann. Aber insgesamt bin ich kein Freund vom Waffenrad. Ich kann damit leben, wenn ich nur 2 Waffen dabei habe. Oder von mir aus 3, dann noch so eine, die ich durch, weiß ich nicht, jetzt bei Destiny 2 ist es so, dass du lange die Dreiecktaste hältst und dann hast du so eine super Waffe auf einmal dann noch am Arschloch hängen. Das ist für mich alles okay, aber Waffenräder, da bin ich immer skeptisch. Und was ich natürlich jetzt auch schon mitbekommen habe, habe ich auch auf Twitter einen angeschrieben, ist natürlich, dass du so durch die Stadt läufst und eigentlich nur jemanden grüßen möchtest. So weit bin ich jetzt noch nicht, deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Und du ziehst halt eine Waffe und alle rennen vor dir weg. Das ist natürlich scheiße dann irgendwie. Also wenn ich denn schon wirklich, oder wenn die Jungs da schon Wert drauf legen, dass sich das alles möglichst real anfühlen soll, dann kotzt du halt ab, wenn du das Spiel so real wie möglich spielst. Und dann aber aus einem Gruß dann plötzlich eine Fahndung gegen dich. Und den abballerst. Ja, oder noch schlimmer, genau, dass du den abballerst. Und also, da gebe ich natürlich dir auf jeden Fall recht. Das ist ein Kritikpunkt. Und ich vermute, wenn das Spiel auf dem PC rauskommt, wird das für PC-Spieler besser sein mit der Tastatur dann. Es ist ja auch, wahrscheinlich. Um da mal wirklich den Bogen zu schlagen. Es wird, und den Bogen meine ich zum Thema, was eigentlich auf unserer Fahne steht mit Fußball. Die Sache an sich oder der Faktum an sich ist ja im Moment, dass durch Entwicklungen und auch die gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen, die ja immer größer wird und so weiter, dass diese tiefgehende Sache eines Videospiels wie bei Red Dead Redemption ja ähnlich ist wie ein gutes Buch, was man liest. Ja, ein gutes Buch hat meistens mehr als 12 Seiten, sage ich mal so. Und du kommst dann halt dahin und hast viel mehr Einblick, viel mehr Möglichkeiten, etwas zu machen, so wie du es willst, das Spiel für dich selbst zu gestalten. Das kannst du dann entweder in der Casual-Art machen oder in der tiefgehenden Art. Oder, um den Bogen halt, wie ich ihn vorher angekündigt habe, zu Ende zu schlagen, ist, du schreibst halt komischen Instagram-Post, über dem dann sich Leute aufregen, warum auch immer. Da würde ich gerne auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, ob man sich da, und ich möchte meine Meinung zum Schluss kundtun, ob man sich darüber aufregen darf, was die Frau Müller da gemacht hat, oder ob man das einfach mal so hinnehmen muss. Darum räumen wir heute dem ganzen Thema einen ganz großen Zeitrahmen ein. Also das kann ich dir schon versprechen. Lisa Müller wird hier nicht nur eine Randnotiz sein. Da hat sie sich definitiv mehr in der Zeit Thomas verdient. Müllers Leben. Ja, leider ist es so, Chris. Ja, was ist noch passiert? Weiß jemand, ob die geil ist? Also jetzt mal wirklich von der Sexismus. Ja, die ist schon, die ist schon. Hast du schon mal eine Spielerfrau in den letzten 5 Jahren gesehen, die nicht übertrieben geil ist? Ganz ehrlich. Wisst ihr, wen ich in, nee, glaube nicht. Gibt's nicht mehr, nein. Halt, gibt's nicht mehr, ne? Entschuldige. Aber wen ich, das muss ich jetzt mal sagen, um jetzt auch mal nicht nur Dieter das Fußballleitmedium, wir sind ja grundsätzlich auch Dieter das Sportleitmedium. Ja. Unter anderem hat Adidas jetzt eine neue Partnerschaft mit einer Sportlerin unterschrieben, die ich abfeiere. Wirklich sportlich interessiert mich das überhaupt nicht. Kennt ihr Gina Lückenkämper? Nein. Was macht die? Sport. Ja, was für ein Sport? Leichtathletik. Okay, was genau? Laufen. Okay. Wirklich laufen. Mhm. Also laufen. Okay. Ja, ja, 200 okay. Meter, manchmal auch einen Meter mehr. Ach, vielleicht kenne ich die doch, ich muss mal gerade gucken. Gina, googelt die mit Gina Lücken. Genau, Gina Lückenkämper. Lückenkämper. Ja, Ricky, kennst du die? Nee, ich gucke keinen Sport. Dass er die vielleicht auch ganz geil findet? Die kenne ich, ja, kenne ja. Ich, ist aber gar nicht mein Fall, Frau. Ach, stark. Ach, das ist ja die aus der Werbung hier. Die kommt doch immer in der Werbung, wo zuerst das Kind zu sehen ist und dann ist sie praktisch das Kind. Ja, und dann sie erschossen wird. Ja. Ja, das ist, die ist ja nicht hässlich, ne, das, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich völlig durch die Decke gehe, würde ich sagen. Hier in der Wikipedia über Lisa Müller steht übrigens, Lisa Müller ist Autorin eines autobiografischen Bestsellers, in dem sie über ihr ehemaliges Leben als minderjährige Prostituierte berichtet. Nicht wirklich, oder? Lass ich jetzt einfach mal so stehen. natürlich ist es nicht, okay. Das ist natürlich nicht die Lisa Müller, die unseren großartigen Thomas Müller, verfallen ist, würde ich verstehen. Ich habe heute ein Bild von der Frau vom Basti Schweini gesehen. Ja, ja. Das ist mein Typ, Frau. Ja, das gibt ist schon Typenfrauen. Ja, es gibt schon schöne Frauen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich so rumgucke. Ja. Es gibt hier und da schöne Frauen. Da deine Frau hier den Podcast auch hörst, du siehst sie ja jeden Morgen, die schöne Frau, oder? Naja, das ist natürlich dann auch so eine Art Faltenfalle, in die ich da jeden Morgen tappe. Aber gut, das ist so. Ja, wenn wir schon bei dem... Die Speerspitze der Spielerfrauen, wissen wir natürlich alle, ist Ina Aogo. Ja, nee, die finde ich irgendwie abstoßend. Finde ich auch abstoßend. Ich darum hat die auch so einen kurzen Namen. Mehr Buchstaben kriegt die auch gar nicht auf ihre Kette, ne? Wenn du mal guckst. Da sind gar nicht so viele Buchstaben in ihrem Namen. Ja, ja, genau, weil Dennis Aogo auch so wenig Geld hat, weil die drei Buchstaben, mehr konnte er sich nicht leisten auf dem Pandora-Armband. Ja, aber besser als Otto, ne? Beim ersten Teil, bei Otto 1, wenn er beim Kreditinstitut ist, sagt er ja auch, der Kredithai Otto, Otto wie? Wie Nachname? Meine Eltern waren so arm, einen Nachnamen konnten wir uns nicht leisten. Einer der besten Witze, die ich je gehört habe. Ja. Ne? Ja. Also ich wirklich, und ich aber man muss mal wieder zurückgehen auf diese Witze. Ich finde das stimmt. Guckt euch mal wirklich wieder Otto 1 und Otto 2 an, das sind Spitzenfilme. Ja, oder hört Fumps und Grätsch. Hört zum Beispiel Fumps und Grätsch, das ist genau das gleiche Niveau. Ja. Willst du mich jetzt und mein Niveau mit Fumps und Grätsch vergleichen? Naja, also wenn das jetzt dein Niveau ist, dann ist ja fast Silent Member, Third Man Mitglied. Also jetzt geht gerade Dieter Weihnachtszauber. Wenn irgendwo ein Spruch von Fumps und Grätsch erscheint und ich finde den lustig, dann weiß ich, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Das ist wie wenn Mario Basler was sagt und ich nicke. Dann weiß ich sofort, nee, du musst dich hinterfragen, hier stimmt was nicht. Und so ist es auch bei Fumps und Grätsch für mich. Ich mag die nicht. Aber gut, das ist natürlich auch wieder so persönliche Geschmäcker. Ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Der eine findet es mega cool. Nee, das ist so meine Meinung, die richtig ist. Mich am Arsch. Findet ihr nicht, dass das im Moment so ein bisschen klingt, als ob wir echt ein Konzept für diese Sendung gehabt hätten, wie wir heute miteinander reden? Ich hatte ja wirklich ein Konzept. Ich kann ja mal. Ja, dass du ein Konzept hattest, klar. Nach der letzten STR-Ausgabe ist uns ja auch allen klar, dass du ein journalistisch sehr hohes Ziel anstrebst. Aber. Welches denn? Ich finde, vor allen Dingen hast du mit deiner Pöbelei und Gossensprache hast du dir einiges an Kredit verspielt in den VfB. Das stimmt wirklich. Das ist so. Also wirklich. Dass da Leute wirklich, ich habe das ja auch auf Twitter gelesen, dass da Leute sagen, dass das eine Spur drüber war und so weiter. Denen empfehle ich wirklich das Internet Archive. Und hört euch da mal zum Beispiel Stammtischausgaben von 4 Ecken 2 Elfer an oder gegebenenfalls 6 oder 8 Stunden Ausgaben von Non-PG, in denen besagter Journalist in Unterhose zur Tankstelle rennt. Vor allem das Beste war ja, die ersten drei Ausgaben, die waren wirklich so schlimm, dass ich gedacht habe, nee, das ist auch nicht mehr, da kannst du nicht sagen, ja, der ist halt emotional voll dabei. Das war einfach schon fast über Dieter. So. Und deswegen habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Du warst noch nie in STR ansatzweise an Dieter dran. Deswegen, ich habe mir dann alles aufgeschrieben, was ich sagen wollte und habe es dann abgelesen. Es war gut, ja, und jetzt kommt's. Und trotzdem bin ich leicht ausgebüxt. Dieser kurze Moment von Emotionen sorgte dann wirklich dafür, dass ich noch nie so viele Kommentare auf eine Folge bekommen habe. Und vor allem, ja, obwohl die Folge, als ich Markus Weinzierl als nicht so idealen Trainer beschrieben habe, die hat auch so ein bisschen Flame erzeugt. Das nennt man es, glaube ich, oder? Ja, man wird geflamed, genau. Und jetzt diese Folge, die war dann auch wieder, ja, da war schwierig, muss ich mir erstmal gegen wehren. Und dann habe ich ja, aber da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, die Fitnesszustand-Folge aufgenommen. Die hat auch wiederum für mächtig Wirbel gesorgt. Gefällt mir aber. Ich finde, man muss zu seinen Meinungen stehen und vor allen Dingen Meinungen vertreten. Und vor allen Dingen belegen. Ja, da sind wir beim Thema. Also das geht mir nämlich wahnsinnig auf die Nüsse. Und das hat nicht nur mit dem VfB zu tun. Wenn irgendwelche Leute auf Twitter nur das abschreiben oder das hinschreiben, was sie irgendwo beim Doppelpass gehört haben und davon ausgehen, dass es so ist. So, aber sich nicht mal die Mühe machen, ein paar Daten, die man ja relativ leicht heutzutage übers Internet sich zusammenklicken kann, zu vergleichen und mal für sich selber zu abstrahieren, was das jetzt bedeutet, wenn jemand 81 Zentimeter weniger rennt als im letzten Jahr. Ob das jetzt so einen Niedergang erklärt wie beim VfB Stuttgart. Aber ja, wie gesagt, das Schöne ist, bekommt hier einen Sonderstatus. Nachher, wenn Chris schon vom Stalker gefallen ist, dann machen wir das. Das Schöne ist, Chris sitzt heute übrigens wieder im Sitzsack, was ja dann das nichten stellt, weil da, wenn er da runterfällt, hat er wirklich zu viel Chicken Nuggets gegessen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die STR-Ausgabe auch wie die letzten, und ich höre, das ist ja wirklich der einzige Podcast, den ich neben Dieter komplett höre, das hast du sehr schön letztens gesagt. Da ist mir halt wirklich aufgefallen, dass du, und das soll jetzt kein Honig um den Bart Schmiererei sein, das habe ich ja auch nicht so, in der Form bin ich da ja auch nicht so, aber was mir richtig, aber was mir richtig, richtig gut gefallen hat, nochmal ausreden, Chris, ist, dass du wirklich da in den letzten, sagen wir mal, 6-7 Ausgaben, wenn du dir, um da auch wieder drauf zu kommen, wie eben schon, wenn du deine Visitenkarte drucken würdest, wenn es 1994 wäre oder so, als man das noch gemacht hat, oder als American Psycho rauskam, was Visitenkarten ja noch höher gebracht hat, wer den Film kennt. Auf jeden Fall ist es so, dass du wirklich es verdient hättest, da drauf dann freier Journalist zu schreiben. Weil genau die Art und Weise deiner Darstellung war nämlich nicht geprägt von irgendwelchen Sachen, die wir in den letzten Wochen und besonders du in den letzten Wochen kritisiert hast, dass viele nach dem Mund reden, nur um ihre Kontakte und so weiter zu behalten. Und das dann eine Spur drüber zu nennen, zeigt schon wieder, wie angepasst selbst das Medium Podcast ist, wenn es so ist, dass die Leute in Anführungsstrichen Erfolg und sonst was damit haben wollen, Fame halt oder sonst irgendwas. Und dazu fällt mir, und da wird meine Stimme ganz ruhig nur alt sein, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich rede weiter im Podcast so, wie ich das will. Und wer mir da was gegen sagen will, der soll gerne vorbeikommen. Vielen Dank. Wenn du immer so schön am Mikrofon wärst, Mensch, Pocho. Ja. Fändest du besser, wenn ich so nah dran wäre? Das hat sich schön angehört. Ich fand das auch schön, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, erstmal Chris. Ich fand das aber, was Pocho gerade gesagt hat, das ist ja das, was ich auch schon seit Jahrhunderten predige. Dieses Occupy und Gentrifiziererei von Podcasten, das sieht man ja auch gerade jetzt auch bei den Sportcharts, dass da wirklich die Vontora, Sky 90s und sonst sowas, die ganzen Mainstream-Fußball-Talk-Medien, dass die da alle jetzt als Podcasters rauswichsen und so. Und ich bin ganz ehrlich, wenn das jetzt unser erstes Projekt wäre, Dieter, dann würde ich mir auch ein bisschen komisch vorkommen, ein bisschen schmierig vorkommen. Aber wir machen das schon seit fast 10 Jahren. Wenn jemand noch einen Fußball-Podcast liefern darf, dann sind wir drei das, zum einen. Und zum anderen muss ich wirklich sagen, so wie wir es machen, dieses schon einfach quatschen und ab und zu unglücklicherweise oder zufälligerweise, dass es dann auch nochmal einen Sinn ergibt, einen Satz. Das ist natürlich super. Aber dieses Gequatsche von den ganzen Bumsens und Fumsens und Vertikalmuschis und so. Ich habe einmal beim Max vom Rasenfunk reingehört, als er bei den Bundesliga-Jungs waren. Und das ist für mich leider nicht mehr zu ertragen. Ich kann, Ich tatsächlich, wenn ich, wenn ich Domenico Totesco höre und wenn er von Box zu Box und bipolare Störung oder sowas erzählt, kann ich schon fast gar nicht mehr ernst nehmen. Bin mir auch nicht sicher, dass die PlayStation Generation, die er trainiert, das ernst nimmt. Und es war bei irgendeinem Fußball-Talk, ich glaube, es war bei Vontora, als Thomas Doll gesagt hat, dass er das hasst. Nee, das war bei Sky 90. Das war Armin Fee, der gesagt hat, dass er dieses Box-zu-Box-Gequatsche sehr, sehr behindert findet und sagt einfach 16er. Bei mir ist das früher 16er. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass früher irgendwie alles romantischer und schöner war. Nee, auf keinen Fall. Aber ich finde, manche Sachen kann man doch einfach der Realness halt halber beibehalten. Also wirklich, wo kommt denn dieses, vor allen Dingen, warum haben wir denn diese englischen Begriffe bei uns in Deutschland im Fußballsprech auf einmal drin? Wo kommt denn das her? Zunächst mal klingt's besser, finde ich. Also ich finde eigentlich Box zu Box. Du sagst lieber Box als 16er. Ist das dein Ernst, Ricky? Nee, aber wenn ich erklären möchte, dass ein Spieler sich sehr gut zwischen den Räumen bewegt, finde ich das mit Box to Box einfach, also gut umschrieben. Also das erleichtert mir einfach die Beschreibung von dem, was ich jetzt gerade sagen möchte. Dass ich jetzt Box sage oder 16er, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde 16er sagen, aber mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Also das ist mir wirklich wurscht, was einer dazu sagt. Und ich glaube, du unterschätzt auch viele, dass sie das, was Domenico Tedesco zum Beispiel in Pressekonferenzen sagt, dass die das nicht kapieren. Ich glaube, es gibt viele Leute, die finden es sogar sehr gut, dass endlich mal intelligente Menschen über Fußball sprechen. Ich sage ja, auch für mich muss es die richtige Mischung sein. Ich brauche auch einfach manchmal dummes Assi-Gelaber im Fußball. Und gleichzeitig finde ich es aber auch super, dass es so Möglichkeiten gibt, wie jetzt dann zum Beispiel den Rasenfunk, wo ich in der Regel eher intellektuell angehauchte Gespräche über Fußball mir anhören kann. Also ich finde, die Mischung finde ich mega gut, dass es die gibt überhaupt. Das finde ich sehr gut. Da muss dem Hörer aber auch klar sein, dass du auch sehr viele Podcasts schon seit 1,5 Millionen Jahren wirklich exzessiv hörst. Ja, das stimmt. Du hörst ja wirklich viel Podcast. Und du kannst da wirklich auch drüber urteilen. Das würde mich jetzt mal echt interessieren, wenn du so schätzen müsstest, Ricky. In der Woche, machst das ja auch während der Arbeit und so weiter, beziehungsweise nicht während der Arbeit oder bei der Arbeit, besser gesagt. Das kann er dir sicherlich ziemlich genau sagen. Wie viele Podcasts die Woche hörst du zu, sagen wir mal, 80%? Ich höre jeden Podcast komplett. Okay. Egal, ob er dir gefällt oder nicht. Also, ja, aber ich habe keine Podcasts, wo ich mir unsicher bin. Also, okay, und dann eine Zahl. Wie viel hörst du? Folgen oder Podcasts an sich? Folgen. Folgen, boah. In der Woche. Ich würde schätzen, ich höre ja alles auf doppelte Geschwindigkeit. Ja. Und noch dazu, also kann ich ein bisschen mehr wegarbeiten. Jetzt muss ich mal, also ich sag mal so, am Tag zwischen 5 und 10 Folgen kommt natürlich auf die Länge an. Das muss ich mir vorstellen, das schaffe ich im Monat nicht. Also 50 in der Woche, würde ich mal so sagen, ist das Maximum. Boah, 50 Podcasts. Und das zeigt wirklich auch deine Expertise. Und darum finde ich es einfach von diesen, und das soll jetzt wirklich nicht irgendwie da blöd dahergelabert sein, darum finde ich es von Leuten, die dann einen Fußball-Podcast machen und sich einen darauf runterholen, dass sie von Sky Sport News in irgendein Segment eingeladen worden sind, dann finde ich es, das ist eine Expertise, die du da abgibst. Und wenn du dann mal sagst, leck mich am Arsch durch eine Laufleistung, die wirklich nur eine populistische Schlagzeile ist, dann muss das doch mal gehört werden. Dann muss man das doch auch wirklich mal nach vorne stellen. Genau das ist nämlich, was in unserer Gesellschaft fehlt. Das ist das, was in unserer Gesellschaft fehlt. Jeder beschwert sich über irgendeine Scheiße, aber keiner steht auf und macht was dagegen. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, am Ende stehen wieder alle auf und sagen, wir waren im Widerstand. Was ist denn das für ein Scheiß? Also ich gebe mir, das Ding ist, wer soll das nach vorne stellen? Wenn du heutzutage Podcasts suchst oder zu Podcast findest, hast du ja eigentlich nur noch die auf Kommerz ausgerichteten Podcasts. Also absolut, ja. Ist ja jetzt egal, ob die Zeitung einen guten Neumond hat oder nicht. Es ist ja, geht ja immer nur darum, Werbung mit so einem Podcast zu machen. Es geht ja nicht darum, so wie wir das zum Beispiel machen und viele andere natürlich auch, sich hinzusetzen und miteinander Spaß zu haben, weil man sich da halt über Dinge unterhält. Wir jetzt vielleicht nicht ganz so ernst, aber bei STR ich das mit Sicherheit ein bisschen ernster dann mache. Bei denen geht's halt darum, ein Produkt zu verkaufen. So, jetzt stößt du darauf und merkst halt, ja, da können Leute erstmal per se reden, auch nicht immer, was ich manchmal absurd finde. Wenn du manche Podcasts anhörst von großen Verlagen und so und die Leute können nicht richtig reden, da frage ich mich halt auch, ey, gibt's da wirklich niemanden in der Redaktion, der es besser könnte? Scheinbar nicht. So, jetzt hörst du den Podcast und dann wird halt immer so eine mehr oder weniger weichgespülte Meinung rausgehauen, die in blumigen Worten verfasst wird, ja, aber es ist nie so richtig greifbar. Also es wird immer so ein Oberbegriff, oder nicht immer, das ist natürlich jetzt auch schon wieder von mir Schuhpauschal, aber es wird immer, oder es wird oft versucht, einfach so sowas, jetzt bleiben wir bei dem Thema Fitnesszustand, sowas zu sagen, ja, Fitnesszustand bei Mannschaft XY ist ja erschreckend. So, Punkt. So, da, und weiter? So, dann kommt sowas, ja, gegen, und ich bleib jetzt wieder beim VfB, gegen Frankfurt, da sind die ja 3 Kilometer weniger gelaufen. Ja, setz das doch mal in Relation. Was bedeutet das? Wie war das letztes Jahr? Die Spieler, die da stehen, sind es Spieler, die grundsätzlich vielleicht einfach einen geringeren Laufradius haben, die weniger sprinten? Ist das da System? Haben wir ja gestern auch schon schön, finde ich, drüber geredet. Ja, privat, genau. Konzeption des Kaders, Spielidee und so, du kannst natürlich nicht verlangen, dass Bayern immer die meisten Kilometer, ja, beim Kovac, da laufen sie weniger. Nee, Bayern hat noch nie viel gelaufen. Die haben immer laufen lassen. Und das ist immer schwierig, das so zu pauschalisieren und das immer so plakativ zu sehen. Also, ist immer schwierig. Nee, das ist nicht schwierig. Das ist ja eben das, was nicht schwierig ist, es pauschal und plakativ zu benennen. Das ist nämlich genau das, was leicht ist. Okay, es ist schwierig, das anzunehmen. Also es wäre ja viel mündiger Bürger. Ja, es wäre doch ein Qualitätsmerkmal, wenn man seine Aussagen belegt. Am besten mit, sag ich mal, einer Art und Weise, dass man nicht unbedingt blanke Zahlen nur runterrattert, sondern dass man das irgendwie schön mit Vergleichen beschreiben kann. So, das muss doch ein Journalist können, finde ich. Und so viel Zeit muss er doch auch haben, selbst wenn seine Podcast-Folge nur 17 Minuten geht. Ich kann doch nicht einfach nur erzählen, dass irgendjemand langsamer läuft als der andere, aber das in keiner Weise einordnen. So, und zur Folge hat das Ganze, dass dann auf Twitter Leute in all caps, also schreiend, dastehen und sagen, ja, was hat der Kokot aus dieser Mannschaft gemacht? Die können sich überhaupt nicht mehr bewegen. Da denke ich mir, was erzählst du denn für eine Scheiße, Alter? Die rennen seitdem sie 14 sind, rennen die jeden Tag kilometerweise auf dem Platz rum. Und jetzt willst du mir erzählen, dass ein Trainer in 6 Wochen Vorbereitung die Mannschaft so runtergerockt hat, dass die nicht mehr Profiniveau erreichen. Das muss doch jedem auffallen, dass das Quatsch ist. Und was ich noch gar nicht angesprochen habe, weil ich muss ja auch immer auf meine Zeit so ein bisschen achten bei STR, ich will die Folgen nicht so lang machen, ist zum Beispiel, was ist eigentlich mit den Spielern, die bei uns die Vorbereitung bestritten haben und dann gewechselt sind? Ein Orel Mangala zum Beispiel. Ich erkenne bei dem in Hamburg keinerlei Einbußen, was Laufleistung oder Dynamik oder sonst was angeht. Der zeigt immer noch eine annehmbare, gute Dynamik auf dem Platz, ist schnell, handlungsschnell, macht viele Kilometer. Was ist eigentlich mit dem? Und was ist zum Beispiel mit dem Fakt, dass man eigentlich weiß, wenn du wirklich schlecht trainiert bist, schlechte Konditionen oder überhaupt eine schlechte körperliche Verfassung hast, würde sich sowas nicht in gravierenden Muskelverletzungen ausdrücken? Hättest du nicht ständig Spieler, die sich mit Krämpfen auf dem Platz wälzen? Ich habe noch keinen Spieler am Spielfeld dran kotzen sehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob jemand zum einen, und du kannst es ja mal dieses Plakative auf die Spitze treiben, hast du mal einen, der irgendwie mit einer Figur wie Gonzalo Higuaín rumläuft. Weißt du, es gab ja wirklich mal eine Phase Ende, Mitte letzter Saison, als er noch in Turin gespielt hat, dass er wirklich out of shape war. Also wenn sie nicht kotzen, wenn sie nicht umkippen, wenn sie nicht kollabieren, dann haben sie vielleicht ein kleines Bäuchlein oder dicke Bäckchen gekriegt. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn sie aber wirklich nicht in Shape sind. Es ist ja rein von den Daten her, gibt's das ganze Thema nicht her, darüber zu sprechen, dass man konditionell nicht mithalten kann. Man kann über Fitnesszustand und sowas natürlich sprechen. Das sind Bundesligaspieler alles. Das ist ja, das kann schon sein, dass das ein Teil des Ganzen ist, ja. Also ein Teil des Problems, dass die Spieler nicht das Niveau vom Fitnesszustand erreichen, wie vielleicht eine andere Mannschaft. Aber davon zu sprechen, dass ein Trainer in 6 Wochen die Mannschaft so runtergerockt hat, dass sie sich jetzt mehr oder weniger nicht mehr gegen ihre Gegner wehren können und deswegen ab der ersten Minute nicht mehr mithalten können, das ist so ein Humbug. Und natürlich stehen da die Jungs wie Reschke und so da und denken sich, geil, das können wir aufgreifen, weil wir können jemanden für die ganze Krise als Schuldigen ausmachen, der noch nicht mal mehr im Verein ist, beziehungsweise beurlaubt wurde. So, das ist doch für den ein Paradies. Die wirklichen Probleme werden in dem Fall überhaupt nicht thematisiert, weil es ist ja die Fitness, die aktuell nicht stimmt. Aber das Thema Fitness, ich möchte da gar nicht mal drüber reden. Ich kann mich nur kaputt lachen. Über viele Leute, die auf Twitter zum Thema VfB was schreiben und auch gehört werden, kann ich mich teilweise nur kaputt lachen. Und wundere mich vor allem auch, dass die so eine Gefolgschaft inzwischen haben auf Twitter. Weil das sind Dinge, die da manchmal geschrieben werden, die sind völlig idiotisch. Auch als es darum ging, dass Korkut überhaupt nicht schnallt, die falschen Spieler aufstellt und was weiß ich. Ich kann jetzt nicht unbedingt feststellen, dass die Spieler, dieselben Spieler, die jetzt immer noch im Verein sind, irgendwie eine andere Leistung bringen, nachdem Korkut weg ist. Ja, also das ist für mich völlig absurd. Also die Analyse zu den Problemen, die der VfB zu Beginn hatte, ja, zu defensiv aufgestellt und hin und her, die muss doch jetzt komplett neu umgeschrieben werden. Jetzt versuchen die normal aufzustellen und kriegen regelmäßig 4 Kisten rein. Das deutet doch darauf hin, dass Korkut eigentlich als Trainer vielleicht genau die richtigen Rückschlüsse gezogen hat, eben defensiver aufzustellen, um nicht 4 Buden zu bekommen. Könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt komplett meine Meinung, aber ja, also es ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn man sich da natürlich gegen eine große Masse erstmal mit seiner Meinung durchsetzen will. Ja, man muss es ja nicht machen, aber will. Und viele, ja, die sprechen dir natürlich sowieso erstmal eine Expertise ab, weil du halt eben kein Journalist bist oder kein ausgewiesener Fachmann und auch keine 1000 Follower hast auf Twitter und so. Das ist ja auch immer alles, was mit reinfällt in eine Analyse von Leuten, die jetzt auf dich stoßen, die noch nie was von dir gehört haben. Die sind erstmal skeptisch, weil jeder Idiot kann sich hier so ein Mikrofon hinstellen. Der beste Beweis bin ich letzten Endes. Also das sage ich auch immer wieder. Ich bin halt auch nur ein Fan und ich gucke mir halt einfach nur das an, was ich im Internet so finde. Und weil du vorhin gesagt hast, wegen den Podcasts und so, die viel größere, in Anführungsstrichen, Arbeit ist für mich die ganzen Foren und Webseiten, auf denen ich mittlerweile dann immer wieder mich tummle, weil da immer wieder interessante Sachen stehen. Also ich finde, das wäre für mich ein Grab. Wenn ich arbeitslos wäre, wäre ich den ganzen Tag in irgendwelchen Foren, auf Reddit oder auf irgendwelchen Seiten so im Netz halt so. Das ist, finde ich, so interessant, was es da mittlerweile für großartige Arbeiten gibt zu Themen, über die du dich eigentlich noch gar nicht so richtig, ja, mit denen du dich noch nicht auseinandergesetzt hast. Das finde ich beeindruckend. Da ist noch so viel zu im Bereich Fußball jetzt. Überall. MMA finde ich es noch krasser. Das ist übrigens auch was. Ich habe dir das ja auf WhatsApp gesagt. Da kommen dann Leute, die einfach... Du, sag mal, kurze Zwischenfrage. Ich wollte am Morgen darauf das den 230er gucken und habe aber nur das Main Event bei DAZN gefunden. Ja, es ist weiterhin so, dass die... Also da gab es nur On Demand das Main Event. Erst ab 23 Uhr wieder übertragen werden können, wegen Jugendschutz. Das hat was mit Jugendschutz zu tun. Boah. Ja, bei der Sonne. Aber das Main Event konnte ich mir angucken. War das? Vielleicht waren das die Highlights dann. Hä? Ich weiß es nicht. War es der komplette Kampf? Ja. Kann ich dir jetzt nicht erklären. Also die DC hat gewonnen, ne? Ja, kann ich dir jetzt nicht erklären, warum das so ist. Aber auf jeden Fall war es bei den bisherigen Events immer so, erst ab 23 Uhr wegen Jugendschutz, und die haben ja keine PIN-Eingabe bei der Zone. Vielleicht müssen sie sich über sowas mal Gedanken machen. Ja, keine Ahnung, wie sie das in den Griff bekommen. Da kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Das finde ich auch noch ein interessantes Thema überhaupt so. Aber das machen wir alles nachher. Der Einzige, der vernünftig reagiert hat, war der Mülltonnentreter aus dem Video, was da ziemlich viral gegangen ist in Stuttgart. Das ist schon über 2 Jahre alt. Ach Quatsch. Sagen. Nein, das ist wirklich schon so alt. Ja, das ist schon. Aber richtig schön. Richtig, ja. Kannte ich vorher nicht, richtig schön. Ja, ich finde es ja immer super, wenn sowas dann irgendwann mal zum Beispiel jetzt auch von Zeigler aufgegriffen wird, weil der hat ja, glaube ich, in seiner Sendung... Das war eine so wunderbare Sendung gestern, oder? Am Sonntag. Ja, die hab ich auch gesehen. Dieser Mann wirklich... Wenn ich mir wirklich... Du könntest mir wirklich die Wahl stellen, du könntest sagen, mit wem möchtest du mal hier in einem Podcast über Fußball reden, und da könntest du mir auch Lothar Matthäus oder sonst wen hinstellen als Superstar und so weiter. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, wäre es Arne Zeigler. Superstar. Ja, ich fand das. Gut. Ich fand ist das immerhin noch Rekordnationalspieler. Ja, aber das ist schon ein lachnormaler Typ. Ja, mag ich sein. Würde Lisa Müller nehmen. Ja, und da müssen wir wirklich jetzt mal drauf eingehen, oder? Ich wollte das nur noch eins kurz, aber dann bin ich auch mit diesem Thema. Ja, aber da müssen wir auch wirklich mal darauf eingehen. Weil ich dann was sagen darf, wenn du sagst, dass die letzte Ausgabe hat dir nicht so gefallen. Das Problem ist, dass wir oft was angekündigt haben, was wir dann nicht ein bisschen wenigstens ansatzweise angesprochen haben. Dass zum Beispiel meine Mannschaft Tabellenzweiter momentan ist, möchte ich auch nochmal herausstellen. Ja, das finde ich super. Ja, so, also was ich nämlich auch noch interessant fand, die Leute schreiben dich dann auf Twitter an und versuchen dich für deine Aussagen zu kritisieren und stellen in Anführungsstrichen deine Fakten in Frage. Ja. Was die natürlich nicht wissen ist, als ich über MMA gepodcastet oder gevideostreamt oder geYouTubed habe, hatte ich, glaube ich, die härteste, wenn man das so nennen kann, Crowd ever. Es ist wirklich so, wenn du da dich nur bei der Körpergröße um einen Inch verschätzt, kommen sofort 10, 15 Leute, die dir deine komplette Kompetenz absprechen, weil du eben nicht genau weißt, dass Kämpfer XY 6'2" groß ist und aus da und da kommt oder weiß der Kuckuck was. Also da muss man so viele Details kennen. Aber müsstest du dich dann nicht in diesem Podcast bei Dieter besonders wohl fühlen, weil ich glaube, also wir drei haben nicht Anspruch und ich glaube auch der Hörer, dem ist ganz eindeutig klar, dass wenn wir mal Namen falsch aussprechen oder wir sagen, weiß ich nicht, irgendein Spieler spielt dann doch nicht bei Jugendgruppe, sondern beim TSV KK oder so. Ja, hier gehe ich ja ganz anders an die Sache ran. Hier versuche ich ja, hier habe ich ja Spaß mit euch und fertig. Mir ist es im Endeffekt egal, was irgendjemand dazu sagt. Ich kann das auch hier nicht aufnehmen und wir reden so miteinander, würde mir genauso viel Spaß machen. Das ist ja eben das. Und nicht, dass ich, wenn ich bei STR mir da Mühe gebe oder eben damals bei MMA, dass ich da weniger Spaß dabei habe, aber das ist was anderes irgendwie. Das ist so mehr so, da habe ich Bock, mich reinzunörden, weil mich das an sich erstmal interessiert. Das ist ja bei MMA heute noch so, nur dass ich halt jetzt nichts mehr dazu irgendwie produziere, sage ich jetzt mal. Und ich habe einfach einen tierischen Bock darauf, mich in so Dinge reinzunörden. Sei es MMA oder Fußball im Speziellen. Ja, das haben wir schon VfB. Alle gemerkt, ja, ja. So, und jetzt beim VfB kommen dann Leute, die dann halt irgendwas in Frage stellen. Und das ist, wie gesagt, das alles, was ich in einem Podcast sage, habe ich irgendwo zumindest mal für mich nachgegoogelt, so dass oder das, wahrgenommen. Ne? Du musst ja auch so sagen, wahrgenommen. Ich versuche es nachweisen zu können. Das ist, weil ich immer weiß, dass jemand kommt mit XY. Mhm. Es kommt immer irgendjemand. Mhm. Und das habe ich gelernt durch diese MMA-Geschichte. Deswegen hatte ich damals zu MMA-Zeiten habe ich mein komplettes Handy vor jeder Sendung mit Screenshots voll gehabt, die ich in die Kamera zeigen konnte, wenn irgendjemand gesagt hat, aber das stimmt ja nicht. Weil ich wusste, dass sowas kommt bei manchen Themen. Und das ist bei mir eigentlich was ich aus dieser MMA-Zeit mitgenommen habe, immer deine Fakten an der Hand zu haben und vor allen Dingen auf Quellen verweisen zu können. Ansonsten wird es immer jemand geben. Aber hätte es nicht gereicht, wenn du einfach der inneren Ruhe halber einfach ein Disclaimer vorweggeblendet hast, dass eventuell die ein oder andere Information, der ein oder andere Inch des Fighters abweichen kann, es tut mir leid. Das mit den Inches habe ich jetzt natürlich bewusst nicht einfach viel Arbeit erspart und viele graue Haare? Nee, die Arbeit ist genau das, was mir Spaß macht. Das ist genau dieses mich hinsetzen und Dinge raus. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich jetzt diese, was haben wir heute, Dienstag, die letzten 4 Tage habe ich damit verbracht, im Internet alles durchzusuchen, dass ich irgendwelche Fitnessdaten bekomme zu Bundesligaspielen, zu Bundesligaspielern, zum VfB Stuttgart im Speziellen, Sprinthäufigkeit, Geschwindigkeit, Heatmaps. Das ist für mich mein ein Traum, daran rumzuwerkeln. Und ich mache das für mich, weil ich kann mit dem Material eigentlich nichts anfangen. Also ich kann natürlich dann irgendwann im Podcast mal darauf verweisen, klar, aber ich kann jetzt da nicht eine Doktorarbeit mit füllen oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur der Spaß für mich, den ich da auslebe ein Stück weit. Ja, also es ist einfach so was, ja, weil ich bin natürlich auch unterfordert im Job, das kommt noch mit dazu und so kann ich mein Gehirn wahrscheinlich auslasten. Na, so siehst du, so macht halt jeder seins. So, das ist aber jetzt auch, glaube ich, genug zum Thema VfB und Fitnesszustand und so. Ich glaube, da wurde jetzt alles geklärt. Wer noch Fragen hat, STR hören, der beste Podcast. Hat eigentlich Peter Gulaschi das Gulasch erfunden? Ja. Jetzt sind wir wieder bei Fumsen Grätsch. Meine oder Chris? Güte. Aber Ricky, mich gab es ja schon vor Fumms und Grätsch. Ich glaube nicht. Schon über 32 Jahre? Ja. du weißt, ich habe die Fakten immer. Ich habe hier sofort einen Screenshot. Ich habe die Fakten immer mal parat. Wenn du einen Screenshot von vor 32 Jahren hast, Respekt. Ja. Nee, wir müssen jetzt wirklich mal über Lisa Müller sprechen. Und im Endeffekt ist Lisa Müller die lebendig gewordene Krise des FC Bayern, muss man sagen. Also wie gesagt, ich möchte gerne zum Schluss dazu Stellung nehmen, okay? Na, du hast das Thema jetzt hier so vehement in die Sendung gedrückt. Ja, aber ich habe angekündigt, als allererstes hat Potscher erstmal sein Borussia Mönchengladbach in den Ring geworfen. Darf ich das nicht? Darf ich nicht? Ich habe ja auch extra diesen Tweet habe ich extra so verfasst. Ich fand es auch toll, dass Ricky den morgens direkt gepfafft hat. Das fand ich, da freue ich mich immer. Auf jeden Fall, ich habe einfach nur die Zahlen so genannt, ne, so untereinander, mit Siegen, mit Punkten und so weiter. Du bist Zweiter. Habe ich dir nicht gepfafft? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich weiß es aber gerade nicht. Ach so sieht das schon aus, ja? Was ich hier pfaffe, ist dir egal, aber was der große Enrico, dass der den Herzchen gibt. Ich stehe genauso früh auf wie Enrico. Ich kann genauso früh fallen. Das stimmt. Heute Morgen, als ich wach geworden bin, hatte ich 63 Nachrichten in der Dieter-Gruppe. Da habe ich mich sehr gefreut. Um 4.45 Uhr. Funny because it's true. Ja. Auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass ich da wirklich nur die Fakten aufgezählt habe. Und ich war unglaublich enttäuscht, über das Ausscheiden aus dem Pokal. Nicht nur über die Art und Weise, dass eigentlich die bessere Mannschaft 5:0 zu Hause auf die Presse gekriegt hat, sondern auf die Art und Weise, dass wirklich Max Eberl schon vor 2 Jahren was Wichtiges gesagt hat. Alles, was dieser wirklich letzten Jahre Erfolgstruppe fehlt, ist mal, dass sie sich mal wieder einen Titel draufschreiben können. Und da das mit der Meisterschaft, auch wenn der Herr Hamann wohl gesagt hat, dass es gegebenenfalls zu einem Dreikampf um die Meisterschaft kommt, indem er Dortmund, München und Mönchengladbach bezeichnet hat, was so, habe ich schon gedacht, wenn es so wäre, aber dass die Meisterschaft nicht möglich ist, dann wäre es halt schön, mal wieder einen Pokal zu gewinnen. Nichtsdestotrotz kann ich mit meinem Verein im Moment so unfassbar zufrieden sein, wie lange nicht mehr, und auch schon so weit gehen, dass ich sage, da muss man das ganze Team jetzt auch mal wirklich beisammenhalten. Das darfst du auch. Wahrscheinlich der Schwierige. Ja. Das darfst du auch. Ihr müsst nächstes Jahr im Sommer genauso so eine harte Schiene fahren wie Bayer Leverkusen. Ich weiß, jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber was Leverkusen im Sommer geschafft hat, ist die ganzen Baileys und wie sie alle heißen, Brands zusammenzuhalten. Ich sehe aber das nur bei Bailey. Ich sehe wirklich da. Aber nur weil bei Bailey auch dann das Interesse abgenommen hat. Wobei bei Bailey, Ricky, ganz im Ernst, ich habe doch überhaupt nicht gesagt wobei. Ich habe gesagt, bei Bailey hat auch das Interesse diverser Vereine abgenommen. Aber erst jetzt, im Sommer kann doch keiner... Doch, im Sommer ging das schon los, weil er so eine schlechte Rückrunde gespielt hat. Also eine richtig schwache Rückrunde gespielt. Ich hätte im Moment halt wirklich Angst, oder was ganz komisch klingt, was natürlich Gladbach dem das Genick brechen würde, so spieltechnisch im Moment wäre, wenn sowas wie Hazard gehen würde. Kann ich mir aber leider gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil er halt eine Nummer größer vom Verein her sicher Angebote bekommen wird. Und auch wenn es erst ein paar Spiele sind, und ihr mögt jetzt lachen, dass ich den so abfeiere und so weiter, aber ich lache innerlich. Der Player, wenn er so weitermacht, kann er sich zum ganz guten Bundesligaspieler entwickeln. Und, absolut, aber der wird nicht nächstes Jahr gehen. Das ist ausgeschlossen. Also absolut. Weiß ich nicht. Wenn er nach einem Jahr sagt 60 Millionen, so eine Stippvisite wird es nicht werden. Na, du hast das in Mainz gesehen, wie schnell das gehen kann mit Diallo. Also da kommt halt ein Spieler, spielt ein Jahr gut und zack, ist er danach beim Champions-League-Club. Aber jetzt, das wird Pocho freuen, die Aussage, Gladbach ist kein Mainz. Gladbach kann auch mal sagen, Leute, natürlich, wenn es jetzt wirklich unendlich unmoralisch wird, dann kann ich mir vorstellen, dass auch der dicke Maxi sagt, Mensch, okay, aber so weit sind wir noch nicht, dass das dreistellig oder sowas wird. Also, nein, ich bin mir sicher, das ist kein Spieler bei Gladbach. Also nicht mal zwei zusammen. Jan Sommer optisch, du musst immer optisch, die Optik auch mitbringen. Optisch, ja, okay. Wobei optisch, ich glaube, es muss noch nicht mal dreistellig werden, damit Gladbach das Problem bekommt, dass ein Spieler wechseln möchte. Das reicht schon, wenn Gladbach jetzt einmal nur Fünfter wird. Und bei Player kommt plötzlich. Alter. Nein, ich meine das deshalb, weil dann hat schon so eine Mannschaft wie zum Beispiel Manchester United oder so, die würden kommen und sagen, die möchten den Player verpflichten, die haben dann vielleicht unter Umständen das Argument Champions League, Kohle ist sowieso geritzt, also da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Und wenn so ein Verein käme, ja, und das ist gar nicht so unrealistisch, wenn so ein Lukaku wechselt oder so, also das würde ich jetzt einmal überhaupt nicht so unrealistisch finden, wenn der ein Angebot aus Manchester bekäme, wenn er weiterhin seine Leistung bringt, dann wird's schwer für Gladbach, den Spieler zu halten. Also finanziell mag das sein, dass sie... Wie kommst du jetzt genau auf Manchester United? War jetzt einfach, ist mir nur eingefallen, weil ich überlegt habe, welcher englische Top-Club könnte einen Stürmer suchen. Ich gebe dir aber recht in der Hinsicht und in der Denkweise, dass ich glaube, dass wenn so ein Spieler wie Player wechselt, dann nach England gehen würde, weil dem seine Art und Weise zu spielen, meiner Meinung nach sehr gut in die Premier League passen würde. Weil er ist halt so ein Stürmer, der auch mal vom 16er wirklich platziert trifft. Das hatten wir so lange nicht mehr, so ein Spieler in Gladbach. Das ist so gut. Das ist ja im Prinzip, der Alassane Player ist ja schon sehr identisch von der Veranlagung, nicht von der Qualität, das möchte ich nicht sagen wie Romelu Lukaku. Kann man schon so ein bisschen vergleichen, von der Statur, von der Art und Weise. Dynamik spielt, und so, ja. Also für mich, wenn ich deine Anfangsaufstellung mir jetzt angucke gegen Düsseldorf, wenn man das so durchgehen, da sind für und der Neuhaus, jetzt, da muss man einfach nur sagen, geil. Den wollte ich jetzt gerade mitnennen. Für mich sind da schon mal vier Spieler, die momentan für euch ganz wichtig sind, sind für mich Spieler, die potenziell wechseln könnten. Und da meine ich noch nicht mal Player. Das ist für mich zum einen der Hazard, der steht wahrscheinlich bei einigen Clubs auf der Liste. Dann hast du zwangsläufig den Neuhaus und auch den Hoffmann. Ja, also die, wobei ich bei den beiden mir vorstellen könnte, dass die sich in Gladbach so wohlfühlen, da müsste schon was völlig Absurdes kommen, damit die wechseln. Und ich möchte auch nicht ganz in Abrede stellen, dass vielleicht ein Stindl noch mal höhere Ambitionen haben könnte. Mhm. Und auch interessant sein könnte für wirklich richtig tolle Top-Clubs, Champions-League-Vereine. Weil der hat ja eine Qualität. Zweifelsohne ist sehr, sehr variabel einsetzbar. Also das ist ja eigentlich ein Spieler, der, wenn er nicht regelmäßig Champions League spielt, fast schon was liegen lässt, möchte ich mal so sagen. Aber ja, du musst bei Stindl sehen, und das merkt man bei der Art und Weise, wie er Interviews gibt, wenn du dir öfters bei Interviews mit Stindl anguckst. Ich glaube, Stindl ist ein sehr, sehr, sehr emotional geprägter Mensch, der auch sehr, sehr angreifbar ist. Ein korrekter Typ ist es auch. Ich habe das Interview beim Fohlenradio mit ihm gehört, genau, fand ich sehr sympathisch. Übrigens, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass das Fohlenradio oder der Fohlen-Podcast, gerade was die Interviews angeht, immer wieder gute Arbeit leistet. Und das ist ja auch der Fall. Und ich muss wirklich sagen, da sind nur sympathische Leute am Werk in Gladbach. Also natürlich nicht nur, ist jetzt schon wieder übertrieben, aber die, die man so hören konnte bislang, Hut ab, was ihr da für eine Truppe so insgesamt zusammen habt. Da meine ich jetzt nicht nur die Spieler, sondern auch der Bremser als Co-Trainer und so. Also das sind alles Leute, vor denen ziehe ich rein menschlichen Hut, jedenfalls in der Stunde, die sie sich da öffnen. Aber man merkt ja schon so ungefähr. Du musst ja eins, und das wird mir meiner Meinung nach in letzter Zeit so wenig dargestellt, weil es überhaupt keine Rolle leider mehr ausspielt. Du musst ja immer noch sehen, was Gladbach für ein Club ist. Gladbach ist in Ansatzweisen nicht ein Club wie Bayern München, wie Borussia Dortmund oder wie Red Bull Leipzig zum Beispiel und so weiter. Gladbach ist immer noch ein bisschen davon geprägt, eine Art Dorfverein zu sein. Ja, und hat auch zwar mittlerweile unendlich Tradition und so weiter, kann man nicht in Abrede stellen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich durch die verschiedenen sportlichen Missleistungen, besonders zum Ende des Jahrtausends hin, des vergangenen Jahrtausends hin, wirklich viel, viel an Geld und so weiter auch verloren, weil wir da einfach nicht gespielt haben. Ich habe vor ein paar Tagen hat Seitenwahl.de, ein sehr Gladbach nahestehendes Medium, etwas getwittert über den Amtsantritt von Hans Meyer als Trainer im Jahr 1999. Im Jahr 1999 war Gladbach 16. der zweiten Liga und hatte 4 Spiele unter Rainer Bonhoff als Trainer verloren. Und zu der Zeit Fan gewesen zu sein, und das war für mich eine ganz, ganz, ganz extrem intensive Zeit des Fanseins, weil da war ich 99, war ich 18 und war da wirklich noch am Bökelberg in der Nordkurve so aktiv, dass ich mit 3 gebrochenen Rippen noch Leuten zugejubelt habe, weil ich vorher an einem Wellenbrecher zusammengedrückt worden bin von Menschen, die gejubelt haben. Du hast in Gladbach immer noch, auch durch das jetzt seit Jahren stehende neue Stadion, natürlich eine Infrastruktur, die an vielen Stellen schon mit guten Clubs mithalten kann. Trotzdem stehen wir auch in der Bundesliga immer noch weit hinter ganz großen Clubs dahinter. Und da, wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir am 10. Spieltag wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gut darstellen in der Tabelle, dass wir in einer Ruhe und Sachlichkeit an die Sache reingehen, auch nach Niederlagen eine Trotzreaktion zu zeigen und nach Rückschlägen dann einfach wieder zu sagen, wir machen hier weiter, wie es ist. Und dann auch in einem Spiel wie gegen Düsseldorf, wo du am Anfang gemerkt hast, dass die Verunsicherung sehr, sehr groß war. Denn es war am Anfang so, dass Düsseldorf schon mitgespielt hat und dass da wirklich etwas hinterherkam, was vielleicht auch so ein 1-0 für Düsseldorf der Mannschaft dann wirklich einen Kick in die Magengrube gegeben hätte, war es dann so, dass Gladbach in der zweiten Halbzeit das gemacht hat, was eine Top-Mannschaft für mich ausmacht, ist nämlich das, dass du dann wirklich sagen kannst, wir schießen jetzt 3 Dinger hier rein, Ende. Und auch wenn der Elfmeter natürlich knapp war, war das natürlich der Hosenöffner in dem Moment. Und ich freue mich in dem Moment wirklich, wie meine Mannschaft im Moment dasteht. Ganz klar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so performen in dieser Saison. Vor allem nach der Rückrunde, die Hecking da auch gespielt hat. Für mich war das schon ein Trainer, für den... Du musst wirklich die Systemumstellung dann nennen. Es hätte eng werden können für ihn, wenn er sich da nicht verändert hätte. Also das fand ich schon beeindruckend, dass er das in dem Alter, und er gilt ja auch so ein bisschen als harter Hund und vielleicht auch... Sieht ja auch aus wie ein Husky, ne? Also wenn du dann Husky und den daneben stellst, das sieht sich schon ähnlich. Aber er hat das bislang wirklich richtig gut gemacht. Und dazu kommt, weil du es gerade angesprochen hast mit 99, für mich ist Gladbach mit einem Namen so massiv in letzter Zeit natürlich verbunden in den letzten Jahren, das ist Max Eberl. Was der da an Leistung Jahr für Jahr bringt, ist schon herausragend. Muss man einfach so sagen. Es ist so schwer, bei solchen Vereinen wie zum Beispiel Gladbach oder auch Frankfurt diese Weggänge immer zu kompensieren. Und natürlich dann auch die gestiegenen Erwartungen, Anforderungen, ja, und Wünsche der Fans auch zu erfüllen und zu bestätigen. Ja, es ist natürlich, wenn du mal Champions League spielst, immer schwierig danach davon zu sprechen, dass du guckst, dass du jetzt, weiß ich nicht, Platz 10 erreichst oder so. Die wollen natürlich wieder in die Champions League, aber dass dir die Spieler ständig weggekauft werden und die auch älter werden, das berücksichtigen nicht alle, weil du setzt in gewissermaßen dann Erfolg voraus. Also das ist schon ziemlich stark, was der Eber da in Gladbach macht. Und ich glaube, der hat sich da eigentlich mittlerweile schon ein Denkmal errichtet. Also da müsste das viel ist passieren. Es. Aber es sollte mal einen Titel dazu. Und das wäre halt im Pokal echt schön gewesen. Aber um nochmal auf 99 zurückzukommen, da ist nämlich Hans Meyer Trainer in Gladbach geworden. Und das war eine Zeit, als Hans Meyer wirklich sehr skeptisch betrachtet wurde, weil man kannte ihn nicht. Man hörte dann, ja, er war ein guter, in der DDR war er richtig guter und so weiter. Ne? Und dann hat es aber dieser Mann wirklich. Das ist für mich die Identifikationsfigur der letzten 20 Jahre für mich. Und nicht nur, weil er jetzt vor kurzem Geburtstag hatte und so weiter, sondern das zeigt, wie ein völlig nicht beachteter, damals grantiger, seltsam daherkommender Trainer jetzt Präsidiumsmitglied ist und Interviews mit Krawatte und Sakko gibt, wo ich jedes Mal denke, wie ich noch unten am Zaun stand und mir von ihm ein Autogramm geholt habe und der wie ein Opa, wie man sich ein Opa vorstellt, wie der damals da stand mit einer Jogginghose und einem Poloshirt hat er immer angehabt, dann hat er sich die Hose immer so hochgekrempelt und die Zunge dabei rausgestreckt, wenn er Autogramme gegeben hat. Und die Entwicklung ist unglaublich toll zu beobachten im Moment. Ich bin sehr stolz darauf. Ja, kannst du auch. Ist eine coole Mannschaft, der ich auch gerne zugucke. Da sind wir eigentlich gleich bei dem Thema Bayern. Weil früher war es bei mir so, wenn Stuttgart um 15.30 Uhr nicht gespielt hat, dann habe ich mir meistens Bayern-Spiele angeguckt, ich weil auch, die natürlich immer eine gewisse Qualität dann hatten, ja. Und war was los. Und wir hatten ja gerade letzte Saison fast schon den Höhepunkt mit diesem defensiven Fußball, wo dann nicht viel nach vorne ging und sich Mannschaften neutralisiert haben und so. Und da war bei Bayern, vielleicht letztes Jahr nicht unbedingt, aber die Jahre zuvor, eigentlich immer garantiert, dass die Post abging. Ja. Und in dieser Saison habe ich von Bayern München kaum Spiele gesehen. Erstens mal, weil der Fußball von München so wann war das letzte gute Spiel? Was war das Spiel vor Augsburg, Chris? Weißt du das auswendig? Das Spiel vor Augsburg. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war so halt, da ging es ja bergab. Nach dem Augsburg unentschieden hat man das Gefühl gehabt, ist irgendwie ein Scheiter umgelegt worden. Bis dahin war es zwar so ganz okay, aber nicht herausragend. Das Frankfurt. Ja, doch, es war schon gut davor, ne? Davor waren halt nur Siege da. Ne? Ja, es war okay, aber es war, wie gesagt, das meint nicht herausragend. Also es war jetzt nicht als Kritik gemeint oder so, sondern es war halt kein Spektakel, sondern es war gut, fertig, Punkt. Aber wir haben Mannschaften wie deine Gladbacher, wie Dortmund, wie Frankfurt, ey, die bereiten mir so viel Spaß und ihr wisst es ja, ich gucke mir halt immer nur komplette Spiele an und keine Konferenz und da bin ich so froh, wenn ich dann aus so vielen Mannschaften letzten Endes auswählen kann und nicht immer auf die gleiche Mannschaft zurückgreifen muss. Und dann da hatte Antoine Griezmann unter der Woche schon ein bisschen recht. Oh, schön, ne? Ich habe direkt ein Gladbach-Trikot mit Griezmann drauf gesehen. Ich würde es mir kaufen. Aber dass er die Bundesliga als durchaus ebenbürtige Liga mit der Premier League sieht und dass er die spanische Liga natürlich, weil er da spielt, ein bisschen vorsieht. Aber ich würde soweit natürlich auf keinen Fall gehen, dass die Bundesliga qualitativ genauso ebenbürtig ist wie die Premier League. Aber international läuft es ja ganz gut, ne? Gerade auch mit Dortmund und Frankfurt, die so ein bisschen überraschen. Bei Dortmund muss man schon sagen, dass das überraschend ist nach der katastrophalen letztjährigen Champions League Saison. Jetzt putzen die da Atletico 4-0 weg. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Rückspiel ist. Das heute? Ja. Wie das läuft. Ich glaube, auf The Zone läuft das, ne? Ja, läuft auf The Zone. Zum Glück. Ja. Hast du jetzt eigentlich mal The Zone gemacht? Nee, aber ich habe jetzt rausgefunden, dass man auch saufen für The Zone kann, ne? Für einen Kasten Heineken kriegst du einen Monat umsonst The Zone. Richtig. Müsste ich mir echt mal überlegen. Ich meine, das wäre wenigstens ein Grund, Alki noch zusätzlich zu werden, oder? Eben, so sieht es nämlich mal aus. Kannst du schon mal für Dezember kannst du schon mal eine Kiste Heineken holen? Das stimmt eigentlich, ne? Ja. Ja. Nee, ich finde, da hat irgendwie Griezmann, ich habe erst gedacht, was will der denn? Was will der sich irgendwo einschleimen in die Bundesliga oder so? Aber nee, irgendwie hat er auch schon ein bisschen recht. Das ist attraktiver, was gerade auch in der Serie A gespielt wird, was ich ja fast mehr verfolge. Also ich gucke ja, mehr Minuten. Voll der Juve-Guy geworden, ne? Ich gucke mehr Minuten von Juve als von Bayern momentan. Krass. Ja, aber das ist nicht, weil ich mich da irgendwie abwende, weil sie jetzt mal Zweiter oder Dritter sind. Nein, das nehme ich auch gar nicht so wahr. Das ist völlig lächerlich. Ich finde das einfach nur, was. Du brauchst ja auch eine Alternative zu deinem Verein. Man will absolut ja mal was anderes sehen. Alternative Bayern ist das für mich. Aber ich finde auch den Kader mit dem Caicera, mit Bernardeschi und was da alles abgeht. Finde ich so spannend. Nicht nur Ronaldo oder Dybala oder irgendwie sowas. Ist, den ganzen Kader finde ich mega geil, mega spannend bei Juve. Aber nochmal jetzt zu den Bayern. Das ist für mich das hochkomplexeste Thema überhaupt, was bei den Bayern abgeht gerade. Das ist so spannend und hochkomplex. Und ach, ab schön, dann Lisa Müller noch warte, irgendwie kurz, in Instagram. Sag mal, Insta, was du da komplex findest. Ne, das muss ich, da muss ich unbedingt reinklitschen, ja, weil das da kann man super drauf aufbauen. Was findest du daran so komplex an der aktuellen Situation in München? Also, weil eigentlich liegt ja auf der Hand, was da gerade abgeht. Jedenfalls für mich als Außenstehender. Dass Niko Kovac konterkariert wird vom Verein, dass er kein Backup kriegt, dass er keine Unterstützung kriegt von unserem Sportmanager oder was auch immer Hasan Salihamidžić ist, der ja selber gar kein Rückgrat hat, um sich selbst zu verteidigen, er wird rasiert bei der Pressekonferenz von Kalle Rummenigge. Also das ist für mich absolut lächerlich, was da gerade passiert. Dann besetzt die Position lieber nicht oder nimmt einen starken Typen. Und Pocho, wenn du gesagt hast, dass du Angst hast und deine Alassane Players und Thorgan Hazard, hab mal ein bisschen Angst um Maxi Eberl, wirklich. ich kann mir das vorstellen. Meinst du wirklich, dass sie den haben wollen? Ja. Die wollten ihn zumindest. Ja, die wollten ihn schon mal haben und ich glaube. Ja, die haben aber auch alle gekriegt, die sie bislang wollten. Ich glaube aber schon, dass man da auch mal ablösemäßig tätig werden kann. Ich glaube, die Ablöse ist noch nicht mal das Problem, sondern es ist eher Eber das Problem. Also, dass er sich offensichtlich in Gladbach noch nicht genau vollendet hat. Wenn Eberl das Gefühl, wenn das in ihm keimt, Job done in Gladbach. Ich glaube, wenn er Titel holt. Ich glaube, dann ist es dann. Ja, dass er dann natürlich dann direkt geht, wäre natürlich schon ein bisschen bitchy, aber ich kann mir vorstellen, also wenn es wirklich, wenn da wirklich so eine unangenehme, ekelhafte Stimmung in der Säbener ist, dann wird er auch mal in dieser Position irgendwie was gemacht. Aber jetzt irgendwie Brazzo abzusägen, wäre natürlich auch eine Bankrotterklärung für das Uli. Wäre der absolute Bankrott. Das kannst du nicht machen, ja. Ja, also von außen betrachtet. Jetzt sagen wir das. Das Komplexe. 6.11. Fakt jetzt. 6.11. was da? Ist heute. Ja, ist heute. Fakt jetzt ist Hasan Salihamidžić schon fest im Sattel. Gucken wir, wo wir nächste Woche drüber reden. Fest im Sattel. Absolut. Fest im Sattel ist der noch nie gewesen. Der saß ja noch nie auf dem Pferd. Der sitzt auf dem Esel. Das ist derjenige, der den Esel an der Leine führt. So, ja, der ist der doch nicht. Genau. Das ist doch nur wirklich nicht jemand, der jetzt da irgendwie die Zügel in der Hand hat. In dieser Football Leagues Dokumentation, da sieht man ihn kurz. Da komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Wir haben noch so viele Themen. Da sieht man ihn ja auch kurz. Und da dachte ich so, was denn für eine Football-Leagues-Dokumentation? Reden da nachher drüber. Da musst du was nachholen. Wir müssen jetzt nicht schon wieder was Neues aufmachen. Ja. Weil ich wollte sagen, wie sich aber richtig kurz sagen, meine Fresse! Was das Komplexe? Du hast gerade gefragt, was das Komplexe? Dieser, weiß ich nicht, dieser da dreht man ja durch hier, du. Bunte Strauß an Problemen, die sich da mir irgendwie gerade im Kopf ergeben beim FC Bayern, das ist unglaublich. Dieser bunte Strauß, hast du gerade gesagt? Meine Frage an euch. Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen überlegt, weil der Kader geht mir wirklich auf den Sack. Und jetzt kommt mir hier nicht mit, ja, aber letzten Sommer oder letztes Jahr war der ja noch super. Und haben wir doch alle ja schon tausendmal besprochen, dass der Kader schon überaltert ist. Im Moment kann es ja nicht sein, dass der Kader nicht mehr performt. Nee, irgendwann gibt es den Moment, wo du wirklich biologisch abbaust. Haben wir doch schon tausendmal besprochen. Ja, weiß ich doch. Aber jetzt lassen wir doch mal aufbauen, spannenden dramaturgischen Spannungsbogen hier aufbauen. So, und habe ich das schon mal, diese These erwähnt, ob der FC Bayern, ob Uli und Kalle, dessen Idee vielleicht war, den Kader für diese Saison möglichst moderat und sehr, sehr leicht nur zu verändern, weil man dem Trainer, dem neuen Jungtrainer, eine funktionierende Mannschaft an die Hand geben wollte? Kann das sein? Weil anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Sie haben es doch erklärt, warum sie dieses Jahr nichts gemacht haben. Sie haben gesagt, sie wollen nächstes Jahr so richtig abgehen. Haben sie das ist doch die Erklärung gewesen. Wir sammeln das Geld ein. Ja, das war zumindest die Erklärung. Also das Komplexe an dem Ding ist, zwischen den ganzen Leaks, die es irgendwie jeden Tag dagegen spricht übrigens Informationen. Dagegen spricht übrigens, dass Kovac ja Spieler wollte, die er nicht bekommen hat. Also er wollte ja andere Spieler und da haben die gesagt, nee, lass mal, das ist nichts für uns. Ja, ist natürlich auch ein unglaublich unglückliches Ding. Also Jürgen Kovac oder wie der heißt, der tut mir richtig leid. Tut mir richtig leid. Die Spieler gehen da reihenweise irgendwie raus und bringen Internas an die Presse und so. Und der Kader ist irgendwie satt und alt und ich will nochmal was zu dem Komplexthema sagen. Weil von außen betrachtet sieht es für mich so aus, dass du so eine Zelle hast mit Hummels, Müller, Ribéry, Robben, die auch immer wieder genannt werden, die definitiv keinen Bock auf den Trainer haben. Dann hörst du ja immer wieder, dass Rames keinen Bock hat auf Kovac. Übrigens, hier kann man Kovac vielleicht kritisieren, weil ich finde, wenn Rames spielt, spielt er gut, beziehungsweise besser als die anderen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum er immer wieder von Kovac draußen gelassen wird, aber vielleicht gibt es dafür auch eine vernünftige Erklärung. Vielleicht ist es auch eine disziplinarische Maßnahme, dass wenn Sicher, es ist eine disziplinarische Maßnahme, weil ich glaube, du bist ja nicht in Frankfurt die Nummer, das ist gedroppt worden. Ja klar, das. Rames hat doch gesagt, du bist hier nicht in Frankfurt. Ja, wir sind hier nicht in Frankfurt. Ja. Wir sind hier nicht in Frankfurt, genau, ja. Und ich glaube, das ist dann natürlich, wenn du, das ist so ein Präzedenzfall höchstwahrscheinlich, was Niko Kovac wahrscheinlich auch zum Verhängnis werden wird, weil wenn du das jetzt dir wenn du das durchgehen lässt, ne, hast du ein großes Problem. Da musst du Eier zeigen. Und ich glaube, aber der Drops ist wirklich schon gelutscht mit Niko Kovac. Ich glaube, zu viele Drops wurden schon gelutscht in seinem Kader. Es sieht sehr, sehr schlecht aus. Was ich sehr, sehr schade finde. Denn spielerisch performt die Mannschaft irgendwie so gar nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Auch spielerisch, das ist keine Einstellungssache wie bei den Stuttgartern irgendwie. Das ist sportlich System. Basiert ist das irgendwie sehr, sehr mau und das tut mir richtig leid. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass der Trainer nicht akzeptiert wird, sondern ich glaube wirklich jetzt zu einem Teil, dass Niko Kovac nicht bereit ist für den FC Bayern München. Qualitativ. Hallo. Du kommst zwangsläufig an einen Punkt, wo du darüber nachdenkst, wenn du am dritten Spieltag halt nicht klar Erster bist. Das Problem ist, wenn man das letzte Jahr nimmt, und damit meine ich jetzt nicht den Kader oder sonst was, sondern da war es ja auch so, dass Dortmund am Anfang ziemlich weit abgehauen ist und dann wurde Bayern auf einmal wieder nach gefühlt 12 Spieltagen Meister. Wenn du jetzt am Samstag gegen Dortmund gewinnst, ist ja alles in Butter, ja alles gut. Bist dann ja, ich hab einen Punkt davon entfernt. Ja, natürlich. Verlierst du dieses Spiel allerdings, als Niko Kovac in der jetzigen Situation und hast dann eine Tabelle, wo du 7 Punkte hinter dem Spitzenreiter bist, dann baumelt der Galgen schon ziemlich lange. Richtig, ich glaube aber, dass die Bayern jetzt am Samstag gegen Dortmund, dass das ein Spiel ist, was man vielleicht gar nicht irgendwie so richtig in die Timeline Kovac irgendwie einbetten kann. Denn ich glaube schon, dass ein entscheidendes Spiel für ihn sein wird. Ich glaube schon, dass die ganzen Hater, die Ribéries und Hummels und alle, die angeblich James Rodriguez, die angeblich Niko Kovac nicht mögen, dass die da nochmal einen rausflacken werden, weil das ist der BVB, das ist der natürliche Feind in der Bundesliga. Ich glaube schon, dass man da an seine Leistungsgrenze gehen wird. Und ich glaube, auch wenn man da gewinnen wird, sind die Probleme nicht weggewaschen. Also ich glaube, die Probleme bleiben, weil dieses Ökosystemspiel gegen den BVB ist ein ganz besonderes. Ich glaube, da wird einfach jeder zeigen wollen, was er kann, weil es einfach fucking Dortmund ist. So. Aber ich glaube schon, selbst wenn man da 2-0 gewinnt, was ich nicht glaube, werden die Dämonen Niko Kovac in den Folgewochen wieder einholen. Ich glaube einfach, das Thema ist gelutscht und ich glaube einfach auch, die Mannschaft ist eine Arschlochmannschaft. Jetzt dürft ihr mal reden, hallo. Ich glaube auf jeden Fall, dass es da, genau wie Ricky eben gesagt hat, dass das wirklich ein entscheidendes Spiel wird. Wenn Dortmund da, sagen wir einfach mal blöd, wie es ist, wenn Dortmund das 4-1 gewinnt, ist Niko Kovac weg. Also ich gehe auch davon aus, dass dann macht's Robert oder was? Das Ding wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste und ich habe ja am Wochenende, also muss man wirklich sagen, habe ja richtig abgeräumt beim Fußball, beim Fußballwetten. Zum ersten Mal in meinem Leben muss ich dazu sagen und in der letzten Minute. Beide Spieler, die ich für mich entscheiden konnte letzten Endes, wurden in der letzten Minute entschieden. Da war was los hier im Hause Palm, das kann ich euch sagen. So, aber ich glaube wirklich, dass es für Kovac enorm schwer sein wird, in Dortmund irgendwas mitzunehmen. Ich glaube sogar, dass der das Spiel verlieren wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein 3-1 oder so wird, weil Dortmund momentan einfach, das sind ja Welten, wie die sich unterscheiden, rein fußballerisch. Und da werden wir ein ähnliches Spiel sehen, das erwarte ich zumindest, wie Bayern gegen Ajax. Nur, dass du bei Dortmund, glaube ich, noch eine größere Offensivwucht auf dich zurollen siehst, dann auch noch in Dortmund in dem Stadion, das wird ein heißer Ritt. Und was ich vorhin sagen wollte, also für mich ist es halt so, dass du mit Müller, Hummels, Ribéry und Robben schon mal 4 ganz wichtige Spieler beim FC Bayern München gegen dich hast, wenn du Niko Kovac heißt, was ein Riesenproblem ist. Dazu kommt, dadurch, dass Ramos dir auch nicht so wohlgesonnen ist, könnte ich mir vorstellen, dass auch der ein oder andere spanischsprachige Spieler sich dem Unmut des Rodriguez vielleicht anschließen könnte, weil es heißt ja immer, es gibt diese spanisch sprechende Fraktion beim FC Bayern und es seien so irgendwie ziemlich coole Buddies und hin und her. Und dann das Entscheidende, das hast du vorhin gesagt, Chris, ganz zu Beginn, ist im Endeffekt, dass er ja auch niemanden hat, der ihm momentan zur Seite steht, sage ich jetzt mal, der ihm so ein Stück weit den Rücken frei hält. Ja, da wurde ja vom ersten Moment an mehr oder weniger schon klar gemacht, der Trainer ist dafür zuständig, was da auf dem Platz passiert, was ja auch richtig ist. Aber als Uli Hoeneß das damals sagte, hatte ich das Gefühl, dass das eher ein Statement in Richtung Trainer war als in Richtung Medien. So. Und da fing das ja schon an, dass für Kovac vielleicht die Sache schneller zu Ende sein könnte in München, als es ihm lieb sein dürfte. Das, oder was, wo er vielleicht noch Glück haben könnte, ist, dass man nicht so richtig weiß, wer jetzt dann die Bayern trainieren sollte. Ja, das ist vielleicht etwas, wo sie sich noch so ein Stück weit zurückhalten könnten. Weil wer soll Kovac jetzt beerben, kurzfristig? Ist jetzt nicht unbedingt jemand da, den ich mir da vorstellen könnte, der Bock drauf hat. Ja, genau. Wenger wird jetzt gerade beim AC Mailand ins Gespräch gebracht. Ja, und bei Paris Saint-Germain gilt er auch als Kandidat für einen Posten außerhalb des vom Trainerposten. Also da gibt's ein paar Gerüchte um Wenger. Also klar, könnte mir schon vorstellen, dass wenn du den jetzt anfragst, dass der dann Bock hat, vielleicht doch nochmal so eine Mannschaft wie Bayern München zu trainieren. Das möchte ich nicht ausschließen, sowas. Ja, aber es ist nicht so leicht für Bayern, da einfach mal einen adäquaten Nachfolger für Kovac zu präsentieren in so kurzer Zeit, weil die Trainer, die zur Disposition standen letztes Jahr, sind alle weg. Ich also kann dir einen sagen. Vom Markt weg. Naja, einer nicht. Wer denn? Der Hötelhase. Ja, das stimmt, das wäre noch eine Option. Ja, das, aber ich kann ja, das ist eine warum Option. Warum ich glaube, dass sie ihn nicht nehmen würden, ist, dass er auf so einem ähnlichen Niveau arbeitet wie Kovac. Also das ist, also, weißt du, so den Kovac vom Hof zu jagen und dann mit Hasenhüttl zu kommen, ich weiß nicht, das ist, ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert, aber im Endeffekt sind das für mich so vom Standing her bei so einer Mannschaft vergleichbare Typen. Ich sehe den Hasenhüttl jetzt nicht so weit über den Kovac und ich glaube, du brauchst da schon einen Trainer, der da mal einen rausrotzt. Und vor allem jemand, der vielleicht dann auch den Mut hat, Spieler, momentan hat Bayern natürlich auch das Problem, dass sie nicht einfach jemand anders auf den Platz stellen können, aber so Spieler, die sich halt einfach nicht an gewisse Regeln halten und sich nicht bei Auswechslungen vernünftig verhalten, dass du die einfach komplett rauslässt. Also ich verstehe auch wirklich nicht, wie man sich als Bayern München so abhängig machen kann von zwei so alten Männern. Das haben wir ja schon mal thematisiert und schon mehrfach hier. Aber auch schon deshalb, weil du ja damit rechnen musst, dass die häufiger verletzt sind. Ja, allein deshalb finde ich diese Kaderplanung schon so merkwürdig. Ja, du hast mit Coman einen Spieler, der sich regelmäßig verletzt, hast mit Robben einen Spieler, der auch häufiger verletzt ist, Ribéry ist nicht mehr ganz so fit, du hast Gnabry auf den Außenbahnen, der auch immer wieder Verletzungsprobleme hatte in den letzten Jahren, jetzt natürlich nicht, weiß ich nicht, monatelang, aber er war halt immer mal wieder angeschlagen. Also da finde ich das schon ein bisschen merkwürdig, dass man da nicht noch versucht, andere Optionen dem Kader zuzuführen oder so. Also gerade auch was Jugend und sowas angeht. Da heißt es ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name heißt, wie der Spieler heißt, dass es da irgendeinen Typen gibt, der sehr, sehr vielversprechend ist im Jugendbereich beim FC Bayern München, aber man nicht den Mut hat, ihn dann wirklich mal von der Leine zu lassen. Ich habe jetzt leider vergessen, wie der Spieler hieß. Hätte ich jetzt gerne nochmal gesagt, habe ich auch in einem Podcast gehört. Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass da auch nicht einfach diese Verletzungen mit einkalkuliert wurden. Ja, musst du halt jetzt auf so Spieler setzen wie Ribéry und Robben und die verhalten sich, beziehungsweise einer davon verhält sich wie ein Arsch, aber kann das letzten Endes mit Leistungen sich nicht verdienen, dieses Verhalten. Ja, das kommt ja mit dazu. Wenn er dann wenigstens noch Leistung bringen würde wie früher, aber das schafft er ja nicht mehr. Ist ja wirklich sichtbar über Zenit hinaus. Also ich finde es auch momentan extrem schwierig. Da würde natürlich so ein Dybala-Transfer ganz gelegen kommen, der ja momentan diskutiert wird bei Bayern München. Da bin ich auch mal gespannt, ob es da irgendwie jetzt einen Deal gibt. 100 Millionen wollen die für den, habe ich gelesen. Juve will auch Ramos. Und da gibt es schon diese Überlegungen, dass man das irgendwie, also Ramos plus Summe X für Dybala, bisschen absurd, ob man sowas macht. Oder dass Juve den Tausch will. Es wird sich zeigen, ob das aber natürlich, wenn dieser Deal passiert, Ja, aber wie meinst du das absurd? Warum absurd? Weil James die schlechtere Wahl ist? James ist für mich eindeutig, ist natürlich jetzt ist Quatsch, aber Dybala, das Gesamtpaket, sportlich, Alter, ist für mich No-Brainer. Für 100 Millionen musst du diesen Transfer machen. Ich liebe den Spieler. Kapitän gewesen jetzt bei Juve. Bei Juve ist, glaube ich, der Gedankengang anders. Die wollen ja Kohle für Pogba. Den wollen sie ja gern zurückholen. Und ich glaube, die wollen über diesen Dybala-Transfer die Kohle reinholen, um sich Pogba kaufen zu können, beziehungsweise einen Teil davon. Ich glaube, daher kommt dieses, wir verkaufen Dybala, weil rein von der Qualität des Spielers ist gar keine Frage, ist das ein absoluter Topspieler, den du in deiner Mannschaft haben möchtest. Das zeigt sich ja auch daran, dass Barcelona schon Interesse hatte und Dybala selber, glaube ich, auch eher nach Spanien wollen würde als nach München. Ja. Aber es ist für mich schon klar, dass Dybala ein absoluter Topspieler ist, aber wenn du halt so einen Pogba nach Turin holen möchtest, musst du dir halt was einfallen lassen, selbst die Turiner, die das neue einen oder anderen großen das neue System, was jetzt Massimiliano Allegri auch spielen lässt bei Turin, eben wegen Ronaldo, weil man ja vorher mit so einem festen Higuain da vorne gespielt hat und jetzt mit einem eher dynamischen Ronaldo da vorne drin, da ist jetzt auch Dybala eher auf so einer Sinnsuche positionell. Also jetzt natürlich auch am Wochenende auch Kapitän gewesen von Juve. Also das ist schon, dass man den abgibt, ist für mich, das ist schon ein Skandal. Natürlich macht Sinn, die haben ein Transferdefizit von knapp 140 Millionen oder sowas, 150 Millionen jetzt in diesem Jahr gehabt. Also, dass man da wirklich ein bisschen was aufbessern muss. Ich glaube, auch Fiat kackt langsam ein bisschen rum als Top-Partner da von Turin. Also, ich bin gespannt, dass man da jetzt den Dybala opfert und ein bisschen das Zentrum stärken will mit einem Pogba, mit Can, der jetzt verletzt ist, und auch Khedira, der verletzt ist. Ich bin gespannt, dass man da so ein bisschen, ich denke mal, die Zeit von Khedira, auch wenn er eine starke Anfangssaison gespielt hat, ist so ein bisschen gezählt bei Juve, aber Pogba und dann wahrscheinlich Emre Can dann da auch, also das und Pjanic natürlich dann auch, der da auch im Zentrum so ein bisschen rumkickt, der ist schon nicht schlecht, aber am liebsten wäre es mir natürlich, also wenn natürlich Dybala von Juve weggeht, dann natürlich zu den Bayern, da würde ich mich hier natürlich am meisten freuen, also da würde ich ja völlig ausrasten, wenn der kommt, also den will, glaube ich, jeder in seiner Mannschaft haben, also ich finde es geil, aber es ist natürlich ein großes Opfer, dass da Allegri bringen muss da für seinen Kader, wenn Dybala geht und Pogba irgendwann kommen würde. Ich glaube aber, Pogba eher Juve als Barcelona, wo er ja auch so ein bisschen gehandelt wird, ne? Gefühlt. Vicky. Ich weiß, also von Barcelona habe ich nichts gelesen, keine Ahnung, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß halt nur, dass er wahrscheinlich nicht lange in Manchester bleiben wird, wenn Mourinho da weiter rumhampelt. Dann bin ich mal gespannt, wie lange es noch gut geht. Obwohl es ja heute schöne Bilder gab, sie haben sich ordentlich begrüßt, habe ich vorher noch auf Twitter retweetet. Zungenkuss gab es, ne? Ja, für das Verhältnis zwischen Pogba und Mourinho ist das schon fast ein heftiger Versuchungssex. Da kann man doch wirklich gut den Bogen schlagen und die Anfangsfrage nochmal. Zwei Sätze, Chris, Lisa Müller. Wir sind immer noch nicht fertig mit Bayern, Pocho. Aber wenn du denkst, du musst jetzt auf Lisa Müller überleiten. Ich muss das jetzt mal beantworten. Du musst jetzt unbedingt auf Lisa Müller rumreiten. Nee, ich muss nämlich noch was anderes kurz aufmachen. Ich würde gerne, dass sie auf mir, egal. Was ich viel interessanter finde, ist nämlich folgende Gedenkweise. Das betrifft nämlich James, der ja, also da sieht es ja wirklich danach aus, dass der alles dafür tut, um irgendwie wegzukommen aus München. Jetzt heute habe ich gelesen, dass er am liebsten wieder im Winter nach Madrid gehen würde. Weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, so mir nichts, dir nichts, aber es deutet vieles darauf hin, dass der echt keinen Bock mehr hat, in München sich auf die Bank setzen zu lassen und unter Kovac zu spielen. Also das Thema scheint auf eine Trennung hinauszulaufen. Nur jetzt kommt mein Ding, wenn du jetzt Rames verkaufst. Das ist natürlich auch eine komplexe Nummer. Der Bayern kann natürlich sagen, 42 Millionen Madrid, hier bitteschön, das könnt ihr den ja wieder abkaufen. Für 43. Du hast mit Thiago dann noch einen Spieler, der regelmäßig verletzt ist, der aber enorm wichtig ist für dein Spiel. Also ich finde wirklich. Ja, so wichtig wie noch nie momentan. Ich finde wirklich, dass der Ausfall von ihm jetzt richtig ins Mett haut und vor allem dann auch in so engen Spielen bemerkbar ist, wie jetzt gegen Freiburg ist eigentlich absurd, dass man darüber spricht und sagt, es wäre ein enges Spiel. Aber es ist so. Ich glaube, wenn du so ein Spiel jetzt in deinen Reihen gehabt hättest am Samstag, hätte das Spiel auch gut anders ausgehen können. Wobei natürlich jetzt alles an Thiago festzumachen, wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Aber trotzdem, der fällt jetzt wieder mehrere Wochen aus, ist sowieso immer jemand, der Probleme hat mit Verletzungen. Also dann noch James abzugeben, Thiago unter Umständen, der regelmäßig ausfällt. Du hast zwar so einen Goretzka, gar keine Frage, das ist ein guter Spieler, der auch auf dieser Position spielen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass man dann schon wieder seinen Kader eigentlich schwächt. Selbst wenn du dann Dybala holst, ja, das ist natürlich dann für die Offensive eine klare Steigerung zu den Spielern, die jetzt sonst da noch so rumturnen. Ich habe gerade überlegt, die Verträge laufen ja von Robben und Ribéry auch noch aus. Also die fallen dir dann auch noch weg. Nicht, dass ich jetzt da traurig wäre als Bayern-Fan, aber trotzdem, also du verlierst schon dann viel Qualität für die Offensive und für die Organisation im Spiel. Wenn du James abgibst, wenn du Thiago so ein Stück weit ein bisschen immer rausrechnen musst, weil der macht, glaube ich, nie mehr als 24, 25 Spiele in der Saison, oder? Der ist immer mindestens einmal für einen Monat verletzt. Eine valide Verletzung hat er immer, ja. So, dann musst du also für zwei Drittel der oder für ein Drittel der Saison musst du da auch noch irgendwie jemanden mit hochziehen und immer parat haben. Also das wird interessant zu beobachten sein, ob man da einfach nur mit so einem Dybala-Transfer erstmal die großen Probleme in den Griff bekommt. Nein, dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Also ja, aber da musst du ja schon sowieso so viel Geld zahlen für einen so einen Spieler, dass es, glaube ich, für Bayern auch schwer wird, dann sich breit mit guten Spielern zu verstärken. Weißt du, wie ich meine? Also du wirst absolut. Ich denke, für Dybala plus Ramis legst du Minimum noch 50 bis 60 Millionen obendrauf. Mindestens. 60 Ramis, Millionen, ja. So, um den Dreh rum. 50 bis 60 Millionen. So, dann hast du einen neuen Spieler, der wahrscheinlich dann, ich sage jetzt einfach mal, Robben ersetzen wird. Und Coman, wenn der sich wieder mal verletzen sollte. So, dann brauchst du eigentlich einen Ersatz für Ribéry. Du brauchst dann noch einen Flügelspieler. Da gibt es gerade dieses Gerücht von dem vom OFC Lille. Dass so ein 23-Jähriger, der gehandelt wird, kostet dann wahrscheinlich auch 50, 60. Ja, aber sind auch schon wieder Premier League-Clubs dran, das ist das Problem. Ja, genau. Aber die letzten Wochen, Monate hört man immer, der und der und der wird mit dem und dem Verein in Verbindung gebracht. Irgendein Spieler wird Paris, City, sonst irgendwer holen. Und irgendwann bleibt doch mal was über. Und das, was überbleibt, tut mir leid, ja. So pick up the bones, keine Ahnung. Das ist jetzt auch kein Bayern ist nicht die Mannschaft, die jetzt sagt, hier, okay, Guardiola bietet 60 Millionen. Ha, wir bieten 75. Das ist auf jeden Fall nicht die Philosophie des FC Bayern München. Das ist auch nicht das Geldkonto des FC Bayern München. Aber irgendwas wird ja dann wirklich mal zu holen sein, weißt du, weil nichtsdestotrotz hat der FC Bayern München auch immer noch eine gewisse Strahlkraft und wir können immer noch mit einem leicht genervten Kader auch immer noch um den Champions League Titel mitspielen. Dieses Jahr nicht, völlig okay, muss ja auch nicht immer sein, aber ich glaube, ein Flügelspieler ist safe, ein Ersatz für James wird es wohl geben, ob das Dybala ist, dann könnt ihr euch aber mal drauf einstellen, dass ich da mir so ein Pullover drucken lasse, weil da lasse ich mich dann gerne mitnehmen. Das ist mein Alassane-Player, ne, Pocho? Also nee, mein Griezmann. Ich habe ja gesagt, ich habe direkt das Patrick mit Griezmann gesehen. Hast du schon gesehen? Nee, in meinem Kopf habe ich das gesehen. Ach so, okay. Mit der 9 drauf oder so, das habe ich mir schon. Ich glaube, der hat die 7, ne? Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, es wird ein Flügelspieler werden. Ja, der Flacco, das geht, das wird ja, das geht nicht. Du kannst nicht Gott mit Gott und so, das geht nicht. Also ein Flügelspieler wird es sicherlich werden, ein zentraler Spieler wird es werden und ein Außenverteidiger wird es werden. Absolut sicher. Die drei. Ja, und einen Innenverteidiger brauchst du auch noch. Ein Innenverteidiger wird es auch noch wahrscheinlich, ob das der De Ligt wird oder ob es Pavard wird, denn momentan ist ja Pavard passt schon die Perspektive Schnäppchen. Obwohl, die sind ja festgeschrieben, die 35 Millionen, oder? Die sind 35, sind fest. Und die 35 sind, die musst du dann auch schon mit einbeziehen in deiner Kalkulation. Da bist du schon bei 100 Millionen für einen Spieler wie Dybala und Benjamin Pavard. So, hast schon mal 100 Millionen rausgerotzt. Und verlierst noch einen Spieler zusätzlich mit James. Ja, du verlierst noch James, aber ich denke mal dann noch 50, 60, also ich glaube mit 150, 160 Millionen müssen wir nächste Saison rechnen. Das Problem für Bayern wird sein, dass sowohl Madrid als auch Barcelona mächtig an der Transfertrommel oder in der Transfertrommel. Barcelona weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass da gibt's, die haben doch auch schon angekündigt, sie müssen sich verstärken, was die Offensive angeht. Da wird händeringend nach Luis Suarez. Ich muss aber einen Satz zu Ende sprechen können, ohne dass irgendjemand direkt reinschreit. Es ist ja, ich versuche ja schon wirklich nur noch in Stichpunkten zu sprechen. Meine Fresse. Seitdem das Thema Bayern aufgekommen ist, komme ich ja. Mein erstes Thema konnte ich noch nicht mal beenden. So, jetzt Luis Suarez, was ist mit dem? Der kann noch 20 Jahre. Nee, der kann auf keinen Fall 20 Jahre. Nee, was der da im Klassiko gemacht hat, das war ein Weltwunder. Ich halte von dem, der ist kein Welt, der ist nicht mehr, hat nicht mehr diesen Status wie in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, der muss ausgewechselt werden. Das wäre eigentlich einer für Bayern, so vom Alter und von der Klasse, oder? Ein Stück weit zu jung noch, würde ich sagen. Aber ansonsten perspektivisch kann man sagen, wenn der so in 1-2 Jahren kann man den holen. Nee, ja. Aber wo du gerade gesagt hast, ich glaube Suarez, da muss man was machen. In der Endverteidigung. Weil der Umtiti ist auch oft verletzt und ich glaube, jetzt haltet euch mal fest. Malcolm, nächstes Jahr bei Bayern, der sitzt da nur auf der Bank und ich glaube, der hat auch nicht so Bock drauf. Der ist für einen relativ schmalen Taler jetzt von der Bank von Barca zu holen. Haltet den mal im Hinterkopf. Malcolm, ja, da hat Inter schon angefragt und da gab es ja ein relativ klares Statement von Barcelona, dass es da kein Interesse gibt, den Spieler abzugeben. Jo, aber vielleicht im Sommer. Vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht so eine Leihe gibt irgendwohin nach England oder so. Gladbach. Dass der Spieler halt dann regelmäßig spielen kann, das kann ich mir noch vorstellen. Aber ja, Barcelona ist halt finanziell in der Lage, so einen Spieler dann auch mal durchzufüttern ein Stück weit und dann darauf zu hoffen, dass der noch durch die Decke geht. Weil mit Alcázar verlieren sie einen wichtigen Spieler, also was heißt wichtigen Spieler, aber verlieren sie halt auch nochmal einen Offensivspieler. Die können natürlich jetzt nicht jeden gehen lassen und dabei zugucken, wie Suarez leistungstechnisch auch abbaut. Da wird einiges passieren, vielleicht nicht gleich nächstes Jahr, aber das beginnt jetzt so langsam, dass sich diese Vereine Barcelona, Madrid neu aufstellen werden, gerade was die Offensivspiele angeht. Bei Madrid pressiert es natürlich ungemein. Na klar, da sagt es halt schon die Tabelle, dass da extremer Handlungsbedarf ist. Ja. Und dann hast du natürlich noch die ganzen Irren von der Insel, ja, die einfach nur aus Trotz alles Mögliche wegkaufen, egal ob das jetzt Sinn macht. Der Aufsteiger, der überhaupt nichts zu sagen hat, kauft dann. Ist egal, absolut, ja. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Also das meine ich eben, dass es für München schwer sein wird, da irgendwas zu unternehmen. Und eigentlich müssen die dann schon wieder innerhalb der Liga versuchen, Spieler abzuwerben. Pulisic ist da mit Sicherheit jemand, den man vielleicht ab und zu mal nennen dürfte, auch wenn der jetzt noch keine so mega geile Saison spielt. Aber wahrscheinlich sind es dann eher solche Transfers, über die du dir Gedanken machen musst. Und dann hoffen musst, dass die zünden, die Jungs. Wahrscheinlich, ich gehe eh davon aus, dass die irgendwas bei Dortmund sich unter den Nagel reißen werden. Irgendein Spieler, das ist schon allein. Ja, wen denn? Also Pulisic ist für mich schon immer ein Kandidat gewesen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Okay. Gerade ja, mit dem auslaufenden Vertrag und so. Rettet der den FC Bayern München? Der rettet den nicht, da geht es aber auch gar nicht darum, den zu retten, sondern erstens mal brauchst du halt neue Außenbahnspieler, die verheißungsvoll sind und die eine gewisse Qualität schon nachgewiesen haben, da gehört er definitiv dazu. Ja, das war, ja, ich kann mir vorstellen, die Denkweise dahinter. Aber und vor allem kann ich mir vorstellen, dass er bei einer Mannschaft, die so dominant auftritt wie Bayern, er genau seine Stärken ausspielen kann. Da wird er wahrscheinlich nicht so gezwungen sein, häufig in die Defensive mitzuarbeiten, das macht er bei Dortmund ja auch nicht unbedingt, aber ich glaube, dass du in Dortmund, da wird er halt noch mehr defensives Denken von dir abverlangt, als zum Beispiel dann beim FC Bayern München, wenn es bei denen läuft. So ein Spieler könnte ich mir schon vorstellen, dass der. Könnte aber auch ein Rohrkrepierer werden in München, ne? Kann man absolut. Auch kann sein, ja. Kann sein. Absolut. Ganz klar. So ein junger Spieler ist immer ein enormes Risiko. Also das weißt du halt nie. Und was du bei München dir auch noch überlegen musst, wie geht's da weiter mit Lewandowski? Ja, also du musst dir da Gedanken machen, dass da irgendwann mal ein neuer Stürmer verpflichtet wird, weil du aktuell zwei ältere Stürmer hast, die vielleicht noch, wenn es gut läuft, der eine, und damit meine ich Lewandowski, hat vielleicht noch 2 Jahre auf Top-Niveau, aber dann muss es schon gut laufen. Ich mache da schon in dieser Saison ein kleines Fragezeichen dahinter. Und bei Wagner, sind wir uns mal ganz ehrlich, da ist ja so auf Janker-Niveau. Also, vor allen Dingen, dass der dann auch noch Ansprüche stellt mit seiner Leistung, die er bislang so gezeigt hat. Ich meine, mit seiner Gesichtsbehaarung. Das sowieso. Aber ich meine ja nicht, dass der schlecht ist an sich, also schlechter als er vorher war, sondern es ist halt ein Spieler, der sich doch selber irgendwo ein Stück weit selber einschätzt. Also das konnte er noch nie, fällt mir gerade ein, zum Thema Nationalmannschaft und so, da hat er ja schon bewiesen, dass er sich selber nicht so gut einschätzen kann. Ja, weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass er jetzt dann so rummosert und sagt, er hätte sich mehr Einsatzzeit erwünscht unter Kovac und so. Es ist jetzt auch nicht so, dass der trifft wie so ein Irrer, wenn er eingewechselt wird oder so. Also da ist so extrem viel Arbeit bei Bayern München. Und dann hast du die zwei Kaputten da vorne sitzen. Zwei Kaputten und den Irren. Oder wie Pocho es sagt, two and a half men. Das trifft's eigentlich. Das wird eine spannende Nummer. Aber wir alle reden doch, wir die ganzen Bayern-Fans reden sich doch die Welt schön, dass Borazzo, Hasan Salihamidzic möglicherweise am Mikrofon nicht immer die idealste Figur abgibt, aber intern, fachlich, ist er sicherlich ein Top-Typ. Oh Gott. Oh Gott, diese Denkweise. Ist es ja so. Nein. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne. Okay. Nein, das kann keiner beurteilen. Das kann man nur populistisch beurteilen, das ist richtig. Aber lass uns doch mal jemand, der nicht weiß, wie man eine Schraube reindreht, der ist auch nicht gleichzeitig dann trotzdem ein guter Ingenieur. Also, ja, das stimmt schon. Da ist mit Sicherheit was dran. Wie gesagt, ich möchte ihn jetzt auch nicht verteidigen. Ja, für mich ist das eine Witzfigur. Punkt. So. Und ich kann den Typen nicht ernst nehmen und ich stelle mir halt vor, wie du da als Sportvorstand eines großen europäischen Clubs mit diesem Typen verhandeln musst. Aber andererseits ist es halt ein mega erfolgreicher Geschäftsmann, ja, der mehrere Hotels hat in Frankfurt, glaube ich, oder so. Also der ist ja, sagen wir mal, in der Geschäftswelt nicht unerfolgreich. Also irgendwas muss er ja da auch können. Also, ja, seinen Namen draufschreiben. Ja, aber du, da gibt's ja genügend andere Beispiele, die ihren Namen auch schon irgendwo draufgeschrieben haben und inzwischen Hartz IV empfangen. Also, ich möchte nicht sagen, dass das die letzte Pfeife ist, ja, aber er macht nach außen hin so ein schlecht oder gibt nach außen hin so ein schlechtes Bild ab, dass ich da schon ein bisschen die Frage stellen muss, wie kommt man auf die Idee, so jemanden so prominent bei so einem großen Verein einzusetzen? Also da wurden definitiv auch schon Fehler gemacht. Da hätte es jemanden an der Seite geben müssen, wenn er fachlich so gut ist, der das medial einfach ein bisschen auffängt. Das ist ja nicht nachvollziehbar, der Typ an der Seitenlinie beim FC Bayern, beziehungsweise als was ist denn seine richtige Bezeichnung? Sportdirektor, glaube ich, oder? Ja, ich glaube Sportdirektor, ja. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist schon wieder wirklich nah am FC Hollywood dran, Pocho. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommen wir zum Thema Lisa, oder wie wir sie nennen in Fachkreisen, Liza Müller. Liza Minüller. Liza Minüller nennen wir sie immer. Das ist Liza Minüller. Der Knüller. Der Knüller von Manüller. Ist schön. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist der Kaffee, der jetzt einsetzt. Ja, mit ihrem Tweet, endlich hat der mal einen Geistesblitz oder so? Ja, ich glaube, so hieß der Tweet. In der 70. Minute wurde ihr geliebter Tommy eingewechselt. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wenn du sagst, du möchtest als Letzter was dazu sagen, weiß ich schon gar nicht, wie ich jetzt an die Sache rangehen soll. Ich weiß es auch nicht, also ich möchte auch gar nichts zu sagen. Okay, dann sagst du gar nichts dazu. Dann sag ich mal so viel dazu. Ich verstehe diese ganze, also wirklich, ich verstehe einfach die Aufregung darum nicht so richtig. Also dass das medial, dass man das erwähnt, finde ich nachvollziehbar, klar, das ist ja schon so, Alter, guck mal hier, dass selbst die Spielerfrau von einem Spieler macht sich jetzt hier mehr oder weniger über Niko Kovac lustig, das wäre für mich eine Randnotiz und fertig. Aber mehr ist das für mich irgendwie nicht. Aber bei Bayern München ist das gleich so groß, dass man ein Pressestatement im Nachhinein noch raushaut, dass sich Frau Müller beim Herrn Kovac entschuldigt hat. So in der Art wie, die Frau darf nicht ihre eigene Meinung haben. Da bin ich bei Raphael Buschmann, der ja bei Vontora zu Gast war und auch gesagt hat, ist doch völlig in Ordnung, wenn die Frau halt ihre Meinung hat, warum kann sie die nicht sagen? Sehe ich irgendwie auch so. Ich brauche vielleicht jetzt Input von euch, um mir eine neue Meinung zu bilden. Aber im ersten Moment ist das für mich so eine Nummer, okay, ja, sie sagt halt, dass der Kovac mehr oder weniger keinen Plan hat und wenn ihr Mann reinkommt, dann stellt das jetzt die Fachkompetenz von Kovac plötzlich mir ist das Thema egal. Also ich finde Liza Müller Thema, Pocho, erzähl einfach. Ich gehe da in die gleiche Richtung wie Ricky. Also ich finde es sehr, sehr seltsam, warum das mediale Echo darauf wirkt, als ob da gerade wirklich was total Heftiges passiert ist. Ich habe mir mit ein paar Stunden darüber Gedanken machen und so weiter immer mal, also nicht ein paar Stunden am Stück, sondern immer mal drüber nachgedacht, wirklich darüber nachgedacht, ob es so ein Zufall ist, und das ist dann auch der Bogen auf die andere Sache, ob es so ein Zufall ist, dass das genau in der Zeit passiert, wenn diese Football Leagues Dokumentation rauskommt. Du hast mit diesem Echo auf diesen blöden Instagram-Post, nicht bei Twitter, bei Instagram, Post, ein Medien-Echo erzielt, was an Idiotie eigentlich gar nicht mehr zu übertreffen ist. Im Jahr 2018 ist irgendeine Sache, die von irgendjemandem rausgehauen wird, wenn es dann zufällig die Frau des prominenten Spielers vom FC Bayern ist, ist das doch völlig okay. Lass die Frau doch auf ihrem privaten Instagram-Account machen und tun, was sie will. Da muss man keine Entschuldigung raushauen und so weiter. Da hat Nico Kovac auf eine ganz, ganz coole Art und Weise gesagt, was er dazu sagen will, nämlich genau wie Chris, nichts. Ist doch das Beste, was du da sagen kannst. Das ist halt so. Das wird tausendfach am Tag gemacht. Es wird, was wir gar nicht mitkriegen, wahrscheinlich so gemacht. Und das ist ja der Punkt, dass wir es nicht mitkriegen. Es geht ja genau darum, dass sie das öffentlich gemacht hat. Ja, warum das, sich manche das kann sie ja machen. Das ist ja der Sinn von Social Media, dass man was öffentlich macht. Ja, aber ich glaube, jetzt reden wir gerade an der Thematik so ein bisschen vorbei. Es ist ja nicht das Problem, dass jemand was auf Instagram postet, sondern über was sich alle aufregen, oder nicht alle, das stimmt nicht, aber über was sich manche halt aufregen, ist, dass sich eine Spielerfrau herausnimmt, den Trainer öffentlich oder den Trainer ihres Mannes öffentlich zu kritisieren. Dann kann man sie kritisieren, aber nicht ihren Mann oder den Trainer. Ja, du kannst auch sie nicht kritisieren. Ja, du kannst sagen, du findest das nicht okay, dass sie das geschrieben hat. Aber warum? Ja, mit welcher Begründung? Ja, gibt's Leute, die das ja nicht okay finden. Gut, es gibt auch Leute, die finden Hitler cool. Also ich meine, ich verstehe halt nicht, wie kann man denn ernsthaft jetzt begründen, dass das, was sie da getan hat, falsch ist? Nee, es ist für mich alles nur ein Ablenken von dieser Football-Leagues-Sache. Da gehe ich nicht mit. Das ist nicht, Football-Leagues ist nicht München, also nicht nur München. Nein, das aber wenn du die Reaktionen von Rummenigge und so weiter dazu hörst, die auch bei Zeigler und so weiter gesagt wurden, das ist so ein darum herschiffen, dass sie gar nicht sich dazu vernünftig äußern können, weil sie mitten in diesem Entscheidungsprozess stecken und überhaupt nicht wissen, was sie, oder vielleicht jetzt schon merken, was sie damit für ein Echo bei der Fangemeinde erzeugen. Bevor wir da bei Football Leagues jetzt dann noch was zu sagen, müssen wir das, also ich sehe das nicht so, dass das schon wieder eine Verschwörungstheorie ist mit Lisa Müller. Ich glaube, da hat eine Alte, die ihren Mann liebt, einfach die Schnauze voll gehabt, genau, dass der die ganze Zeit auf der Bank sitzt und hat halt einfach mal einen Tweet rausgehauen. Vielleicht hat sie sich auch da vorher Gedanken drüber gemacht und gedacht, so, ich schreibe jetzt einfach, dass ich den Kovac mehr oder weniger scheiße finde, und hat das Ding rausgehauen, und danach tun alle so, als ob sie keine subjektive Meinung haben darf über das, was da unten auf dem Platz passiert. Exakt. Was ich völlig in Ordnung finde, ist, es ist halt ihre Meinung, leck mir Marsch, was ist das Problem, Mann? Die sagt halt, dass der unten jetzt einen Geistesblitz hast und fertig. Vor allen Dingen, man muss es vielleicht auch so sehen, du sitzt da 70 Minuten auf dem Platz, im Stadion und guckst dir die Scheiße da an. Das Spiel ist scheiße, die Stimmung ist nicht so geil, die letzten Tage waren an sich nicht besonders gut. Da kann auch so ein Ding auch schon mal vielleicht aus der Emotion heraus härter verfasst sein, als es eigentlich gemeint ist. Also das ist für mich, wie gesagt, ich versuche mich jetzt da so ein bisschen reinzudenken, aber für mich ist das so völlig banal. Irgendjemand sagt was. Ich meine, über was ich mich viel mehr aufrege, sind die ganzen sogenannten Experten, die da regelmäßig Wochenende für Wochenende was sagen. Das ist doch der eigentlich viel größere Skandal, was da alles so für eine Scheiße rauskommt. Und nicht, was irgendeine Spielerfrau auf ihrem privaten Instagram-Account raushaut. Natürlich in die Öffentlichkeit, ist schon klar. Ist schon klar, dass man das nicht losgelöst sehen kann, so als private Meinung, wenn du es öffentlich kommunizierst. Aber ja, mein Gott, also das ist ihre Meinung und fertig. Ich habe da vielleicht nachher noch ein paar Worte dazu. Ich muss da mir erstmal nochmal Gedanken drüber machen, weil das ist für mich im ersten Moment überhaupt nicht groß diskutierbar, das Thema. Ich es nicht schlimm finde. Ist mir einfach scheißegal. Richtig, mir auch. So. Und dann können wir jetzt mal überleiten zu dem Thema Super League. European Super League. Stimmt nicht, dass man die mit der türkischen Super League verwechselt. Das wäre ja noch schöner. Chris hat ja vorhin gefragt, was für eine Doku. Also Chris, ich denke mal, Pocho spricht da von der gleichen. Kann ich dir nur empfehlen. In der ARD-Mediathek gibt's zu dem Thema Football Leagues eine einstündige Dokumentation, die ja das Ganze so ein bisschen zusammenfasst. Ich persönlich finde den Artikel im Spiegel lohnenswert. Also da kann man gerne mal Geld für ausgeben. Ich habe das Glück, dass ein Bekannter von mir dieses Spiegel Plus Ding hat, deswegen konnte ich es so lesen. Aber ich denke mal, da kann man ruhig mal Geld für ausgeben, weil das wirklich interessant ist. Man kann es aber auch vor allem, ist mir aufgefallen, nicht mal kurz. Bekannter von mir hatte Spiegel Plus. Es ist halt so, dass wir solche Familienaccounts haben. Ja. So, und dann kannst du dich ja da anschließen und zahlst halt eben ist doch gut, bei Eurosport. Ne, ja. Wenn du das ansprichst, muss ich es jetzt auch erwähnen können. Das heißt, zum Beispiel für Eurosport Player nur 11 Euro im Jahr anstatt 6 Euro im Monat. So. Und bei dem Spiegel Plus Ding war es halt auch so. Ich wusste, der hat das und habe ihn angeschrieben und gesagt, kann ich da mal reinschmökern? Dann hat er gesagt, kein Problem. Und dann konnte ich eben, also ich hätte reinschmökern können, aber der Artikel ist so ausufernd, dass du da in meiner Lesegeschwindigkeit fast ein Wochenende brauchen würdest, um das ganze Thema richtig durchzuarbeiten. Also ist enorm viel Content, was da rausgehauen wurde. Und in dem Film wird das so maximal grob zusammengefasst. Und wenn man schon bei dieser Aber auf eine sympathische Art und Weise. Oh, macht. Genau, da würde ich nämlich von Abstand nehmen gerne. Ich finde, ich find's gut. Für mich war ein ganz großes Problem, dass Peter Lohmeier als Schauspieler, das geht für mich gar nicht. Wenn da eine ernstzunehmende Dokumentation gezeigt wird und das Erste, was ich sehe, ist ein Schauspieler, der sein Fan-Dasein in einer Schalke-Kneipe gerade schauspielert. Es war ja noch nicht mal real. Das siehst du daran, dass er was anmoderiert und dann sich zum Fernseher dreht und sagt, ja! Wo ich mir denke, warum? Alter, wenn das ein ernstzunehmendes Thema ist, warum? Das finde ich einfach albern, sowas. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich alles, was da gesagt wird, so ein bisschen in Frage stelle automatisch. Ja, ich sage jetzt nicht, dass diese Themen, die da angesprochen werden, dass das irgendwie ausgedacht wäre und nicht stimmt. Aber wenn ich so einen Schauspieler zu Beginn sehe und für mich so einen unsympathischen Schauspieler auch noch, dann ist das für mich nicht so. Ich glaube, das ist dem geschuldet einfach deswegen, dass du es irgendwie so darstellen musst, dass du halt nicht nur den Nerd-Zuschauer an die Leine kriegst. Darum musst du etwas so dargestellt werden. Das kommt von der ARD, 100 Pro. Da bin ich mir auch sicher, dass das nicht von den Leuten, die für Football League zuständig sind. Das musst du in dem Moment machen. Ja, nicht auch diese Darstellung von dem vermummten Informanten und so halte ich auch für sehr grenzwertig und so weiter. Ja, völlig unnötig. Genau. Ist doch okay, dass du sagst, der möchte sich nicht vor der Kamera zeigen. Ist ja völlig nachvollziehbar. Ja. Da muss er nicht so einen albernen Scheiß da machen mit hier dem, vor allen Dingen auch dieses, Raphael Buschmann trifft sich in einer osteuropäischen Stadt mit ihm. Dann siehst du, wie Raphael Buschmann suchend mit einer HD-Kamera um sich herum durch die Stadt läuft und man tut so, als ob man sich da gerade jetzt suchen möchte. Genau, der Typ, der sich nirgendwo zeigen will, der trifft sich mit einem Mann, wo eine riesengroße TV-Kamera die ganze Zeit im Schlepptau ist. Das ist so ein Scheiß, den brauche ich nicht, weil die Faktenlage an sich ist so brisant und interessant, dass ich diesen ganzen Firlefanz nicht brauche. So, und das finde ich, wertet für mich zumindest die Dokumentation dann immer ein bisschen ab, wenn man versucht, das Ganze, wie nennt man das nochmal? Mit Fillern zu machen. Nee, wie nennt man diese Dokumentation, die so mit geschauspielerten Einlagen? Das Dokutainment, sagt man auch. Nee, das hat einen Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber alle, die es hören, werden es wissen, was ich meine. Das sorgt dafür, dass es irgendwie so einen Touch bekommt, so dass manche Dinge einfach nicht ganz, ganz klar sind. Und ich finde, bei diesem Thema, wo halt viele Fakten zumindest in den Raum geworfen werden, braucht man sich solcher Mittel nicht zu bedienen. Deswegen würde ich diese Dokumentation kritisieren. Rein inhaltlich ist das natürlich mega interessant, was da so besprochen wird und vorgeworfen wird. Und da wollte ich euch beide erstmal was fragen. So. Also nach dieser ganzen Super League-Geschichte, ich meine, Chris, ich weiß nicht, ob du dich da ansatzweise in das Thema eingelesen hast, aber du wirst schon mitbekommen haben, um was es da geht. Na, selbstverständlich, alleine bei Sky 90 und von Tora und so habe ich das natürlich mitbekommen, ja. Also, ich denke mal, hier in dem Podcast müssen wir uns auch nicht mal alles erklären. Aber was ich jetzt von euch mal wissen möchte, ist, wie wichtig ist das euch, dass die Bundesliga so ist, wie sie jetzt ist? Und wie wichtig ist es euch, dass es sowas gibt wie Champions League, dass, ja, einfach die besten Mannschaften auch in ihrem Land spielen. Ist das euch wirklich wichtig? Ich frage hauptsächlich Pocho jetzt erstmal, weil war das für dich, oder hast du deine Mannschaft, wie soll ich das formulieren, fandst du es für dich irgendwie anders, als Gladbach in der zweiten Liga gespielt hat, deine Zuneigung zu Gladbach? Und man kann der zweite Liga dann vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, dass halt die erste Liga dann diese Super League ist und die zweite Liga sind halt die ganzen nationalen Ligen. Ist das für dich überhaupt wichtig? Nee, absolut nicht. Also, so geht's mir auch. Es ist mir egal. In erster Linie ist Erfolg immer ein schönes und ein toller Beiwerk zu deiner Mannschaft. Aber die Unterstützung meiner Mannschaft ist erstens ligaunabhängig, ist zweitens auch erfolgsunabhängig. Klar meckere ich dann über meine Mannschaft, wenn die schlecht spielt. Klar, es gehört das dazu. Aber wenn du genau mich fragst und genau auf diese Super League-Sache oder European Super League-Sache kommst, Es wäre das Schlimmste, was passieren kann. Für mich persönlich. Wenn man, Teichler hat das ganz gut dargestellt. Weißt du, früher gab es drei große Pokalwetten. Genau, das wollte ich auch als Beispiel ranführen. Ja. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt was vorwegnehme, aber Maro ist ja dein Zeigler. Du hast früher drei große Pokalwettbewerbe gehabt, wo es wirklich was Besonderes war, wenn du da mal im Cup der Landesmeister gespielt hast. Oder alleine hier Pokal der Pokalsieger. Alleine das heute einem 18-Jährigen erklären zu wollen, ist schon sehr schwierig. Ne? Aber wenn die noch weitergehen und das noch mehr zerstückeln und dann auch auf einmal die großen Vereine aus Deutschland verschwinden und ja, sogar sind, so drei, sind zwei. Ja, ja, gut. Dann sage ich auch nur, wenn es nur der eine ist. Wenn die sich das trauen, dann finde ich, dann sollte man damit umgehen, genauso wie mit dem Brexit und so weiter. Und das muss man auch so populistisch sagen, wie es in manchen Talkshows gesagt wurde, da gibt es auch kein Zurück mehr. Dann sollen sie das gerne machen. Das ist denen ihr gutes Recht. Die können machen, was sie wollen. Ja, oder dann. Aber dann nicht sagen, genau, oder einem, dann ja, wir wollen dann doch wieder zurück. So geht's nicht. Die das wird ja nicht gehen. Zurück. Das wird natürlich nicht gehen, dass man dann sich wahrscheinlich in der vierten Liga wieder anstellt und so. Aber was bei Zeigler, was sie wirklich sehr, sehr gut versinnbildlicht wurde, das war das mit Mohammed Ali Spiel, ne, dass es einfach einen Champion gab, so fällig. Und dass es da jetzt irgendwie diese ganzen diversifizierten Veranstaltungen gibt, das gibt einem natürlich schon auf den Sack. Und was ich noch ein viel besseres Beispiel fand, war, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt 75 Jahre drauf warten muss, aber das war diese Begegnung Bayern gegen Real Madrid. Das fand ich auch ganz schön. Natürlich möchte ich nicht, dass ich alle 75 Jahre mal gegen Bayern spiele. Das ist wahrscheinlich dann in einem Lebenszyklus, gerade bei meinem Shisha-Konsum, nicht möglich, dass ich einmal in meinem Leben Bayern Real sehe. Aber natürlich dieses Inflationäre, was ja dann nochmal auf die Spitze getrieben wird. Und da sind wir, oder da bin ich für meinen wieder bei unserem alten kleinen gemeinsamen Nenner. Wenn es einfach zu viel wird, wenn einfach zu viel Buhai gemacht wird, wenn du wirklich jedes Wochenende Real Chelsea hast, wenn du Paris Bayern hast, dann nutzt sich das einfach ab. Sportlich wird das wahrscheinlich immer echt geil sein, ne, wenn du irgendwie jedes Wochenende, wenn du dann immer siehst, Bayern gegen Mbappé oder so, das ist natürlich schon ziemlich geil, ja, gebe ich zu. Ich weiß erstens nicht, wie man das dann mit den Fans macht, ne, wenn du dir dann denkst, dass du dann irgendwie jedes oder alle 14 Tage echt mal in Europa rumjetten musst, um dann nee, das kann ich dir beantworten, Chris. Guck doch nach England, dann weißt du, wie das geht mit den Fans. Da gibt's nicht die Fans von Mannschaft XY, sondern da sind halt Leute, die dieses Happening besuchen. In der Stadt. Okay, ja. Und wahrscheinlich haben dann diese Vereine, über die wir dann reden, über diese 16 Vereine, wahrscheinlich domestic dann, wenn irgendwie in London Bayern gegen Arsenal ist. Dann wird es wahrscheinlich auch genug Bayern-Fans in London geben, die da irgendwie noch mal ein paar Tausend irgendwie ins Stadion reinspielen oder so. Plus diese Event-Fans natürlich. Wenn irgendwie, ich weiß nicht, wenn es irgendwie neutrale Austragungsorte geben würde, jetzt meinetwegen auch das Supercup-Finale oder das Weltpokalfinale, was irgendwie zwischen Euroleague-Sieger und Champions-League-Sieger, was ja irgendwie in irgendeinem Land findet. Wenn das irgendwie gesponnenerweise, wenn Real Madrid gegen sonst irgendwen in Hannover spielen würde, ne, da würde ich mir das als Event-Fan natürlich auch angucken. Das ist natürlich völlig klar. Aber ich weiß nicht, ob das dann nicht wirklich die völlige Entfremdung des Fans ist, wenn du wirklich sagst, wir spielen jetzt nur noch in Paris, nur noch in Madrid. Ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich finde diese Basis, ja, wie unser Grindel das sagt, an der Basis, da werden die Fans geboren. Das ist unendlich wichtig. Und da hat ja die Schickeria auch schon schöne Banner jetzt am Wochenende aufgezogen, ne, dass die Super League ohne uns stattfindet. Und also ich persönlich finde es total Mumpitz, auch wenn du da 500 Millionen pro Saison kriegst. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist wirklich dann so eine elitäre Ausschlussgesellschaft, die sicherlich Milliarden machen wird, die sicherlich auch viele Leute gucken werden, die wahrscheinlich auch ich ab und zu mal gucke. Aber so richtig geil finde ich es dann am Ende nicht. Also ich bin da schon ein bisschen dagegen. Also Dietercast gegen die Super League, können wir so sagen. Nur noch mal kurz, weil Zeigler da gesagt hat mit Ali und so, und es gab einen Heavyweight Champion. Das stimmt nicht. Also es war auch damals so, dass es mehrere Verbände gab. Da hat einfach die Redaktion wahrscheinlich nicht ganz gut nachgeguckt, weil diese Verbände gibt's schon lange. Die gibt's schon seit 100 Jahren, diese verschiedenen Verbände. Nur es gab halt früher, sag ich mal, einen Verband, das war WBA, der stand so für, das ist so der Verband, sag ich jetzt mal. Und das ist auch immer der Titel, der ein bisschen höher gewertet wurde. Wobei das auch immer wieder variiert. Dann sagt wieder einer, WBO-Titel ist eigentlich der Titel, der jetzt... Okay, darum geht's ja nicht im Endeffekt. Nee, aber es gab auch damals mehrere Verbände, nur... Okay. es ist schwer mit heute zu vergleichen. Damals war es halt wirklich auch das Ziel jedes Boxers, der unumstrittene Heavyweight Champion zu sein. Und jetzt hast du natürlich schon das Gefühl, dass man versucht, möglichst viele Heavyweight Champion zu haben, um möglichst viele Titelkämpfe zu verkaufen. Deswegen gibt es dann zum Beispiel keine Vereinigungskämpfe. Oder unter Umständen ist das dann so. Also die Boxer an sich wollen das vielleicht sogar. Wobei, da gibt's auch genügend, die ja dem Risiko aus dem Weg gehen. Aber zum Beispiel so ein Promoter oder so eine Fernsehanstalt ist natürlich froh, wenn es 4 oder 5 verschiedene Heavyweight Champions gibt, jetzt ganz extrem gesprochen, weil man natürlich dann, wenn sie alle sehr gut vermarktbar sind, 4 oder 5 Titelkämpfe im Jahr platzieren kann und nicht ja, so klar, wie sonst natürlich einen. Also das kommt halt alles mit dazu. Aber trotzdem ist die Erklärung, die er da geliefert hat, erstmal gut. Nur ich bin der Meinung, dass es werden sich immer genügend Leute finden, die dieses Produkt konsumieren werden. Also das wird früher oder später kommen, da bin ich mir relativ sicher, diese Super League. Und diese Überlegung, finde ich, die gibt's auch schon so lange, dass ich mich fast schon wundere, dass es bislang noch nicht dazu gekommen ist. Also ich kann mich erinnern, wir haben schon bei 4 gegen 2 Elber vor Jahren darüber gesprochen, dass Bayern irgendwann bestimmt mal in so eine Super League gehen wird, wo halt einfach wirklich nur die Besten der Besten sich tummeln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die eine Möglichkeit finden, da irgendwie einen geilen Modus draus zu machen, dass es nicht jetzt irgendwie Hin- und Rückspiel und dann nochmal eine Runde mit Hin- und Rückspiel gibt oder weißt du, also dass es so verwässert wird, sondern dass es relativ strikt gleich immer um alles geht. Ich wüsste nicht, wie man das machen soll, aber was ich meine, dass es halt wirklich zählt, Spiel für Spiel, dann hätte ich da theoretisch bestimmt mal Bock drauf, aber am Ende ist es mir genauso egal, wie mir momentan die Champions League egal ist, weil mein Verein damit überhaupt nichts zu tun hat, so. Das wollte ich eigentlich vorne noch hinaus. Für mich persönlich ist es erstmal egal, was sich da irgendwelche Top-Clubs überlegen. Die sind gefühlt jetzt schon in einer anderen Liga. Sie spielen vielleicht noch in der Bundesliga, jetzt Bayern München oder von mir aus in der Premier League, die englischen Mannschaften. Aber eigentlich haben die sich sowieso schon verabschiedet von Vereinen wie Stuttgart oder Gladbach. Weil dieses Gefälle, was da zwischen diesen Top-Clubs und, ich sag mal, einem normalen Verein steht, das ist so riesig, also mir fällt da wirklich gar nicht mehr ein, wie sehr mir das am Arsch vorbeigeht, eigentlich, ob Bayern München jetzt in einer eigenen gesonderten Liga spielt oder so. Also schwierig für mich da, mich wirklich emotional richtig drauf einzulassen. Ich weiß, es heißt immer sofort, wenn das kommt, das ist der Untergang auch für die erste Bundesliga und hin und her. Aber ich frage mich dann, was soll denn das bedeuten? Also warum ist das denn automatisch der Untergang der Bundesliga, wenn jetzt Bayern München in der Super League spielt? Das, ich verstehe es einfach wirklich nicht. Ich mache das jetzt nicht, um mit solchen Aussagen zu kokettieren oder so, sondern ich verstehe es wirklich nicht. Wo ist das Problem, wenn es kein Bayern München mehr in der Bundesliga gibt? Für mich als Fan jetzt. Bin ich dazu doof? Ja, wahrscheinlich für uns, für die Bayern-Fans, die denken endlich mal wieder Competition. Für die restlichen 17 denken sich, ein Glück ist die Langeweile aus der Liga raus. Ja, also ihr kennt ja natürlich meine distanziert emotionslose Haltung dazu. Achte es, wir werden es sehen. Und wenn es kacke ist, dann geht die Welt auch nicht unter. Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Du hast ja die Jahre zuvor immer wieder mal gesagt, dir ist es zu langweilig und da kann der FC Bayern nichts dafür. Eigentlich muss doch für dich der Reiz sehr groß sein, so eine Super League zu beobachten. Das ist so schwer, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt. Also ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, dieses Konzept. Also ja, also jetzt sind wir ja gerade auf dem Weg, dass die Bundesliga wieder ein bisschen interessanter wird, wobei ich glaube, dass der BVB das diese Saison vielleicht mit viel Ach und Krach und Glück und ohne Verletzungspech und dass wirklich die jungen Burschen das so durchziehen, irgendwie auch bis über die Ziellinie tragen, aber auf Strecke glaube ich nicht, dass in den nächsten 10 Jahren 8-mal Dortmund oder Hoffenheim Meister wird. Also ich würde es, ach, was heißt feiern? Wie gesagt, mir wäre es egal, aber so eine komplette Mega-Elite-Liga würde ich mir als Fußballfan eher angucken, als dass ich es als Bayern-Fan unterstützen würde. Also das würde ich mir wahrscheinlich zum Beispiel nicht angucken. Das ist bei mir nicht so. Also ich finde eigentlich gerade vielleicht liegt es auch daran, dass ich Eintracht Frankfurt gerne angucke gerade oder so, aber ich finde zum Beispiel die Euroleague mit Mannschaften, die ich jetzt nicht so oft im Fernsehen sehe oder gesehen habe in den letzten Champions League Jahren, finde ich fast ein bisschen reizvoller. Also ich mag eigentlich gerade diese kleinen Clubs und dieses wo einfach der Fan an sich noch einen höheren Stellenwert auch im Stadion hat, so gefühlt. Mhm. Also wenn du halt siehst, was da in Frankfurt abgeht, aber nicht nur da, da gibt's ja auch genügend andere kleinere Mannschaften in die Europa. Die Young Boys aus Bern, die du ja supportest, bis aufs Blut. Die fand ich zumindest vom Publikum auch sehr cool, muss ich sagen. Also das ist schon für mich ein Stück weit interessanter. Natürlich brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn heute Abend Bayern München gegen Real Madrid in der Champions League spielen würde, dann wäre das Spiel, was ich gucken würde. Und da könnte, keine Ahnung, Frankfurt gegen sonst wen spielen, auch wenn ich ihre Spielweise geil finde, zum Beispiel. Das wäre natürlich ein Dream-Match, ne? Ich wäre trotzdem bei Bayern gegen Real, weil es ist halt natürlich dann das Nonplusultra ist. Dann sagen die ja auch immer, ja, aber da wird da langweilig, wenn du das immer siehst. Da denke ich mir so, ja, Dortmund gegen Bayern wird da auch nicht langweilig, nur weil wir das zweimal in der Saison haben oder im Jahr. Das ist doch, ja, sagst du da auch nicht mit, jetzt reicht's aber mal. Also richtig, ja, das ist genauso wie Fußball ist doch immer wieder dasselbe, ne? Am Anfang starten alle mit 0 Punkten und am Ende wird Bayern irgendwie Meister oder so. Also ja, ich kann's selber für mich noch nicht so richtig erklären, wo jetzt für mich das große Problem wäre, dass die Vögel sich da verpissen, weil, wie gesagt, es gibt diese European Super League offiziell noch nicht, aber ich habe vor 2 Wochen mal einen Tweet rausgeschickt, der eigentlich beweist, dass es die Super League schon gibt. Und da habe ich nämlich geschrieben, die Top 15 unter den europäischen Fußballclubs haben in den letzten Jahren nur durch TV-Einnahmen 3-mal so viel Geld erwirtschaftet wie die restlichen 700 europäischen Profiklubs zusammen. Das musst du dir mal vorstellen. Also damit ist ja schon klar, dass es diese Super League vielleicht einfach als Liga noch nicht gibt, aber es wurden ja schon Fakten geschaffen. Das musst du dir einfach mal vorstellen, dass die Clubs, die eigentlich diese Super League gründen würden, haben jetzt schon nur durch TV-Einnahmen 3-mal so viel Geld erwirtschaftet wie alle 700 europäischen Profiklubs zusammen. Damit ist eigentlich die Messe gelesen. Und wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, ob es immer eine Super League gibt, sondern wir können uns darüber unterhalten, ob es die Champions League so weitergeben sollte. Genau, also, bis 21 sind da noch die TV-Rechte ausgeschrieben bei der Champions League, ne? Wir müssen uns einfach wahrscheinlich nur aus von den letzten 20 Jahren die Champions League-Sieger mal durchlesen. Ich glaube, da wird uns auch einiges klar. Würde mich fast mal interessieren, wer da immer vertreten ist. 5-mal Real. Ja, 5-mal Real, 2-mal Bayern, Barca. Warte, ich rufe die mal auf. Was haltet ihr eigentlich von der Idee, dass man die Champions League an sich reformieren müsste, dahingehend, dass wirklich nur die Meister der jeweiligen Ligen da spielen und nicht wie jetzt halt bis zum 4. Ich weiß natürlich, warum das so ist. Da geht es natürlich um die Kohle, ist ja gar keine Frage. Ja. Ist schon klar. Aber jetzt mal rein als Fan. Also nur die Meister oder was? Ja, so wie halt früher der Landesmeistercup ausgetragen wurde. Ja, wie der Landesmeistercup, ja, Pokal der Pokalsieger etc. Ich würde es cool finden. Also ich könnte eher damit leben, wenn die wollen ja jetzt ein drittes europäisches oder europäischen Pokalwettbewerb. Ultraliga, ja. So, wenn du sagst, die Landesmeister, das ist ein Wettbewerb und dann von mir aus der zweite, dritte und vierte. Und dann von mir aus bei anderen Nationen dann nur der zweite und dritte oder so, keine Ahnung, wie man es abstuft. Und dann nochmal sowas wie jetzt halt der Euroleague-Pokal. Damit könnte ich eher leben, muss ich ganz ehrlich sagen, als mit einer Champions League, wo dann wirklich der vierte der englischen Liga spielt, aber der Meister aus der Schweiz zum Beispiel nicht. Das übrigens, Roterstein Belgrad führt gerade gegen Liverpool 2-0. Finde ich krass. Ich weiß nicht, ob man dann nur die Meister nimmt. Ich glaube, der zweite, also Bayern und Dortmund hat auch irgendwie, ist natürlich nicht der Champion der letzten Saison, aber hat das Potenzial zum Champion. Also ich finde das, glaube ich, ein bisschen dünn, wenn du nur die Champions nimmst. Du kannst ja natürlich dann so tief gehen, dass du aus der Ukraine oder so auch die Meister nimmst. Das kannst du natürlich machen. War ja früher so. Ja, dann mach doch. Ich würde es schön finden. Ja, ich glaube, dann was ändert's denn? Was interessiert mich denn der Meister aus Russland? Ja, dass du jetzt, also mir geht es zumindest so, dass ich jetzt die Spiele sehe bei vielen Vorbereitungsspielen bin ich einfach froh, wenn endlich mal die K.O.-Phase dann losgehen würde. Absolut, weil die Vorbereitungsspiele mich schon gar nicht mehr ansprechen. Also ich würde sowieso so einen Wettbewerb, diese Pokalwettbewerbe, das steht für mich halt für K.O.-Spiele und nicht für diese scheiß Tabellensituationen, die da sind. Ja, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Mach da K.O.-Spiele, Junge. Ich will sehen, wie da Fakten geschaffen werden von Spieltag zu Spieltag. Und nicht so eine Scheiße da immer mit, ja, jetzt, wenn die jetzt hier noch auswärts 2 Tore schießen, dann spielen sie nächstes Jahr in der Euroleague oder praktisch über den Winter dann in der Euroleague. Da denke ich mir mal, was so eine Kacke, Mann, ey, das will ich alles nicht. Also, ich bin da vielleicht dann auch zu sehr Traditionalist und würde mir halt wünschen, dass die ja, alten Landesmeisterpokale wieder ausgestaubt werden oder abgestaubt werden. Wie sieht das jetzt aus mit den Meistern, mit den Champions der Champions League? Hast du da mal eine Liste? Ja, ja, ich fasse hier gerade zusammen nebenbei. Ich mache ja gerade Strichliste. Fakten schaffen, weißt du doch. Ja, so, klar. Aber ich bin jetzt gleich soweit. Ich habe schon mal zumindest jetzt bis 2006, da ist wieder Barca. Warte mal, Liverpool war 04, 05, kann ich schon mal sagen. Das legendäre Spiel gegen Mailand, großartig. Ja. Kann man sich auf YouTube nochmal angucken. Jens Lehmann, ne, im Tor. Nee. Nee. Jens Lehmann. Das war gegen Liverpool, ne? Arsenal, Liverpool. Ja, aber das war ja nicht, das 04, 05 war doch gegen AC Mailand das Ding, wo die 3-0 schon zur Halbzeit geführt haben. Stimmt. War doch das, oder? Natürlich. Lehmann war doch nicht gegen Liverpool. Mit der war doch auch mal im Champions-League-Finale mit Arsenal. Ja, aber das war nicht gegen Liverpool. Das war, was war denn das? Gladbach. Das weiß ich jetzt gerade was nicht. Kann auch sein, dass ich es gerade irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Ich bin gerade überrascht. Porto war 03, 04. Ja, das weiß ich sogar noch. Weißt du, wo das Champions-League-Finale war? In München. Nee, auf Schalke. Achso, ich dachte in Hannover. Auf Schalke, da ist Porto mit José Mourinho Meister geworden. Das ist einfach Knowledge, was hier gedroppt wird. Einfach so. Da kannst du mal sehen. So, Bayern 0-0-1, haben sie es auch nochmal geholt. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich muss ja nochmal, hier, Real, nochmal ist Porto geholt. Manchester mach ab 2000. United. Ab 99 möchte ich eh nicht wissen. So, das glaube ich. Also, in den letzten 20 Jahren, 6-mal Real, 4-mal Barca, 2-mal Bayern, 2-mal ManU, 2-mal Mailand, Chelsea, Inter, Liverpool, Porto. Ich finde es gar nicht so, ich find's gar nicht so aussagekräftig, wenn man jetzt so aktuell die Mannschaften sieht, die das meiste Geld investieren. Real ist klar, okay. Ja. Aber da ist ja jetzt so die neuen Dickschiffe, kein City, das weiß man ja, aber gefühlt sind das halt so die Vereine, um die sich jetzt dreht. Paris, City, vielleicht auch, ja, obwohl Manchester United ist eigentlich schon. Nein. Erstmal weg vom Fenster gerade. Ich denke mal. Ja, Liverpool, mal gucken. Auch Liverpool ist für mich, hat Liverpool schon ein cooler Verein, aber hat auch diesen Nimbus von irgendwie, wir machen smarte Transfers, also mit Alisson Becker und Virgil van Dijk. Hat man ja schon dann über hochpreisige Transfers gemacht. Also auch da muss man sagen, dass das ein absolutes dickes Schiff ist, was Liverpool da durch den See fährt. Auch mit dem Spieler da von Leipzig. Wer heißt es denn? Keita. Edinson Keita, genau. Das ist ja alles nicht wirklich Geld. Also die sind alle nicht Meister geworden, das stimmt. Liverpool hat es mal geschafft. Champions League Sieger. Einmal. Liverpool hat es mal geschafft, ja. Genau. Also so unterm Strich muss ich für mich zusammenfassen. Letzten Endes überrascht mich ja nichts mehr, dass die ja alle Scheiße erzählen und sich abartig die Taschen voll machen wollen. Also ist ja wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Also wir reden ja nicht davon, dass man denkt, Mensch, dann kriege ich wenigstens noch meine Tochter und meinen Sohn durch. Sondern das sind ja Summen, die sie mittlerweile da anhäufen. Das ist ja nicht mehr, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. So gierig, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Da muss man doch völlig asozial in der Birne sein, um wirklich so eine Gier zu entwickeln. Das ist das, was mir einfach nicht einleuchtet, dass da nie so ein Sättigungsgefühl mal irgendwann sich einstellt. Ich meine, die haben alle so unfassbar Asche, dass die für Generationen nicht hinwissen, was sie machen sollen mit dem Geld. Und trotzdem versuchen die immer noch mal einen draufzusetzen. Die 57 Millionen für die Champions League reichen uns nicht. Wir brauchen 200 Millionen. Das ist so wahnsinnig. Und dann siehst du in der Dokumentation, wie die UEFA sich mit 4 Starkstromzäunen vor Leuten schützen muss. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Die UEFA muss sich mit 4 oder eigentlich absichern wie ein Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses, damit Leute nicht aufs Gelände der UEFA kommen. Das ist auch nochmal so, das ist doch völlig paradox. Das geht auch völlig an jeglicher Vernunft vorbei, das ganze Ding. Also ist. Mich macht es einfach nur wütend, diese unglaubliche Gier. Das ist das, was mich wirklich wütend macht. Diese ganze Kohle, die da verpulvert wird für Scheiße. Das kann ich nicht verstehen. Infantino ist für mich das Bild. Er ist ein Hurensohn. Das ist ein dreckiges Schwein. Ja. Wenn ihr auch schon die Birne. Das ist so ein Mensch, ohne Scheiß. Ich sag's euch so, wie es ist. Und wahrscheinlich kriege ich da jetzt sogar eine Anzeige für. Aber das ist so ein Mensch, ich würde ihn sofort eiskalt erschießen. Weil ich den hässlich finde. Der geht mir einfach und sagt, das ist ein hässlicher Mensch mit Anzug, der nichts wert ist. Den will ich erschießen. Ja. Darf ich, okay, ich nehme es zurück. weil ich gerade selber merke, dass es dämlich ist, aber ich hasse solche Typen. Wenn ich den schon sehe, der sieht aus wie ein völliger Vollidiot. Ich kann so jemand, kann denn so jemand in so eine Position kommen? Der muss doch mal gehänselt werden oder so. Und dann, dass man das Selbstvertrauen von dem so ein bisschen nach unten stößt. Hänsel den doch einfach mal. Kojak. Ja, siehst du, das machst du viel besser. Ja, ich weiß. Machst du gut. Ich bin da so verzweifelt. Ich hasse den so. Der spricht ja auch Deutsch. Der spricht Deutsch, der versteht das also. Aber hört der Dieter? Ich glaube nicht, dass er Dieter hört. Ich will mich gar nicht aufregen drüber, weil ich mich dann wieder unnötig auf. Ich hasse solche Typen, wenn ich die sehe und auch den Grindel. Weißt du, dann regen wir uns hier über den Grindel auf, aber unter all diesen ganzen Funktionären ist das ja wirklich noch, das ist ja wirklich die letzte Wurst falsches, da in diesem ganzen. Trotzdem ist das die letzte Wurst in diesem ganzen. Der Grindel ist die aufgeplatzte Wurst, die du beim Grill zur Seite legst und eigentlich nicht mehr isst. Ah, ich esse die schon. Ich mag die auch gerne, weil die ist ja auch die Super League. Hör mal auf. Du bist auch Super League. Ja, Super League. Ich bin auch Super League, genau. Ich bin aufgeplatzte Wurstesser. Wollen wir Dieter der Woche machen? Nee, so weit sind wir noch lange nicht. Ist halb neun, Alter. Das ist halt Pech. Wenn jetzt immer nicht so viel Scheiß über Bayern München geredet. Ich muss Newcastle machen. Newcastle United. Da habe ich mir mal den kompletten Kader angeguckt und habe jetzt hier eine Analyse. Dann mach mal. Ja, pass auf, die wollen nämlich hier einen Spieler. Den finde ich für Bayern München vielleicht auch interessant. Deswegen hier nochmal der Brückenschlag zu deiner Mannschaft. Und zwar, was mich so ein bisschen wundert, du siehst da in Frankfurt, Rebic, klar, Jovic, alle Spieler, die interessant sind, aber der Alea ist ja wirklich ein Spieler, also dass da noch niemand bei Bayern München mal sich überlegt hat, den zu verpflichten. Nein, da habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Ich finde den Sebastian Alea ähnlich wie Leonardo Bitoncourt, finde ich unglaublich überschätzt. Der seit zwei Jahren spielt er auf allerhöchstem Niveau, natürlich. Irgendwer musste bei Frankfurter die Tore schießen. Das Tor, was er da jetzt am Wochenende gemacht hat, ja, ich weiß, ja, den hätte ich auch noch gemacht, aber die 15 vorher hätte ich nicht gemacht. Ich finde den völlig überbewertet. Geil, dass er da Buben macht. An was machst du das fest? An den Menschen. Was? Ich saß mit ihm zusammen und habe mit ihm mal geredet und da ist mir einiges klar geworden. Nein, ich finde den von den Anlagen her, ich finde der, das ist einfach ein Basisfußballer, der irgendwie das, was er hat, einbringt in den FC Frankfurt. Warum die SGE heißen, das habe ich sowieso noch nie verstanden. Ich überlege immer, wenn ich da oben SGE lese, wer spielt denn da? Aber echt jetzt? Ja, wirklich. Ich weiß nicht, was das heißt. Also Eintracht oder was? Aber ich finde den Spieler, das ist kein Material für das allerhöchste europäische Super League Schnitzel. Finde ich nicht. Dann würde ich mir lieber den Luka Jovic holen. Der Typ ist 24, seit Jahren absolutes Topniveau, großer Spieler, kopfballstark, technisch hervorragend, keine Eskapaden. Dann holt ihr euch den doch. Ja, nach Stuttgart wird er wahrscheinlich nicht kommen. Der wird noch nicht mal nach Gladbach gehen, wenn das jetzt die nächste Möglichkeit ist, die man jetzt hier vielleicht aufrufen würde. Für mich ist das schon ein Spieler, der vielleicht, also ich glaube für Newcastle ist er mittlerweile schon fast zu gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also den sehe ich schon bei einem Champions-League-Verein. Das ist für mich eine absolute Granate, weil der auch in der letzten Saison schon richtig gut gespielt hat, fand ich. Da mag sein, dass er dann noch nicht ganz so prominent auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber ich erinnere mich da an ein fantastisches Tor gegen Stuttgart, leider Gottes, letzte Saison. Fallrückzieher in der letzten Minute. Das war schon so eine Aktion, wo ich dachte, okay, jetzt hat er halt mal einmal so eine Bude gemacht, aber technisch ist das schon ein mega geiler Spieler. Also das wäre für mich auch jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel Brazo Salihamidžić heißen würde, würde ich, glaube ich, mal anbohren, ob da nicht was geht. Jogi würde auf jeden Fall Haller zu ihm sagen. Hallo, der Sebastian, hallo. Der Basti Haller. Ja. Der Haller ist neben dem Sahne und der Haller vorne drin. Sehr schön. Hat wieder ein Tor gemacht, ne? Was ein geiles Tor. Wieder ein Tor gemacht. Ey, der vergibt so viele Chancen jedes Mal, die arme Sau, ey. Wieder ein Tor gemacht. Der hat zwei aufgelegt und eins gemacht bei diesem 6. Der spielt super zuletzt. Ich gucke mir das Spiel ja auch an, wenn Manchester City spielt. Aber der ist schon geil. Jetzt hör mal auf. Er vergibt so viele hundertprozentige oder hochprozentige Chancen, der tut mir fast schon leid. Also, aber nicht so, weil er es nicht kann, sondern echt so dieses, Junge, jetzt konzentrier dich doch in der letzten Sekunde vom Abschluss nochmal ein bisschen besser. Also es ist immer so eine leichte Schlampigkeit. Ja, in seiner, der ist 21 oder so. 22, ja, 21, der wird 23 was? Schon. Ja, am 11. Januar wird er 23. Am 11. Holy Januar? Oh, ja. Schön. Ich habe bald Geburtstag. 90 Millionen ist der Wert, und du? Kann man nicht. Unbezahlbar. Kann man mit Geld nicht aufbiegen. Also für mich ist Alea definitiv ein Spieler, über den kann man nachdenken. Okay. Also wenn, ey, Alter, wenn Newcastle sich den holt, das ist für mich noch nicht mal eine Verbesserung, ey, dann soll er lieber bitte bei Frankfurt bleiben, da kann ich mir wenigstens angucken. In der Schatulle ist es eine Verbesserung. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich noch, es gibt noch Tweets, die man hier vorlesen muss. Es gibt noch eine Nachricht vom Neon René, das ist unser Reiseführer für Bremen, ihr wisst es. Ja. Und dann muss ich noch ganz kurz was zu UFC 230 sagen. Das möchte ich hier noch kurz erwähnen, weil es mir deshalb wichtig ist, weil ich beim letzten Mal nach UFC 229 The Zone ja in Schutz genommen habe und gesagt habe, also du hast ja damals angeführt, du findest die Gequasslerei irgendwie nervig. Ja, es ist halt zu viel, es ist nonstop. Und damals habe ich aus meiner Sicht zu Recht gesagt, dass oh, der Potschuk hat mal mit seinem Chat gepostet, das bringt mich völlig raus jedes Mal. Hat er einen Link geschickt? Warte mal. Nee, er hat nur geschrieben, kurz afk. So. Away from Keyboard heißt das bei uns. Das weiß ich doch, aber ich wollte nicht. Das weiß ich doch, dass du das weißt. Ich weiß das doch. So, jetzt pass auf. Jetzt, aus meiner Sicht war das bei 229 gerechtfertigt, weil viele neue Fans wahrscheinlich sich das mal angeguckt haben und ja vielleicht noch nicht so viel Ahnung von MMA haben. Und ich dachte, okay, wenn die viel erklären, das ist okay. Jetzt haben wir aber das folgende große Problem gehabt, dass wir ein Event bestaunen durften, wo Kämpfer aktiv sind, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind weltweit. Natürlich, die MMA-Fans kennen die alle. Ja, also das sind alles absolute Topstars, die da am Start waren bei UFC 230. Aber wenn du dich halt nur so, sagen wir, die letzten 12 Monate mit diesem Sport auseinandergesetzt hast, weißt du davon nicht allzu viel. Und wenn du dann Kommentatoren da sitzen hast, die A, nicht die Ahnung haben von dem Sport und B, dann die ganze Zeit ununterbrochen irgendwie versuchen, Zeug zu quasseln, dann hast du echt den Effekt, dass du selbst als größter Fan, und da zähle ich mich dazu, einfach nur ausmachen möchtest. Es war unerträglich. Es war wirklich unerträglich und es war großartige Kämpfe. Das Schlimmste für mich war, dass die aus ihrer Unwissenheit das Problem hatten, dass sie keine richtige Emotion rüberbringen konnten. Ja, weil das Ding ist ja, du siehst ja so einen Kampf, und das wirst du auch noch wissen, Chris, als du MMA häufiger geguckt hast, wenn du dann so ein paar Dinge halt weißt, dann denkst du so, Alter, wie er den Takedown verteidigt oder so. Mhm. Ja, oder Kämpfer XY ist dafür bekannt, dass er ein sehr schlechter Wrestler ist, mega geile Takedown-Defense, wo du dir immer denkst, holy shit, ey, wie verteidigt er das? Wie macht er das jetzt? Das summiert sich so und dann bringt er auch noch sein Striking durch und du wirst immer euphorisierter und bringst das halt dann auch mit deinen Kommentaren rüber. Und das fehlte bei den Vollidioten völlig. Dazu kommt, dass einer dabei war, der offensichtlich die UFC mit der WWE verwechselt und die ganze Zeit so kommentiert hat, wie Deutsche die WWE kommentieren. Das ist auch noch was, da drehe ich halt völlig durch. Ja? Wenn die dann vor allen Dingen die Interviews, die dann geführt werden, versuchen, simultan zu dolmetschen, was eine, also das ist so schwierig, und dann aber noch versuchen, das Ganze in Character zu machen. Also, obwohl die Jungs da gerade gar keinen. Ja, sie sind. Bei den Highlight Reels oder was? Nein, nein, nein. Wenn Rogan ins Octagon geht und kurz mit dem Kämpfer spricht. Ah, okay, ja. Aber jetzt pass auf, die reden ja ganz normal miteinander, wie halt ein Interview stattfindet. Aber die deutschen Kommentatoren versuchen das so zu dolmetschen, als wäre es eine WWE-Promo. Mhm. Also zum Beispiel, wenn der eine sagt, ja, ich bin der Weltmeister und als nächstes könnt ihr mir jetzt hier Brock Lesnar schicken, dann sagt der deutsche Kommentator, ich bin hier der Weltmeister. So, und dann denke ich so, ja. Halt deine Scheißfresse, Mann. Das ist der Moment, wo ich wirklich eskaliere und nach München fahren möchte und dem meinen Laptop in die Fresse schlagen will. Das geht nicht. Und wie gesagt, jetzt bin ich bei dem Hauptproblem. Das ist ein Sport, du brauchst einfach mega viel Knowledge, um so einen Kampf richtig kommentieren zu können, weil einfach so viele Kampfsportarten ineinander greifen und es gibt so unzählig viele Kämpfer und dementsprechend auch Kämpfe, dass du einfach ein gewisses Wissen brauchst, um emotional voll dabei zu sein. Ansonsten kommentierst du halt Kleckewitz gegen Furtwang. Du kennst halt keine Spieler, du kennst keine Geschichten zu den Mannschaften und das ist dann relativ langweilig für dich als Zuschauer. So, und da hast du einen Kampf gehabt, Whiteman gegen Jacare, ehemaliger Middleweight-Champion gegen einen der besten Middleweight-Kämpfer ever mit Jacare, Strikeforce-Champion, die sich einen mega Faustkampf da geliefert haben. Absolutes Slugfest, mega geil, mega stiffer Knockout. Die beiden schneiden es überhaupt nicht. Dann geht es los. Ja, Whiteman versucht hier wirklich gerade, vor allem kommentieren die wirklich so, Jacare von sich zu halten. Es sind ja, Jacare ist ja ein absoluter Ground-Spezialist, wo ich mir denke, halt deine scheiß Fickfresse, Mann. Whiteman ist einer der besten Wrestler, die es gibt in der UFC, im MMA-Sport allgemein, der auch, was Jiu-Jitsu angeht, zu den besten Jiu-Jitsu-Kämpfern gehört. Natürlich nicht wie Jacare. Jacare, das ist auch das. Da wird gesagt, Jacare hätte den schwarzen Gott in Jiu-Jitsu. Fuck, Mann! Der hat den sechsten Grad schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu. Das ist der höchst dekorierteste Jiu-Jitsu-Kämpfer in der UFC. Du kannst ja nicht das gleichsetzen mit irgendeiner Pfeife, die einen schwarzen Gürtel irgendwo bekommen hat. Das sind so Kleinigkeiten, die bringen mich zur Weißglut. Das macht mich fertig, sowas. Wo wir wieder bei deinen Hörern wären. Das geht doch nicht. Das fällt doch jedem auf, der regelmäßig MMA guckt. Und ja, das ist einfach ein Hardcore-Publikum, das du da ansprichst. Da guckt doch keiner casual nachts um 4 diese Sportart. Außer irgendeiner, der völlig zugekifft ist. Aber dem kannst du auch eine Tonspur von WrestleMania 10 drüberlegen. Das merkt er gar nicht. So, ist ja so. Ja. Da hast du Gerard Cannonier gegen David Branch. Cannonier war ein Typ, der immer mega gut striken konnte. Es war ein super guter Boxer, Kickboxer, der aber tierische Probleme hatte, wenn der Gegner gewrestelt hat. Selbst wenn der Gegner nicht mal ein guter Wrestler war. In dem Moment, wo der den ersten Takedown versucht, lag Cannonier auf dem Boden. Der hat seine Takedown-Defense um 100% nach oben gesteigert und hat gegen David Branch, ein richtig guter Grinder, ein guter Wrestler, hat er Takedowns verhindert, noch und nöcher, ist dazu noch eine Gewichtsklasse nach unten gegangen. Der Kampf wird kommentiert. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, da haben sie dich gefragt, Chris, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, du hast beide Kämpfer wahrscheinlich noch nicht gesehen, hier kommentier das mal. Die hatten von nichts eine Ahnung, von rein gar nichts. Die haben das in keinerlei Relation gesetzt, was der da gerade für eine mega Leistung bringt. Und dann gibt's noch einen maximal spektakulären Knockout, der einfach so, oh, da steht er nicht mehr auf. So, also so. Naja, so würde ich aber nicht reagieren. Nee, das nicht. Aber ich meine einfach so, wenn du nichts zu sagen hast, so während dem Kampf und das einfach füllen musst, dann hört sich halt scheiße an. Warum so muss man denn überhaupt Sachen füllen? Also ich bin ja jetzt auch der Meinung, wenn du was zu erzählen hast, dann kannst du das auch ruhig machen, denn dafür Fakten, bist du bezahlt, dafür Content bist du da. Und aber lass es doch einfach auch mal wirken. Wenn du Content und Fakten liefern kannst, ist es in Ordnung. Du kannst Absolut. Dann auch viel reden. Wenn du Sachen erklären kannst, die da gerade passieren. Aber das ist ja das Nächste. Vom Jiu-Jitsu-Verständnis her, ich glaube, dass beide noch nie sich einen reinen Jiu-Jitsu-Kampf nur angeguckt haben. Die hatten null Ahnung. Ich möchte nicht sagen, dass ich mega Ahnung habe von Jiu-Jitsu. Aber mittlerweile, du guckst viele MMA-Kämpfe, so ein paar Dinge erkennst du einfach, wenn sie versuchen, Aufgabegriffe vorzubereiten. Gibt es nicht dieses große Gracie-Turnier? Oder dieses große Gracie-Turnier? Gibt doch ein so ein Jiu-Jitsu-Turnier, was relativ groß ist. Es gibt viele Jiu-Jitsu-Turniere. Das aber Beste ein ist momentan großes. Ein großes gibt's eigentlich so nicht mehr. Es gibt momentan ein Event, was ich wirklich jedem ans Herz lege, der sich dafür ein bisschen begeistern kann. Das ist von Eddie Bravo. Die Eddie Bravo Inventationals, die sind großartig. Das habe ich mal gesehen. Da treffen sich, glaube ich, auch die besten Jiu-Jitsu-Kämpfer, die du momentan so auf der nordamerikanischen Halbkugel finden kannst. Also das ist so. Um Jiu-Jitsu zu verstehen, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut, weil die Kommentatoren auch viel erklären und das ist richtig gut gemacht. So, auf was ich zu sprechen kommen wollte, ist, du erkennst mit einem gewissen Wissen und über, wenn du viele Kämpfe schon gesehen hast, einfach schon im Vorhinein, auf was soll jetzt hier gerade die Aktion hinauslaufen. Aber das haben die Jungs überhaupt nicht kapiert. Die haben nicht verstanden, wie man Aufgabegriffe vorbereitet, jedenfalls manche Aufgabegriffe. Das war fürchterlich, sich das mit anzuhören. Einfach nur eine Katastrophe. Also, und so könnte ich gerade durchgehen. Es war eigentlich bei jedem Kampf irgendwas, was mich gestört hat. Und ich muss sagen, ich dachte oder habe mir gewünscht, dass jetzt alles besser wird, nachdem, wie sind die Idioten, Run Fighting, das jetzt verloren hat, die UFC Pay-Per-Views. Aber aktuell vermiest mir diese deutsche Tonspur das Event an sich. Also das ist so schlimm. Es ist wirklich schwierig. Also ich bin damit beschäftigt, die ganze Zeit wegzuhören. Und das ist schlimm, weil ich will ja die Kämpfe sehen. Aber ich bin wirklich damit beschäftigt, diese Scheiße auszublenden, die Jungs da erzählen. Und es kann einfach nicht sein, dass die in Deutschland keine besseren Kommentatoren finden. Und wenn ich schon höre, dass der Hackmann MMA kommentiert, drehe ich schon völlig am Rad. Ein Wrestling-Kommentator. Das sind Leute, die haben keine Ahnung von dem Sport. Ich leg mich da fest, fertig, ist so. Das sind Pfeifen, die kannst du da nicht hinsetzen. So, das wollte ich nur mal loswerden. So, schön. Mir an. Scheiße. Das ist halt mein Sport, fuck you. Aber wenn's dann wirklich einem Typen wie mir, der das wirklich einmal im Monat diese Pay-Per-Views guckt, auffällt und so dermaßen auf den Sack geht. Ja, das sagt würde ja schon einiges heißen. Das sagt schon alles, das ist jemand, der noch nicht mal casual guckt, aber so ein bisschen Ahnung von der MMA-Szene schon hat. Event-Fan. Was? Typischer Event-Fan. Will ich nicht mal sagen. Du hast ja schon noch darüber gesprochen und dir Stats dann zumindest anhören müssen. Und ich da ist mit Sicherheit auch was hängen geblieben. John Bones ist ja gegen den Gustafsson, ne? Kommt ja. Ja. Das wird ja unglaublich. Da stehe ich wieder nachts auf. Das kannst du mir aber glauben. Ja, kannst du gleich liegen bleiben, weil das wird ja auch auf Deutsch kommen. Also von daher. Gibt es da keine aufgehen. Bewegung irgendwie? Nein. Warum gibt es denn nicht einfach die Möglichkeit, dass ich weiß man es das nicht. Ich glaube, das gibt es ja bei den Fußballspielen auch nicht. Da wäre ich ja auch manchmal gar nicht abgeneigt, mir mal die englische Tonspur reinzuziehen. Gar nicht mal die englische, sondern vielleicht einfach die Stadionatmo oder so. Oder? Ja, oder das. Ja, genau. Das wäre auch schön. Stadionatmo wäre auch schön. Gut, kommen wir schnell zu den Tweets, die es hier noch zu beackern gilt. Weil wenn wir hier angeschrieben werden, dann müssen wir leider Gottes. Also auch wenn du jetzt schon fast umfällst vor Müdigkeit. Dann nein, ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin topfit. Ich habe Mittagsschläfchen heute gemacht. Oh, ist aber schön. Wird auf der neuen Folge gefressen. Ist der erste Tweet. Kann man sagen, nein. Nachdem ich Chris... Ich hab eine Banane gegessen, hat keiner gemerkt, ne? Nee, die hast du aber gelutscht, wenn du ehrlich bist. Die habe ich gezurzelt. Ich bin ein typisch klassischer Bananenzurzler. Hab mir, ich gestehe, hab mir aber überlegt, weil heute gibt es beim November-Special bei McDonald's gibt es zwei McChicken Classic für 4 Euro. Habe ich mir überlegt, ob ich mir 6 hole. War zu faul, aber zu Mc's zu fahren. Gibt es bei euch noch nicht den Lieferservice da? Doch, ich glaube schon. Aber ich bin, ich glaube, den gibt es schon. Ja, aber von Burger King gibt es ihn. Nee. Ja. Boah, ich möchte auch in der Großstadt wohnen. Geil. Pocho ist auch wieder da, aber gerade. Der sich einfach mal zurückmeldet mit, das finde ich gut. Also das kann ruhig erfahren. Was ist denn das im Hintergrund? Ja, ich bereite schon das nächste wichtige Segment vor, weil er hat wieder geschrieben. Ihr wisst es ja. Der Klapperstorch. Der Klapperstorch. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, wie ich mich über so ein Lied freuen kann. Das ist wirklich einfach. Danke, Helge. Da gehe ich Samstagnacht durch Hannover, unter anderem auch an unserem Apple Store vorbei und sehe, ja. Da gibt's ja, guck ich rein, da brennt ja noch Licht, also im großen Stile. Da ja, guck ich das rein. Neue Candy Crush gespielt. Da guck ich rein, da sitzen da ganz hinten so ein paar in ihren blauen Shirts sitzen da so ein paar Apple-Leute. Da saßen die nachts im Apple Store. Was machen die denn da, die Mitarbeiter? Herr Storch, für nächste Woche, bitte schreiben Sie mir mal, was Sie da gemacht haben. So, also jetzt nochmal unsere Krabbo-Wieb. Nach 2 Stunden, da geht einfach das Gehirn kaputt. Krabbo-Wieb? Krabbo-Gabik, jetzt Krabbo-Strauß. Das war das Krabbo-Strauß. So. Nachdem ich Dieter Cast gehört habe, will ich mit Chris Enigma feiern gehen. Schade. Ey, das machen wir. Komm, wir machen das, Alter. Schade, dass er mich gemutet hat. Und ich habe dann natürlich Chris, weil ich dich kenne, habe ich direkt geschrieben, Treffpunkt 16 Uhr an der Bushaltestelle, Pestalozzi-Schule, maximal bis um 8. Weil ich weiß natürlich, dass du einfach nicht mehr für die Nachtspaziergänge zu haben bist, außer Freitag, da geht was. So. Samstag wieder True Passion Bar an der Marktkirche in Hannover. Also, Klapperstrauß, einfach da hingehen. Aber vorher wird Bayern Dortmund geguckt mit meinem Es ist eigentlich, was ist denn das? Was ist denn der Patenonkel von meiner Tochter? Patenonkel von meiner Tochter, ne? Das ist, ja, nennt man, glaube ich, so im Fachkreis einen Patenonkel von der Tochter. Der Patenonkel der von der Klapper-Onkel. Tochter, aber nicht mit Klapperonkel. Im Klapperonkel. So. Man spricht, jetzt kommt der nächste Tweet von Maren. Man spricht von 8 Stunden Eingewöhnungszeit. Da geht's um Red Dead Redemption 2. Ach, ich dachte, es geht bei uns hier im Kindergarten um Eingewöhnungszeit. Nee. Ich hatte, dass man Dieter 8 Stunden hören muss, bevor man sich dran gewöhnt. Bis Klick macht. 8 Jahre. Ob Chris so viel Zeit hat, bezweifle ich, aber es lohnt sich. Ich kann sagen, es lohnt sich, aber Chris hat ja nicht so viel Zeit. Ich habe das Spiel auch gar nicht mehr. Ja, ja, hast du nicht so viel Zeit gehabt. Dann hat der Big D geschrieben, Big Dick heißt es wahrscheinlich, Bad Day at the Office at Dieter, verdammt, ich habe den Penis geschrottet. Und man... Hat hier so einen schönen ich habe heute absichtlich darauf Wert gelegt, nicht mit so ekelhaften Wortbeiträgen wie sonst. Nee, also ich will nicht, dass wir auf dein Niveau von SDR fallen hier. Also, ja, das schaffe ich schon noch. Naja, gut. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja zum ersten Mal zwei Folgen gehört, ja, und ich finde es einfach niederträchtig, was du da für ein Vokabular an den Tag gelegt hast. Also du reinst ein Bursch, was? Wirklich, wirklich. Also da muss ich wirklich sagen, was du da abgeliefert hast. Also eins von beiden wird passieren. Entweder wird Dieter sich STR anpassen oder STR Dieter. Eins von beiden wird am Ende. Gibt's als Trichter? Strieter, schön. Schön, Strieter gefällt mir. Strieter. So. Oder Dieterstr. Vom phänomenalen Glonch, dann spricht man auch von der Strieter-Credibility. vom phänomenalen Glonch, dem wir heute noch gar kein Material gesendet haben, damit er was bebildern kann, gab es ein super, super, super Bildchen zum Thema Osama Dembele, der nominiert war für den Dieter der Woche. Das war ein tolles Bild. Bin Dembele. @dat_glonch. Bitte folgen, bitte folgen, bitte folgen. Adams Apfel schrieb, @DieterCast würde gerne Buchwald und Berthold zum Dieter der Woche nominieren. Wo wir wieder bei Strieter wären. Ich denke mal, aus Liebe dem Hörer gegenüber und auch Chris, möchte ich darauf nicht großartig eingehen, obwohl ich Adams Apfel hier sehr gut nachvollziehen kann. Kannst du ja in deinem Podcast besprechen. Mache ich. Gibt's auch extra den Strieter der Woche. Fuck, schreibt ein junger Mann aus Langhagen. Das kann ja heute was werden. @DieterCast, gebe gegen Mitternacht ein Update. Ob die Stimme noch hält. Kannst du mal gucken, wie viele Minuten zwischen den beiden Tweets liegen? Weil in der Zeit habe ich 40 Nuggets gegessen. Gucken wir mal gleich, ob ich das rausfinden kann. Mhm. Der Grund war, dass es am Samstag bei McDonald's 20 Chicken Nuggets für 4 Euro gibt. Und der Chris hatte 8 Euro dabei. Gott sei Dank nur 8 Euro. Gott sei Dank, ja. So, der Knackfrosch schreibt daraufhin die Chicken McNugget Stimme. Wer kennt sie nicht? Die Devious 99, wie kann es sein, dass der hier noch nicht nominiert wurde? Gemeint ist Ricardo Basile. Ich kann es sagen, weil es eine gottverdammte Nutte ist. Deswegen ist er noch nicht nominiert. So, dann gibt's noch mal die Kaffee-Umrührer-Geschichte von Peter. Wie ist der? Lustig. Patrick Wasserzieher. Unser, das kann ich schon mal wegnehmen. Diese der Woche habe ich da gleich die Kaffeekanne habe ich gleich mit aufgegriffen. Ja. Dann nochmal Devious, der schreibt, ach so, nee, da geht's nochmal, da hat er sich ein Battle geliefert mit Sky Sport, die auf den Tweet von Devious reagiert haben, der hat dir einen Screenshot oder beziehungsweise ein Video geschickt, da sieht man, wie irgend so ein Vogel da bei Vontora die Glatze gebürstet wird und er schreibt dazu, ist das jetzt besser oder schlechter als Kaffee umrühren? Nein, da wurde irgendwie Lothar Matthäus entfusselt, genau. Übrigens hat mich heute Sky wieder angerufen. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Das passiert, wenn Sky One T, das passiert, wenn bei Sky One T Werbung ist, hat er geschrieben. Und daraufhin hat Sky geschrieben, und in jeder anderen Live-Show auch. Gruß, Michael. So, Michael, jetzt mal unter uns. Jetzt ziehst du mal langsam die Hose runter und der Papa holt mal seinen großen Pimmel raus und zeigt dir, wie das ist in anderen TV-Shows. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass man mit so einem Tweet auf den Tweet vom Devious reagiert, ist das schon einfach peinlich. Er ist auch, also, naja, möchte nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Chris Offsmaul schreibt, Message von einer hübschen, achso, da geht's immer noch um die Kacke. Ah, das kann ich alles wegscrollen hier, das ist nicht wichtig. Dann nochmal Devious mit Praktikanten und Azubis, kennt sich El Pocho ja aus. Richtig. Weiß nicht, was das war, Pocho? Das ist völlig richtig, das bezog sich darauf, dass ich erzählt hatte, dass ich ein paar Monate mit meiner Azubi zusammen war, ja. Ah, habe ich schon völlig vergessen, so eine Schweinerei. Ja. War gut. So, jetzt sind wir wieder bei Strieter, der 1893 e.V. Das ist auch jemand, den man ruhig mal auf Twitter folgen kann. Vollen. Werbung. @1893. Doch, ich folge ihm und das ist gut. Ja, der aber hat, das muss man doch nicht sagen. Natürlich muss man das sagen. Nein. Das ist eine Respektbekundung von mir. Ich finde, dass man sowas erwähnen sollte, wenn man Leute für folgewürdig hält auf Twitter. Das kann man ruhig mal erwähnen. Sonst hättest du zum Beispiel auch nur 3 Follower. Ist doch schön, wenn es Leute gibt, die das gerne lesen, was du schreibst. Kindergarten hoch 1000 schreibt er, da freut man sich schon auf die neue DieterCast-Folge. Ja, lieber 1893, heute ging es etwas sachlicher zu, von daher wird die Freude nicht allzu groß gewesen sein. Dann gibt's viel Lob für uns allgemein, weil wir so geil sind. wie soll ich das sonst sagen? Und dann ist es wieder soweit. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, aber Strauß! Piercing! Der Klapperstorch hat sich wieder gemeldet und hat auf die Doku, die wir von, ach nee, hat gar nicht auf die Doku verwiesen. Ich dachte, bei Sportschau ist es die Doku. Er hat einen Tweet der Sportschau retweetet. Da hat sich ein Streich folgendermaßen geäußert. Ich habe einen Bub daheim, der wollte das, er wollte gern das Trikot von Manuel Neuer haben. Es war mir fast peinlich, bisschen peinlich, aber jetzt freue ich mich, dass ich meinem Bub eine Freude machen kann. Und er schreibt da Klapperstorch, dafür ein Dieter der Woche. Da, kleiner Hint sozusagen von ihm, wen wir hier heute nominieren könnten. So, jetzt kommen wir zum Neon René, den Reiseleiter aus Bremen. Ed Dietercast zur Diskussion für die nächste Folge. Bricht Bremen jetzt ein? Interessante Frage, ja. Ja, und Kohfeldt macht im Februar den Nuri. Das Restprogramm ist alles andere als leicht. So ist das nächste Spiel. Ja, es ging natürlich darum, dass die Bremer, die ja sehr, sehr gut gestartet sind und eigentlich schon von Europa geträumt haben, dazu, muss man sagen, jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind. Zwei Niederlagen in Folge. Ich möchte einen Fachkommentar gleich abgeben. Ja, den kannst du gleich abgeben. Und ein bisschen enttäuschend vor allen Dingen das Spiel in Mainz, weil da ja nach vorne auch überhaupt nichts ging. Es war wirklich enttäuschend, muss man definitiv sagen. Ja, jetzt Chris, wenn du dich so hervortust mit einem Fachkommentar, bitte. Ich muss wirklich sagen, wenn ich den Kohfeldt, also ganz im Ernst, also wenn ich aus dem Haus gehe morgens und ich wie ein kompletter, es tut mir leid, wie ein kompletter Dussel aussehe, wie ein dusseliger, behinderter Vollpfosten. Allerspätestens, wenn ich die Türklinke runterdrücke, sagt Lilly zu mir, willst du da nicht nochmal rüber gucken? Was hast du denn? Ja, guck dir mal deine Haare an. Du siehst nämlich aus wie ein kompletter Vollwichs. Hund. Nutte. Jetzt wird's unsachlich. Und da sage ich, ach Lilly, wie, da hast du recht. Frage 1, hat er keine Frau zu Hause? Frage 2, hat er noch alle Tassen im Schrank? Mit so einer kompletten Vollfick-Frisur da rumzulaufen. So was Behindertes. Immer wenn ich den sehe, sehe ich diese Arschloch-Nuttenhaare da. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Ja, dann google mal das Nuttensau. Ja, habe ich ja gerade, aber mir fällt da jetzt gar nichts auf. Was sieht doch aus wie ein Vollwichser. Der sieht doch aus wie Krusty, ja, der Clown, nur dass die Haare nicht in der Seite sind, sondern oben drauf. Ja, aber. So, aber jetzt, was ich sagen Moment, wollte, mal wie ein Clown, nur die Haare wie oben drauf. Krusty, der Clown hat doch so eine Spitzhaarfrisur an der Seite und das hat der nur oben drauf. Wie so ein Kacker. Aber Krusty hat diese Augen. Spitzhaarfrisur. So jetzt. Ach, du meinst ja, dass das Gebimmel da oben dran, ja. So. Ja, das finde ich auch nicht schön, das stimmt schon. Ja, so, ich aber was grad, ich das sagen erinnert muss. Mich eher an so einen aufmüpfigen Biber oder so. Ein aufmüpfiger so Biber, genau. Der die Haare so nach oben stellt. Ja. Ja, natürlich, ja. Der ist kein Sympath. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der immer alle angeschwärzt hat in der Schule und so. Da ist so niemand, einer ist es, so einer ist ja. Es. Und seine Mutter hat ihm im Kindergarten schon die Haare so hochgegeben. Ja, genau, der ist schon frech. Doch, Florian. Das ist schon, genau, das sag ich ja. Du, gestern komme ich nach Hause, gell, ja. Die ganze Töpfe ausgeräumt aus dem Regal. So gell, das ist ein Frechdachs, du. Da hat er sich Tor gebaut, aus dem Töpfe hat er sich Tor gebaut. Der Florian, du, den kriegst vom Fußball nicht weg. Gell. Der ist jeden Mittag, ist der draußen, ich sage immer, dann gang, weißt, ich gang ans Fenster runter und sag, Florian, wenn du jetzt nicht aufkommst, gell, na ist gut. Und dann guckt er dich mit der kleinen Igel an und dann sieh ich die kleine Igelhaar. Da kommst. Du, da kannst du böse sein, gell? Da kannst du nicht böse. Der Florian, das ist mir ein Hallo. Also nichts gegen den Neon René, den liebe ich, aber den Kohfeldt, also wirklich, das ist mein Infantino. Muss ich sagen. Infantino also Nale. Wenn es die Perch gibt, Perch Germany, ich lad durch, Alter. Digga, ich baller dir die Rühe. Aber was ich sagen muss, das Interview nach dem Spiel von Lukas Pestalozzi. Ja, ja. Seine Mutti. Wie heißt denn der noch? Lukas Pestalozzi. Der aus dem Fenster fiel. Was? Der 40-Jährige, der aus dem Fenster fiel? Wie heißt denn der Stürmer von Gladbach? Von Bremen. Claudio Costagnoli. Wenn das Interview nach dem Spiel von Claudio Pizarro. Ey, das war so unendlich sympathisch. Und der hat auch einen absoluten Dachschaden. Wenn ich den reden höre. Da denke ich auch mal, das ist dieser voll Speed rein oder was? Unterwegs sein gerne. Echt jetzt? Der Zeit also das mitgekriegt mit den 17-jährigen und 18-jährigen Peruanern, die einfach nach Bremen geflogen sind, bitte? Ohne Rückflugticket, haben Claudio Pizarro abgefangen und gesagt, hey, Pizza, wir kommen auch aus Peru, wir können super kicken, machen wir Probetraining bei Werder, klar. Einen Rückflug Probe können wir uns eh nicht mehr haben leisten. Die wohl eher gemacht. Nee, dann jetzt versuchen gerade die Bremer herauszufinden, ob sich ein Probetraining lohnen würde. Finde ich sympathisch, dass man da einfach mal von Peru nach Bremen fliegt. Frag mich auch, wie man das hinbekommt. Also, da wird es ja wahrscheinlich keinen Direktflug geben nach Bremen von Peru aus. Nee. Pocho, was denkst du denn? Wozu? In Gladbach ist klar, da sind sie verloren. Wozu denke ich was? Naja, genau. Kofeld und Bremen. Hör mal, wie gesagt, das nicht. Du hast doch schon wieder volle Röhre einen durchgelümmelt da. Ich sehe das doch schon wieder, eine Glaspfeife nebendran. Die Glaspfeife? Natürlich, der hat so eine Glas- und Edelglaspfeife. Hat er sie geholt. Du glaubst doch nicht, im Gegensatz zum anderen Spielen kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sie das nächste Spiel verlieren werden. Von daher wird die Krise bestimmt noch größer. Ich finde das Programm, was da jetzt auf sie zukommt, gar nicht so beängstigend. Also Gladbach, ja, das wird schwierig, aber es ist zu Hause oder Gladbach spielt auswärts? Ja. So, das ist schon mal nicht schlecht für Bremen, weil die eigentlich zu Hause relativ gut sind. Und dann nach dem Gladbach-Spiel spielen sie in Freiburg. Ist kein leichtes Spiel, aber ich sag mal so, ist jetzt auch nicht Bayern München. Also ich denke mal, in Freiburg kann man auch mal gewinnen. Und dann kommt interessanterweise Bayern München. Okay, aber das ist auch ein Gegner, den man momentan schlagen kann. Aufbaugegner. Dann Düsseldorf. Ja, da ist schon noch was drin. Düsseldorf danach, die haben immer so Hü- und Hot-Spiele. Danach in Dortmund, also klar, Dortmund, Bayern, Gladbach, das wird nicht so besonders leicht werden. Aber Freiburg und Düsseldorf, das muss das Ziel sein, dass sie da die Spiele gewinnen. Danach kommt Hoffenheim. In Bremen, da kann man auch was mitnehmen, finde ich. Und das letzte Spiel dann vor der Winterpause ist in Leipzig. Okay, es gibt leichtere Gegner, gar keine Frage. Aber 9, 10 Punkte können sie da schon noch holen, finde ich. Oder? Definitiv. Aber nicht nächste Woche. Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall interessant, wie das jetzt da weitergeht. Von daher danke an den Neon René für diese Frage. So, dann gibt's hier noch so Erinnerungen an den Dietercast, die ich jetzt nicht weiter kommentieren werde. Ich nominiere den hier für den nächsten. Leute, ihr habt das falsch verstanden. Wir nominieren die Leute für den Dieter der Woche. Ihr könnt uns da nicht beeinflussen. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das immer für eine Findung ist der Kandidaten. Da werden hier vor Aufnahmestart stundenlang Diskussionen geführt, wer jetzt nominiert wird und wer nicht. Von daher beeinflusst uns da bitte nicht. Das ist wirklich eine hochkomplizierte Aufgabe, die wir drei da bewältigen müssen. Ihr könnt abstimmen und am besten auch mal retweeten, ihr alten Wichser. Es nützt doch nichts, nur abzustimmen. Ihr müsst retweeten, Mann. So, der Stefan. Und um genau zu sein, der Stefan Tastico fragt, gibt's den Dietercast nicht auf iTunes? Natürlich, Stefan, den gibt's auf iTunes. Einfach nach Dieter googeln. Ja, den findet nur keiner offensichtlich, weil es liegt daran, dass wir sanktioniert werden, aber noch nicht gebannt sind. Also von daher geht ruhig mal auf iTunes. Wir brauchen ja übrigens noch 8 5-Sterne-Bewertungen. Ansonsten ist vorbei. Wir haben euch das ja gesagt. Diese Saison 40 Punkte. Ja. Und wir sind erst bei 32. Also nur noch mal, um hier Druck aufzubauen. Nach der Ausgabe zurecht, muss man sagen. So, und ansonsten, ach, Georg schreibt noch was Gutes. Und Chris soll mal das räudige Gepfurze lassen. Ja, kann ich nur unterschreiben. So, dann haben wir das ja auch abgearbeitet. Da kannst du dir aber denken, dass ich ab Montag 16 Uhr nur noch Bohnen esse. Dann machst du dich ja selber lächerlich. Nee. Doch. Nein. Doch. Na? Sag nochmal. Nein. Doch. Und das Schöne ist, Chris und ich haben Kinder. Wir können das stundenlang machen. Wir haben trainiert. Absolut. So. Dieter der Woche, das war einer der spannendsten Dieter der Woche, die es jemals gab. Was sagt ihr denn zu dem Bild, was ich euch heute geschickt habe? Das war doch wohl fürchterlich, oder? Das ignoriere ich. Also das ist so ein Arschloch. Das ist halt gang und gäbe bei Kindern, dass die sich aufs Maul packt. Ja, natürlich, aber es ist zum ersten Mal, dass das Kind aussieht, als hätte es gerade irgendwie, wenn es 5 Runden mit Kane Velasquez. Jetzt verrate ich euch mal was und damit könnte mir wahrscheinlich sogar die Erziehungsberechtigung entzogen werden. So. Mein Kind. Anzeige, Kind weg, was für eine Folge. Ja, pass auf, mein Kind hatte mit 7 aus meiner Sicht den ersten Mitesser, beziehungsweise Pickel. Ich war mir sicher, dass das ein Pickel ist. Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied ist. Also habe ich zu ihr gesagt, jetzt musst du tapfer sein, der Papa drückt das mal aus. Und ich dachte mir schon, das geht aber auch schwierig. Du warst ein Leberfleck. Nein, warte. Und ich drücke und irgendwann habe ich das da aufgedrückt im Gesicht. Und da stellte sich raus, dass es eine Dellwarze war. Und die sollte man, also erstens mal sollte man da gar nichts dran machen, schon gar nicht mit meinen Händen. Und zweitens, das Dümmste, was du machen kannst, ist diese Dellwarze aufzudrücken und die Flüssigkeit, die dann da rausläuft, aufs Gesicht oder übrigens allgemein auf den Körper laufen zu lassen, weil sich aus dieser Flüssigkeit wieder neue Dellwarzen bilden. Das ist praktisch wie so ein Virus, kann man sagen. So, das war mein Plan. Das hatte zur Folge, dass mein Kind ein Jahr lang mit 7 oder 8 Dellwarzen in der Fresse rumlaufen musste. Das dauert ja ewig, bis die Dinger weg sind. So, also das heißt, das kommt auch noch auf dich zu, Chris. Solche schwerwiegenden Probleme, da ist man froh, wenn es nur eine Schürfwunde ist und keine Dellwarze, wo man einfach nicht weiß, wie man die behandeln soll. Jetzt muss man sagen, geht's dem Kind wieder gut. Es ist fast so schön wie ich inzwischen und es hat auch was. Also wirklich, es geht in die richtige Richtung, muss man sagen. Zurück zum Dieter der Woche. Es war spannend bis zur letzten Sekunde. Guck mal, da wisst ihr auch, wie nah ich am Ball bin. Ich wusste gar nicht, dass Bayern heute spielt. Die spielen doch morgen. Ach so. Na, dann habe ich nichts gesagt. So, ich habe gerade Push-Nachricht von Bayern gegen Athen gekriegt. Himmelsfresse, also wirklich was. Himmelsadresse. Das können wir auch durchsenden bis Dienstag nächste Woche. Kann man da nicht mal einmal so ein Segment einfach komplett am Stück durchziehen, ohne dass irgendeine Intervention kommt? Nee. Der Pocho ist völlig im Arsch. Der Pocho hängt durch. Ich würde den jetzt so gerne sehen, wie er da in seinem Gaming-Sessel sitzt. Ja. Und dann? Ich weiß nicht, ich sehe dich da so in sich zusammengesackt, angenervt, mit einem Auge schon auf Teso guckend, sehe ich dich da einfach da, die Klappertastatur schon wieder griffbereit. Moment, dann gebe ich doch. Moment. Dies ist die Klappertastatur. So ähnlich hat sich das früher übrigens angehört, als die in Stein die Zeitung gemeißelt haben. So war dasselbe Geräusch. So. Wieder der Woche. Es war wahnsinnig spannend. Patrick Wasserzieher, der Doppelpass und wir haben es vorhin gelernt. Osama Bin Dembele war nominiert. 90 Stimmen wurden abgegeben. Überraschenderweise Pochos Tipp auf den letzten Platz. Es war einfach, ich bin heute schon wieder so gespannt, was er nominiert. Ich frage Erich Honecker, warum? Ja, weil der. Also, ich bin so gespannt, welcher einfach längst vergessene Mensch von Pocho wieder ausgegraben wird. Es ist fast wie die Rubrik, was tun sie heute oder wie das heißt, wo irgendwelche Namen genannt werden. Man denkt, ah, stimmt. So, sei es drum. Auf jeden Fall. Den gibt es ja auch noch, denkt man sich dabei. Ja, genau. Spoiler, was macht eigentlich? Kleiner Spoiler. Ist noch kein Mensch diesmal. Oh. Ah! Das wird spannend. Lassie. So, es war dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Patrick Wasserzieher und dem Doppelpass. Und der Doppelpass hat die ganze Zeit wirklich eigentlich relativ souverän geführt. Es waren, glaube ich, nur so 4, 5, 6 Prozentpunkte, die Vorsprung vor Patrick Wasserzieher hatte. Und erst in den letzten Stunden hat sich das gedreht und mit einer Stimme Vorsprung, so schätze ich das ungefähr, es sind 39-38%, hat dann Patrick Wasserzieher das Rennen gemacht und wurde zum Dieter der Woche gekrönt. Für mich ist es einfach zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, ich kann dem auch nicht böse sein. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich mal wieder gewonnen hätte. Ja. Aber Patrick Wasserzieher, das ist einfach. Bitte. So, jetzt geht's natürlich rund mit Junge Hund, wie man ja sagt, in Baden-Württemberg. So, Pocho, wen haust du raus? Also, ich habe mir natürlich in der Form Gedanken darüber gemacht, dass, naja, die Misserfolge sich schon häufen bei mir. Also sie sind da. Man kann sie nicht mehr von der Hand weisen. Du hast ein Fitnessproblem, man sagen. Ich habe sozusagen ein Fitnessproblem. Und was bleibt einem da anderes übrig, als sich auswärtig Hilfe zu holen? Ne? Es liegt ja dann an einem selbst. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, was Dieterwahlen angeht, bin ich halt wirklich scheiße. So. Und da habe ich meinen besten Kumpel gefragt, und darum muss der auch mit in diesen Pull, um das zu abzustimmen, habe ich meinen besten Kumpel gefragt, wenn wir jetzt über Dieter und so weiter der Woche diskutieren, was würdest du da gut finden und so weiter, was würdest du da cool finden? Und dann haben wir hin und her und dann hat er wirklich einen Punkt genannt, der wirklich noch nicht genannt wurde und der muss einfach dahin und darum inspired bei @glugi81 schicke ich dir gerne auch noch gleich nochmal rein, damit du es auch reinhauen kannst. Ich muss jetzt so kacken, aber mach mal. Wunderbar, vielen Dank für diese Information. Du warst aber schon vorm Dietercast kacken, wie du gesagt hast, oder? Dann würde ich mir langsam Gedanken machen. Nee, da wollte ich kacken und habe es angehalten. Ja, wenn das Spitzchen schon rausguckt, weißt du Bescheid. Auf jeden Fall habe ich eine Kacke. Nein, nicht übrigens, also, jetzt bin ich dran, du dumme Sau. So. Also. Also, ist es so, dass... Das sagt er, lass dir die aufhalten. Da trinke ich erst nochmal einen Schluck, um auch diesen dramaturgischen Spannungsboden aufzubauen. Also inspired bei @lugi81 ist diese Woche von mir nominiert, weil er so unfassbar scheiße bei ihm aussieht und man dieses Kleidungsstück einfach nominieren muss, ist der Trenchcoat von Manuel Baum. Habt ihr euch das mal angeguckt? Ja. Ja. Ne? Und man muss ihn wirklich mal da nominieren, um ihm ein Krönchen aufzusetzen. Danke und bitte so machen. Wie schreibt man den Strenchcode? Weil da kommt bei mir immer Strichcode. Ja, genau so, Strichcode. Dann mach mal Trenchcode, ne? Was soll ich jetzt, oder? Also, was ich jetzt noch kurz mache, ist, ich nehme jetzt hier das Laptop und ich gehe jetzt aufs Klo kacken. Warte mal, ich hoffe, dass die Verbindung ja alles hält. Warte mal, Katze ist auch da. Geh mal weg, ich sehe da nichts. Weil, ganz ehrlich, das merkt ja kein Mensch jetzt hier. Ja, ich hau doch mal ab jetzt. Die Katze hier im Weg. Ich hoffe, die Internetverbindung reicht. So, bin ich zumindest immer auf dem Klo. Deckel ist hoch. Hast du gehört, was das für ein billiger Deckel ist? Das ist der 0815 Deckel. Nee, der bremst automatisch ab, wenn ich den fallen lasse. Pass mal auf hier, ich schmeiß den mal runter. Ja, super. Die Dämpfervorrichtung ist wahrscheinlich durchgeschissen. So. So, jetzt sitze ich hier. Ja. Wenn er noch einmal von Niveau spricht, diese Sau. Ne? Wenn er noch einmal davon spricht. Das neue Intro für SDR. Mit seinem komischen Fäkalhumor und mit dem seiner Art und Weise, wie der mit Fäkalien und so weiter umgeht. Ja? Du lässt dir doch auch auf den Bauch kacken und böse Sau noch so. Dumme Sau. Hast du gerade gepupt? Ja. Kommt. Das ist groundbreaking. Ehrlich. Ja, ist er eingetaucht. So. Seid froh, dass ich nicht duschen gegangen bin. Ist er eingetaucht? Ja, hast du gehört. Ist eingetaucht, ja, hat man gehört. Ich muss noch ein bisschen abschütteln. Gestern habe ich übrigens, da saß ich auf dem Klo, dann habe ich schon gemerkt, dass... Da schreibt der ein, ich soll nicht so viel furzen, jetzt scheiße in der Sendung. Was soll ich denn machen? Ja, ich kann ja nicht Pause drücken. Sowohl hinten als auch in der Aufnahme nicht. So, auf jeden Fall gestern. Da habt ihr das manchmal, dass ihr die Kacke nicht runterspülen könnt? Dass die Wurst so im Strom die steht, ne? Die steht so in der Brandung praktisch, dass sich auch das komplette Klopapier drum sammelt. Und irgendwann, also normal ist ja so, du spülst dann und die Wurst spült weg. Ja. So, das ist normal. Wenn ich aber zum Beispiel wie in den letzten Tagen sehr viele Nudeln esse, dann ist meine Wurst einfach, das ist, ist einfach ein Riesending, muss ich sagen. Es ist dann 25 cm lang und dann steht das da wie so eine Boje im Wasser. Ja, ja, fängt, klar. Ja, Leuchtturm fängt, nennt man das bei uns. Ja, genau, Leuchtturm. Und dann ich mag dann nicht mit meiner Scheißhausbürste da rumwühlen, weil da hängen dann die Breckel dran und alles, da ist ekelig. So. Und da ihr eine Sarowski-Klobürste habt, ist das ja auch die haben blöde. Wir, unsere hat 70 Euro gekostet. Meine hat 2 Euro beim, wie heißt der Laden, Ikea gekostet. So, aber trotzdem mag ich das nicht. Ich mag auch nicht, wenn Wasser in der Klobürste in dem Ding da drin ist. Das könnte ich durchdrehen. Bei mir ist das ja so, ich habe ein Klo, wo das vorher auf Porzellan fällt. Was? Ach, so ein Auflieger. Genau. Ach so, jetzt die Scheiße. Jetzt, ja. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber wird, mir fällt es direkt ins Loch. Das wird dann, ja, bei uns auch, ja. Das wird das aber mit diesem Auflieger komisch, wenn dann die Wurst so weggeschossen wird. Ja, die wird richtig weggeschossen, das ist richtig. Das Problem ist ja nur, ich wohne in einem Sechsfamilienhaus, wenn oben von oben die Wurst auch gleichzeitig weggeschossen wird, ist das wie an der Tankstelle mit dem Druck auf dem Schlauch, weißt du, da ist da nicht so viel Druck drauf. Und dann reicht es manchmal nicht, je nach der Art und Weise der Ernährung. Jetzt geht ja auch noch pissen, die dumme Sau, weißt du? Boah, der heute, also wirklich. Wenn der noch einmal irgendwas von Niveau und den kann man ja so und dann müssen wir dann wirklich. Jetzt hast du den Bruch gehoben, ne? Die letzten 10 Minuten, die schicke ich zur Podcast-Akademie. Ja, Podcast-Akademie. Da bewerben wir uns nächstes Jahr. Da wird der Max aber mächtig Augen machen, wenn die Folge vorgelesen wird. Nominiert waren. Max gewonnen hat Dieter. Max vom Rasenfunk. Hörspiel von Funz und Grätsch. Und. Ja? Und. Ed Ricky Palm für Ich geh kacken und piss danach erst, weil der Druck dann was, weg. Weißt du, da tut man so, als wäre das das Abartigste der Welt. Ich kenne wirklich keinen Menschen auf der Welt, der beides nicht mindestens einmal am Tag macht. Also wirklich, das ist was ganz Natürliches. Bei manchen Leuten passiert es halt nicht im Podcast, bei mir ist es halt nun mal so. Das ist auch das erste Mal für mich, aber es ging jetzt nicht mehr anders. Es war viel Kaffee und vorne auch Stollenkonfekt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Stollenkonfekt, das ziehst du dir rein? Vom Aldi, ja, oder was? Heute gab es Stollenkonfekt. Ja, manchmal muss man halt auch mal andere ungesunde Wege Sachen gehen. Essen. Achso, Cheat Day, oder? Heute ist ein sehr interessanter Tag, weil heute gab es so viel Süßigkeiten wie noch nie. Und zwar nicht alles, also wurde nicht alles direkt vernichtet, sondern die Kühlkette bei einem großen Unternehmen wurde einmal unterbrochen. Oh. Ja, Pocho, es könnte sein, dass du von diesem Unternehmen sogar Geld beziehst. Ja. Und da gab es so viel Restmasse, die jetzt hier dann auch verteilt wurde. Und, bist du noch am Scheißhaus? Ja, jetzt stehe ich hier auf. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt abzuwischen. Jetzt sitze ich hier einfach, bis die Sendung vorbei ist und warte, bis es hart wird. Dann kann ich sagen, oder ich gehe nachher auch kurz duschen. Mal gucken. So, zieht ihr euch beim Kacken eigentlich auch mal komplett aus? Nein. Ich liebe das. Ich hasse das. Du hast ja sowieso ein bisschen komische Ansichten, was Kacken und. Ja. Probier's aus. Zieh dich komplett aus und geh kacken. Es gibt kein schöneres Gefühl. Kannst du dich hinten anlehnen am Klo? Ja. Das ist das Schönste. Ausziehen, hinten anlehnen, Füße nach vorne und dann sitzt du da. Ja. Und wir wissen ja von Joey Diaz, wenn du dir nicht sicher bist, ob alles raus ist, immer husten. Weil er hat da mit seinen Hörern hat er extra so ein Ding gemacht, da sagt er. So Leute, jetzt hustet mal, da merkt ihr hinten, öffnet sich euer Arschloch. Hustet mal alle, mach mal. Jetzt hustet doch mal, da merkst du, wie sich das Arschloch öffnet. Sag mal. Der muss ja, richtig doch. Husten. Da öffnet sich hinten das Arschloch. Mach ja. mal. Pocho, du auch. Nein. Jetzt wische ich es mir doch ab. Gott sei Dank. Solange der Chris jetzt seine Nominierung hier preisgibt. Also, mein Dieter der Woche ist nicht nur, weil auch die Hörer nach ihm schreien. Der Dieter der Woche ist bei mir ein Dieter der Woche aus Überzeugung und aus purem Hass. Was? Ich mache es kurz. Heute keine große Predigt, keine große Ansprache. Nee, du musst es ein bisschen länger machen, weil ich bin gerade in einer Situation, wo ich nicht so schnell nominieren kann, sag ich jetzt mal. Es ist der Dieter der Woche, wahrscheinlich der Prototyp Dieters der Woche. Wir hatten die größten, the all-time greats. Taifun Korkut. Den Trenchcoat von dem Trainer von Augsburg. Uli Hoeneß. Wir hatten sie alle. Bei einem hatten wir noch nicht. Und bei dem einen wissen wir ganz klar, der wird das Ding nach Hause fahren. Was reibst du denn da? Was machst du denn? Was macht er denn? Feuchtpapier. Ja, Hackefeucht. Oh, Product Placement, sorry. Boah, den hat er aber auch verbraucht, ey. Ja. Bleachst du dir das Arschloch gerade, oder was? Ma- Mein Po wird nach dem Toilettengang immer zur Kusszone. Habt ihr nicht das Problem, dass ihr häufig immer noch Kacke am Arsch hängen habt und das einmal nicht wegkriegt? Also der kriegt sowieso nicht, der hat ein Bidet. Hab ich. Benutzt du das? Hab ich nicht. Nein, lass mir doch nicht ins Arschloch spritzen. Das wäre mein Traum. Weil ich kann manchmal stundenlang mir die Scheiße da hinten rumreiben und irgendwo kommt immer noch, meistens ist irgendwie so ein Sesamkorn oder so, das sich in der Falte aufhält. Und dann hast du immer noch so ein bisschen Restkacke dran. Und das Schlimmste ist, wenn du dann, siehst du, jetzt habe ich hier noch ein bisschen drauf. Wenn du dann eine Weile rumläufst und dann dir einfach mal zum Beispiel auf einer öffentlichen Toilette mit einem Tempo kurz im Arsch noch rumwühlst, weil du denkst, irgendwas juckt. Und dann ist das halb voll mit Scheiße. Da weißt du, das hast du nicht richtig gemacht. Und da bin ich jetzt dabei, dass ich das hier richtig alles... Also da gucke ich auch mal, dass ich so tief wie möglich überall hinkomme. Ja. So. So, soll ich mal machen? Ja, ich habe nur zu tun. Also mein Dieter der Woche ist natürlich der einzig wahre. Von vielen geliebt, von wenigen geliebt, von vielen gehasste, Ricardo Basile. Es ist wirklich an der Zeit, mal den Social Media Ambassador von Sky Sport, Bundesliga, was auch immer, einfach mal zu nominieren. Und ich glaube, gerade auch wenn wir den mal ins Ad setzen beim Voting, dann knallen wir wirklich. Auf jeden Fall, Hauptsache dann, Publicity. Dann schießen wir wirklich absolut in den Mainstream und Leute. Es ist zwar schön, dass ja immer 100 Leute abstimmen oder so. Ich fände es geil, wenn einer von uns bei Bontora sitzt. Das kann ich mir gut vorstellen nach der Ausgabe. Ja. Wenn es dann auf einmal heißt, so, Herr Palm, Ihre Informationen sind da andere. Ist der VfB Stuttgart denn fit? Sagt er, halten Sie Ihr Wort, ich muss erstmal scheißen gehen. Ich muss erstmal reiben, ich hab doch Scheiße am Arsch. Ist aber heute auch eine Nuss, du hier hinten. Also das hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es noch ein bisschen angehalten. Weil es ist, ich bin jetzt, das ist, das, man merkt das sofort, so geht es mir zumindest, ob das jetzt praktisch, ja, leaky asshole nennt man es, glaube ich, im Englischen, ob es halt einfach noch eine Weile dauert oder ob es schön sich abreiben lässt. Da sind wir wieder beim Thema der perfekte Wurstschneider. Und da muss ich sagen, heute hat mein Wurstschneider ein Bad Wurst Day. Also das ist wirklich, jetzt ist, ja, jetzt. Ist das der jetzt, Worst Case? Das ist der Worst Case hier gerade, das Worst Case Szenario bei mir gerade. jetzt habe ich nämlich das Problem, jetzt ist das feuchte Klopapier inzwischen so, also prominent in der Schüssel, dass glaube ich, oh scheiße, hier Ding verstopft. Mal kurz. Weil stellt er sich doch mit Absicht dämlich an. Mein Gott, ich hab hier, wenn du mich siehst, ich hab einen Kopfhörer auf, das Mikrofon steht hier, der Rechner, die Kackebürste. Ein Panoptikum des Grauens, das sich mir hier darbietet. Dazu setzt jetzt der Verstand langsam wieder ein, dass öffentliches im Podcast Kacken vielleicht doch nicht ausreicht, um nochmal beim Rasenfunk eingeladen zu werden. Also, wenn ihr wirklich votet alle ab, wir freuen uns, das macht so viel Spaß. Followt Dieter auf Twitter, denn nur da, nur so könnt ihr bei Twitter mitmachen. Aber retweetet die Geschichte doch mal. Und gerade jetzt auch, wo wir den Social Media Mann der Stunde nominiert haben, Ricardo Basile, da muss man wirklich mal die Gunst der Stunde nutzen und einfach sagen, ja, wir wollen die 1 Million Votes. Ja, das ist jetzt praktisch die, Chris sein Jupp Heynckes unter den Dieter der Woche Picks. Ja, er ist so verzweifelt, dass er jetzt wirklich mit allen Mitteln hier versucht, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Ich versuche ja nicht mit, ich bin ja im Grunde genommen auch schon Altersmilde geworden. Ich weiß, dass ich war der Serienmeister, ich war der Allergrößte und jetzt ist es mir eigentlich auch egal. Ich bin auch gar nicht sauer, dass ich mit 1 Prozentpunkt Unterschied verloren habe jetzt beim letzten Dieter der Woche. Ich gönne es Ricky auch einfach. Das Gladbach der Podcast-Welt, muss man so sagen. Absolut, ja. Ich möchte natürlich nicht, das soll nicht bedeuten, dass ich so abschmiere wie Potscho jede Woche. Katze ist schon wieder hier. Was willst du denn? Ja, mein Gott, die Katze ist ständig hier. Du sollst einfach allgemein leise sein. Ich bin doch mitten in der Sendung. Na und? Ja, ich musste aufs Klo. Nicht, dass du wieder einen Strom abstellst. Ab jetzt. Vitaminsalat. Was denn? Stellst du das Internet aus? Ich hab ja jetzt einen Laptop. Ist ja egal. So. Achso, Internet wäre doof, das stimmt. Oh, scheiße, der hat sie mich wieder outsmartet. Ja. Ich muss jetzt leise sein. Ja, wir sind ja auch durch, es ist 9:30. Ja, Moment mal, habe ich vielleicht auch noch eine Nominierung? Ja. So. Jetzt stellt euch mal an. Olaf, geh mal weg jetzt hier. So. Mein Gott, das war ja eine holprige Sendung heute, wa? also ich nominiere... Muss ich jetzt mal kurz fangen. Jetzt sag mal, versuchst du irgendwie auf Minuten zu kommen oder so? Nein, nein, ich musste mich jetzt wirklich erstmal kurz richtig ordentlich hinsetzen, meinen Laptop wieder anschließen an Strom, mein Mikrofon positionieren, mich kurz sammeln, denn jetzt ist einer der wichtigen Momente in dieser Sendung, es wird nominiert. Und da möchte ich bitte jetzt auch nicht mehr unterbrochen werden, denn ich nominiere... Natürlich unterbricht dich niemand. Lisa Müller. Lisa Müller ist ach, meine das Nominierung... Das ist ein populistisches Nuttenloch. Ist meine Nominierung für den Dieter der Woche. Und zwar habe ich mir diesbezüglich Gedanken gemacht, dass Lisa Müller, ja, die arme Frau, sitzt jeden Abend zu Hause und wartet, bis Thomas Müller nach Hause kommt und dann muss sie da am Helm lutschen. Und ihr kennt alle Thomas Müller. Jetzt gehen wir mal für eine Sekunde in uns und überlegen uns, wie das ist, wenn man da sitzt und ein Thomas Müller kommt zur Tür rein und lässt die Hose runter. Das ist ein Trauma, das man da Tag für Tag über sich ergehen lässt. Und diese arme Frau steht auf und wehrt sich im ersten Moment gegen Niko Kovac, weil sie sagt, dass der mehr oder weniger keine Ahnung hat. Aber es ist von ihr auch eine Emanzipation gegenüber ihres eigenen Mannes. Und für alle, die pro Emanzipation sind. Oh mein Gott. Und die wollen, dass Frauen die Rechte bekommen in unserer Gesellschaft, die sie verdient haben. Die stimmen natürlich für Lisa Müller. Für alle, die gerne mal eine geile Alte bumsen wollen, ist das auch der richtige Pick. Denn Lisa Müller ist hot as fuck. Und ich kann euch sagen, wenn Lisa Müller durch die Thomas-Müller-Hülle geht, dann ist auch für den ein oder anderen unter euch da draußen die Hoffnung groß, dass ihr auch mal eine richtig geile Lisa Müller abbekommen könnt. Ich bin dafür, dass mehr Spielerfrauen sich auf Instagram zu Aus- und Einwechslungen der jeweiligen Trainer äußern. Und ich bin dafür, dass man für Lisa Müller stimmt. Deshalb Dieter der Woche Lisa Müller. Morgen Mittwoch um 15.30 Uhr, da könnt ihr abstimmen. @DieterCast auf Twitter. Retweetet die Abstimmung, pfafft die Abstimmung und bewertet den Podcast auf iTunes. Ich freue mich schon richtig, wenn Ricky nachher schreibt, wir haben gar nicht mehr genug Minuten bei Auphonic. Das ist möglich. Jetzt habe ich erstmal das größere Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich morgen noch eine Ehefrau habe. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Das ist in erster Linie nicht euer Problem. Das geht mich nichts an. Euch mache ich aber für meinen Stuhlgang verantwortlich. Hätte Chris nicht so viel zum FC Bayern gesagt, hätte ich in dieser Sendung niemals ausscheiden müssen. So, jetzt würde ich sagen, tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann, wie heißt, Kacke-Party im Podcast. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.